Oh, fein, jetzt können wir uns dem Gewuppendruck nachgehen und uns anpassen und skeptisch sein und skeptisch TM sein. Das wird wunderbar. Schönen guten Tag, hallo bei den Weltraumaffen. Ich bin Abel, hallo. Guten Abend, der Mammon hier. Ja, und ich bin auch wieder da, der Chris. Nach einer Woche Abwesenheit. Hallo, Chris. Ja. Was meinst du denn mit der Gewupp? Meinst du, dass das jetzt besser wird bei denen? Ja, ach, kommen wir gleich noch zu dem Thema, dann können wir es mal intensiv besprechen. Ah, okay. Achso, bei der Gelegenheit, gut, heute ist natürlich einfach, heute ist der Tag der Mutter, ne? Muttertag eben. Aber es ist auch der Tag der Gurke in England. National Cucumber Day in England. National Cucumber Day, wunderbar. Aber das ist auch abgehakt. Ja, fangen wir an mit Narzissmus. Oh Gott, Westen. Das habe ich hier bei der Esther Bockweit gefunden. Ja. Und das ist also eine Studie. Communal Narcissism and Sadism as Predictors of Everyday Vigilantism. Und was das im Endeffekt bedeutet, ist, dass also die Leute, die ständig irgendwie auf Social Media und so andere Leute kontrollieren, dass sie sich auch quasi an die ungeschriebenen Gesetze verhalten, die sozialen Normen und moralische Standards, dass die also auch auf dieser, wie sie das nennen, Communal Narcissism, also ihre eigene Stellung in der Gesellschaft irgendwie ganz toll finden und so, und Sadismus, ist ja sicherlich selbsterklärend, sind und das quasi, ja, wenn sie jemanden finden, der bei diesen beiden Faktoren eine hohe Ausprägung hat, dann ist das auch immer eine Person, die, also es ist auch in den meisten Fällen eine Person, die auch dieses die Leute kontrollieren, viel macht. Ist das Vigilante, so Kontrollfunktion sozusagen? Ich dachte immer, es wäre so eine Bürgerwehr. Vigilantism ist sich selbst das rausnehmen, dass man das Recht ist, quasi. Ja, genau, okay. Genau. Vigilant wäre sozusagen ein Bestrafungsmob, der unabhängig von der Polizei funktioniert. So eine Nachbarschaftswatch oder sowas zum Beispiel. Genau, ja, okay. Der Anzeigenhauptmeister, der wäre zum Beispiel in Vigilant. Also. Ja, es hat ja auch, wie hießen die denn nochmal, diese Zusammenkünfte von Leuten, die dann irgendwie abends Patrouille gegangen sind oder so. Bürgerwehr. Die Bürgerwehr, genau, ist ja sowas in der Art, ne? Genau, und damit ihr das richtig Spaß macht, musst du hier diese Charakterzüge mit vorweisen und dann machst du solche Aufgaben von ganz allein, weil sie dir Spaß machen. Also. Ja klar, andere Leute in die Regeln zwingen, da muss man ein bisschen schon sadistisch dafür veranlagt sein. Also nicht in normale Regeln, also sagen wir mal, darfst nicht töten oder so. Das ist dann natürlich immer, da kann man auch von normalen Menschen erwarten, dass sie versuchen, das zu erzwingen, dass das nicht passiert sozusagen. Aber ja, wer da so schlimm pingelig ist oder so, ne? Eine Ruhestörung, ach, ist doch wegen dem Gesetz. Der hat wohl eine Veranlagung zum Arschloch, würde ich sagen, mindestens, oder? Naja, dieses ist ja jetzt eher interessant im Zuge von Twitter und so. Also, da halt irgendwie die Leute pausenlos. Also diese Leute, die halt pausenlos über den Feind wittern und hinter jeder falschen Aussage einen Shitstorm irgendwie wegbrechen und den Arbeitgeber kontaktieren und solche Sachen. Ja. Ja, das ist natürlich auch eine Form von in die Regeln zwingen, genau. Und dieses mit dem Communal Narcissism ist eigentlich auch interessant. Also sie schreiben ja hier auch Self-Perceptions about one's Communality. Und ich sag mal so, diese ganzen Leute, die sich für die Inkarnation der Demokratie halten, bei denen passt das ja eigentlich auch ganz gut, oder? Ja, definitiv, ja, würde ich sagen. Und was noch dazu kommt, es gibt auch Studien, die sagen, dass wenn du was Gutes tust und du dann darüber sprichst, dass du normalerweise dein Verhalten in anderen Bereichen etwas auflockern tust und sozusagen Moral Licensing betreibst Und deswegen sind so Community Vigilance Monitors dann auch ganz gern selber am Normen nicht einhalten, während sie sozusagen ja immer jemanden haben, den sie angreifen können. Also Das das ist die führt auch zur Verrohung der Umgangsform. wie die Also. Flugmeilen von den Aktivisten oder so, ne? Ja, genau. Ja, interessant auf jeden Fall. Das würden die wahrscheinlich immer abstreiten. Und das, wenn das hart auf hart kommt, machen sie eine Studie, die das Gegenteil aussagt. Nehme ich mal so an. Woka-Wok sein. Ja, scheint ja auch nicht die einzige Studie zu diesem Thema zu sein. Also, ich meine auch, dass die Esther in ihrem Buch da auch schon was zitiert hat in die Richtung, da geht es ja auch ganz viel um diese Sachen. Ja, kann ich mir vorstellen, das ist so ein bisschen mit der Reproduktionskrise der Wissenschaften und vor allen Dingen bei den Geisteswissenschaften umso mehr. Sollen sie es ruhig öfter ausprobieren und dann irgendwie ein konkretes Ergebnis finden oder so. Aber es ist ja nachvollziehbar, ist das schon auf jeden Fall, ne? Dass man da auch ein bisschen Arsch sein muss für oder Sadist, wenn man dauernd Leute ankackt. Ja, was ist hier Woka Wok sein? Ja, das ist ein Artikel vom Mars. Schönen Gruß an dieser Stelle. Naja. Und ja, es geht im Endeffekt darum, dass das Woke von vielen Leuten abgelehnt wird, unter anderem in den USA. 80% der migrantischen Gruppen lehnen Political Correctness ab. Das dürfte in Deutschland kaum anders sein, aber die komische Schlussfolgerung, die man dann am Ende hier zieht, ist, dass aber diese sogenannten Anti-Woken noch genauso schlimm sind und den Fortschritt aufhalten, und man muss das im Endeffekt alles nur besser verkaufen, damit es auch der DHL-Lieferant hier irgendwie versteht. Also die Wokeness ein bisschen runterfahren, aber trotzdem halt betreiben, weil das ja alles wichtig ist. Ein großer Teil der MeToo-Fälle zeigt sich ja gerade darin, dass bestimmte Leute die Grenzen anderer nicht respektieren, schreiben sie hier. Ein großer Teil der MeToo-Fälle zeigt sich vor allen Dingen darin, dass da nichts draus geworden ist. Jo, sie alle platzen so ungefähr. Jo. Ja, also Kulturkämpfe sind richtig und wichtig, aber ja, werden halt Aber abgelehnt, nicht. und das liegt dann wahrscheinlich daran, an der schlechten PR, und müssen wir mal ein bisschen freundlichere Ansprache finden oder so. Das ist das, was ich hier von diesem Artikel mitgenommen habe. Also. Okay. Ja, es ist halt lustig, weil ja die Political Correctness sich ja direkt eigentlich verkauft als Tool von Migranten und dann die Migranten selber sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, lass mal gut sein. Also. Aber Kulturkampf ohne Hauen ist ja irgendwie kein Kampf, ne? Ja, das stimmt. Mit, ne? Mit Samthandschuhen sozusagen, ja. Ja, kommen wir zu Gwupp. Hier haben wir eine Rede des Apostels Bartoschek an sein Volk. Liebe Mitskeptiker, holmt nach Augsburg und verteidigt die GWUP. In euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch ich habe, wie es mit unserem Verein weitergeht. Der Tag mag kommen, an dem die GWUP ein politischer Aktivistenverein wird, in dem Selbstgefälligkeit und Niedertracht völlig in Ordnung sind, so es nur die Richtigen trifft. Doch dieser Tag ist noch fern. Der Tag, ab dem außer dem Hass auf Wokeness kein anderes Thema in der GWUP mehr existiert. Doch dieser Tag Was? ist noch fern, weil wir das gemeinsam in Augsburg am 11. Mai an diesem Samstag verhindern werden. Bei allem, was euch lieb und teuer an der Wissenschaft ist, holmt nach Augsburg und haltet stand. Lasst uns unseren Verein retten. Liebe Mitskeptiker, holmt. Holmt nach Holmt Augsburg, oh nach Gott. Augsburg. Ja, wie sie da den Zuspruch für den bisherigen Vereinsvorsitzenden wie er den ausdrückt, ist ja geradezu goldig. Also, als ob jetzt ohne den Holm, der bei Wokeness Zensur an den Tag legen lässt, als ob sich der Verein dann so verändern würde, als ob nur noch Wokeness zum Thema wäre. Also, Ja, aber das ein kann ich. Anti-Wokeness-Kampf wäre das Thema, hat er doch gesagt. So, denn, also. Ja, genau. Also wenn der Verein sich jetzt auf die rechte Seite geschlagen hätte, dann würde er jetzt dauernd über Wognes als Kampf, als, oder ja, den Wognes als Kampfbegriff nutzen. Das ist doch Blödsinn. Es geht um das Thema an sich, ne? Also wenn der Begriff Inhaltsleere leer wäre oder so. Ja, also. So komisch. Ja, Bartoschek. Und vor allem, guck mal, die Boys of Reason, die haben ja auch die Critical Studies wahnsinnig gut und nett aufgezogen, also ohne in eine rechte Ecke abzudriften, haben sie einfach fundierte wissenschaftliche Kritik an diesen Feldern vorgetragen, die man auch einfach auszuhalten hat. Also sorry. Wenn da die Epistemologie nicht passt, dann ja. Also, ja, und da gibt es ja so ein paar Leute in der Gruppe, die das ja auch vertreten. Also solche Critical Studies Geschichten, das war ja gerade so ein bisschen das Problem. Und fühlen sich da natürlich auf Schlips getreten, weil, also ich hatte diese Woche auch nochmal geäußert, meine Einschätzung, weil es kam ja so ein bisschen die Frage auf, was hat man eigentlich davon? Also was hätten die Social Justice Warriors, die Broken, wie auch immer man die nennen möchte, eigentlich davon, halt in der Group irgendwie das zu kontrollieren, weil das ist ja eh unwichtig, ist ja nur irgend so ein Verein und so weiter und so fort. Aber ich sehe da halt sofort, dass es ja im Endeffekt was ist, wo es darum geht, um Wahrheit in der Wissenschaft. Und diese Leute ja für sich beanspruchen, dass sie im Endeffekt den ganzen Quatsch, der da irgendwie betrieben wird, na, sowas wie halt eben hier diese Homöopathie ist ja so ein Dauerbrenner halt, ne? Und solche Sachen, ja, wie ja dieser Begriff Parawissenschaften so halt schon sagt. Und dann Verschwörungstheorien, ne, das sehen wir ja in, ja, eigentlich seitdem wir das hier machen, dass dieser Begriff der Verschwörungstheorie natürlich auch sehr dehnbar ist. Und sowas hier, was hier gerade geäußert wurde, ich glaube, es hatte der Sinan in seinem Video, hat er das, glaube ich, auch mit reingenommen, hier dieses, und wusste auch nicht so recht, ob das Satire sein soll oder ernst gemeint. Das ist wahr, also so richtig kann man das auch nicht erkennen. Und dass das ja hier im Endeffekt auch eine Verschwörungstheorie ist mit diesem Ding, dass das jetzt so eine Wahl angeblich wäre zwischen, entweder wir reden jetzt nur über Wokeness oder wir reden jetzt gar nicht mehr über Wokeness oder so. Wobei die einen natürlich schon wollen, dass es nicht mehr drüber geredet wird, aber die andere Seite sagt ja nicht, nee, also hier dieses Homöopathie-Ding und so, das dürft ihr jetzt alles nicht mehr machen, weil wir reden jetzt nur noch darüber, dass Fat-Studies Blödsinn sind, was sie sind. Also sorry, diese ganze Sozialisierungstheorie, dass die Blödsinn ist, was sie ist. Und das ist auch, das sind auch Parawissenschaften, weil man damit ja im Endeffekt sagt, dass man durch Sprechen, durch bloßes Reden irgendwie Realitäten schafft. Das ist aus meiner Sicht auf einem Level mit dieser Behauptung von der Homöopathie, dass man durch Verdünnung irgendwelche Mittel, die irgendwas verursachen, dann dazu kriegt, dass die irgendwas heilen oder so, was da, es geht ja irgendwie um Verdünnung. Und dass sich das Wasser an irgendwas erinnert oder so, was da drin gewesen ist, ist ja so diese Idee. Ja, ist, na, okay, das kann man ja kritisieren, ne? Aber dieser Vogue-Streit ist ja schon ein bisschen anders und Sachen. Und also, dass man halt eben daran sagen kann, so, das ist die Verschwörungstheorie. Die Verschwörungstheorie ist, dass man irgendwie behauptet, hier findet ein Kulturkampf statt oder so und irgendwelche Leute mit marxistischem Drall machen hier diese kritischen Theorien, um irgendwie alles auseinanderzunehmen und es nicht wieder zusammenzupacken, um damit halt den Nährboden zu schaffen für eine Revolution, was ja noch nicht mal einer von diesen Leuten gesagt hat, aber das ist ja so. Und ja, ich sehe das so, dass man dann diese Studie von der Bockwitt, wie hieß die, Bockwitt oder was, da vielleicht den Zusammenhang bringen kann, wenn da gesagt wurde, das sind die gerne mal Leute, die ein bisschen sadistisch sind, ja, vielleicht möchten die gerne ihren sadistischen Trieb ausleben oder so, über die Vereinsherrschaft sozusagen. Das kann auch sein, ja. Ne? Ja, ich glaube, das ist bei denen ja, aber einfach nur, die sehen sich da halt irgendwie im Lichte stehend, wir sind hier irgendwie die Herrscher über die Wahrheit. Genau. Die hier aufrecht kämpfen. Der Sadist sucht was, bis er was findet bei dir. Die gehen Blödsinn und die reden halt selber lauter Blödsinn und das wollen sie dann wieder nicht hören. Weil das ist dann, das würde ja bedeuten, dass halt diese ganze Scheiße, mit der sie ihre Zeit verschwenden, halt völliger Humbug ist. Aber ja, das ist halt eben auch aus meiner Sicht, was man halt braucht, diese ganzen Faktenchecker und sowas wie die GWUP, um halt eben weil die haben ja im Endeffekt nichts anderes als ihre Erzählung. Dieses Ding, was sie den anderen ja immer unterstellen, dass die ja irgendwie immer mit Narrativen um die Ecke kommen, das ist ja der Grund, warum sie dir das unterstellen, ist, weil das ist, was sie selber tun. Sie haben nichts anderes außer ihre komischen Erzählungen über angebliche Rechtsextremisten, die immer probieren, irgendwas zu verschieben und genau wissen irgendwie, also die können das halt, ne, mit irgendwie den richtigen Worten dann darüber bestimmen, was irgendwie die Sicht der Leute auf Geschlecht oder Migration oder diese sämtliche Themen irgendwie, die es gibt, halt eben ist. Die können das ja, und weil das ja geht, und damit wir da jetzt also das richtig machen, müssen wir das halt richtig machen. Also wir müssen halt diese ganzen Narrative alle richtig drehen, und dafür sind wir halt da. Und deswegen müssen wir hier die Kontrolle übernehmen, weil so... Ja klar, die Schuld daran, dass das nicht klappt, ist natürlich bei den anderen zu suchen, weil man tut ja schon alles Mögliche sozusagen. Aber das ist ja auch ein bisschen weitreichend. Das ist eh nicht so einfach, das umzusetzen, sag ich mal. So. Da haben sie auch ohne stramme Gegner schon schwierige Karten, wenn die Leute einfach nicht mitspielen, so ungefähr, ne? Mit ihren komischen, ja, Deadnaming und so weiter. Da mussten sie dann praktisch auch Gewalt oder Zwang anwenden. Nicht schön. Ja, und der Bartoszek ist ja im Endeffekt bei diesem ganzen Thema aufgetreten, indem er erstmal allen gesagt hat, sie sollen mal ruhig sein, er hätte auch was zu sagen. Und das, was er dann zu sagen hatte, war, ist doch egal. Da habe ich mich ja schon tierisch drüber aufgeregt. Okay. Und das ist jetzt die Endstufe hiervon, ist doch egal. Holmt nach Augsburg. Dann steht er vielleicht kurz davor, einen Professor zu kriegen, zurück. Oder? Oh Mann. Also. Ja, vor allem, als ob jetzt die Linke zusammenbricht, wenn die GEWUP-Verein vielleicht auch mal ein linkes Thema aufgreift und sagt, oh, Marx, ein 200 Jahre alter Ökonom, der hat jetzt weniger Hand und Fuß und ist heute nicht mehr so relevant. Ja, das machen sie noch nicht mal. Also dieser Typ, den sie jetzt gewählt haben, der jetzt angeblich der Anführer der Rechten ist, ist ein SPD-Mitglied. Ja, der lange... böse Rechtsreihe, der von SPD-Lern ausgeht. Na gut, aber da haben sie auch wieder was mit den klassischen Antifaschisten zu tun, weil die sind ja auch schon nur gegen die Sozialfaschisten davor gegangen. Das war ja auch, die haben sich auch nur mit der SPD gekeilt. Von daher passt das ja wieder. Holmt. Ja, ist halt peinlich. Anfall. Man kann alles kritisieren, außer linker Humbug. Also. Ja. Ja, hier war nochmal den Post von einem der Gründer von der GWUP und langjährigen Vorsitzenden, dem Herrn Sama. Und mittlerweile ist das hier Fehler 404. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts Falsches, dass weggeklagt wurde oder so. Keine Ahnung, habe ich nichts von gehört, aber ist nicht mehr aufrufbar, weil das ist hier natürlich das Archive. Und er schreibt ja, im Zusammenhang mit der anstehenden Entscheidung höre ich immer wieder, dass es um persönliche Animositäten zwischen den streitenden Gruppen um die Führung der GWUP gehe. Die Gruppe um den derzeitigen Vorsitzenden Holm Hümmler, also den jetzt nicht mehr Vorsitzenden, und der Gruppe um Vorstandsmitglied André Sebastiani, das ist das SPD-Mitglied, von dem ich gerade schon geredet habe, und die Unterschiede gar nicht so gravierend seien. Beide Seiten seien doch im Grunde nett und vernünftig. Das stimmt meines Erachtens nicht. Aber ehrlich, der Hümmler, der tritt jetzt das nächste erstmal außen, dann tritt er nach oder so. Er redet schlecht über die anderen. Das oder kann so. Gut sein. Ja, ich meine, gut, schlecht redet er über die anderen ja die ganze Zeit schon, ne? Aber ja, können wir da gleich nochmal drüber reden. Aber die Gruppe um Holm Hümmler wird die GWUP für ideologische Einflüsse öffnen, weil die Blasen in den sozialen Medien dies von ihr verlangen und sie persönlich von ideologischer Konformität profitiert. Um die Ideologie zu schützen, schreckt die Gruppe um Holm Hümmler nicht davor zurück, Mitglieder für sachliche Medienbeiträge mit Diffamierungen zu überziehen, die geeignet sind, berufliche Karrieren zu zerstören. Die Gruppe um André Sebastiani hat nichts dergleichen zu Schulden kommen lassen. Man kann ihr nur vorwerfen, in Anführungsstrichen, dass sie diese Vorgänge öffentlich anprangert. Da ich bis zur letzten Mitgliederversammlung 2023 als Vorsitzender direkt involviert war, sehe ich es als meine Pflicht an, im Sinne der GWUP einige Dinge klarzustellen, die allgemein kaum bekannt sind. Es geht um eine entscheidende Weichenstellung zwischen Offenheit einerseits und Exklusion und Zensur andererseits. Wir haben eine Ausnahmesituation, in der es um die Existenz des Vereins geht. Es ist daher besonders wichtig, dass unsere Mitglieder eine informierte Wahlentscheidung treffen können. Und dann gibt es hier die Unterüberschriften Themen, Evolutionsbiologie und Maturanga Maori. Das war ja diese Sache, wo sie das damit aufnehmen wollten, irgendwo in, na, wo war das hier, unter Australien, dieses Ding. Australien, ja. Und ja, die anderen Leute halt behauptet hatten, nee, das hat doch keiner gefordert, aber das halt schon gefordert wurde, dieses Vitalitätskonzept irgendwie von denen in sämtliche naturwissenschaftliche Fächer irgendwie mit einzuweben. Druck von außen, dachte ich noch. Druck von innen. Brief an den Vorstand. Da haben sie dann irgendwie so von 33 Leuten einen Brief gekriegt, von denen, die noch nicht mal Mitglieder waren. Aber das ist dann wieder so ein Ding von wegen so, ja, wir würden ja alle, wenn das nicht so schlimm wäre hier bei euch. Ändert doch mal alles. Und der sagt ja, das wurde dann wohl erstellt, weil der innere Druck nicht gereicht hat. Vermittlungsversuch, Mitgliederveranstaltung, ja, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass das dann quasi nicht angekündigt war, dass dieser Herr Hümmler da kandidieren würde. Und dann wurden irgendwelche großen Reden darüber gehalten, wie schlimm ja alles Mögliche wäre. Zum Beispiel halt diese Voice of Reason, über die wir auch gerade schon gesprochen hatten, dieses YouTube-Format, was sie da gemacht hatten, so ein paar Leute. Und das hat halt viele, die da nicht so richtig wussten, wahrscheinlich dazu animiert, dass sie sich gedacht haben, oh Gott, was ist hier denn los? Dann müssen wir jetzt den Guten hier mal wählen, der sich dagegen ausspricht. Alt-Right-Tendenzen, Heiderabad und ja, Transphobie. Gehört halt immer dazu, ne? Ist doch alles immer alt-right. Und finde ich auch immer besonders lustig, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Die ganzen Leute, die immer sagen, Vogue, das ist ja schwammig, wie kannst du es definieren, bla bla bla. Dieselben Leute, alt-right, alt-right, alt-right, alt-right, alt-right. Wobei der alt-right eigentlich auch nicht wirklich, also du hast viele verschiedene Strömungen innerhalb der alt-right. Ja, das sage ich doch gerade. Also, das ist doch auch nur ein Begriff, den sie aufgeschnappt haben, den sie auf alles draufschmeißen können. Ja. Der auch nichts mehr bedeutet. Haben sie sich noch intern gegenseitig verklagt, oder? Einen Absatz oben drüber. Der letzte, den davor steht das irgendwie. Ja, juristisch angegriffen. Ich glaube, da ging es irgendwie um diesen Twitter-Account oder so. Ach so. Nehme ich jetzt mal an. Ich habe das ja auch noch so. Trotzdem sieht er das ja auch eng hier und war für ihn das Maß voll, ne? Ja. Um auszutreten. Ja, und dann diese Geschichte mit dem Wissenschaftsrat. Ja, und jetzt ist wieder Wahl. Bleibt auf jeden Fall spannend mit der GWUP, wie der Kulturkampf ausgeht. Also. Das vorläufige Ergebnis ist dieses Jahr: Hümmler 106, Sebastiani 138. Das war dann wohl. So sind dann Spaltungen. Das Ergebnis. Von der Vorstandswahl. Ja. Ja, genau. Jetzt können wir noch mal kurz drüber reden, über was jetzt eventuell passiert. Ich habe ja auch schon bei Twitter drüber gemutmaßt, dass es so ein bisschen ähnlich wird wie bei der Piratenpartei. Weil bei der Piratenpartei war es ja auch schon so, dass es da Streitereien innerhalb eines Vorstands gab, in dem also die progressiven Teile des Vorstands so eine bestimmte Vorstellung hatten und die übrigen älteren Teile des Vorstands eine andere, wobei da auch ein Gründungsmitglied der Piratenpartei in dem Vorstand mit drin war, also es ist wirklich ziemliche Parallele zu dieser Sache eigentlich. Und das ist dann so weit gegangen, dass es da keine Zusammenarbeit mehr gab und dann gab es auch eine außerordentliche Veranstaltung, auf der ein neuer Vorstand gewählt wurde und in diesem neuen Vorstand ist damals bei der Piratenpartei auch niemand mehr von dem progressiven Lager reingewählt worden und das hat ja damals bei der Piratenpartei dann dazu geführt, dass sie dann diese sogenannte progressive Plattform gegründet haben, habe ich ja hier schon ein paar Mal erzählt, die Geschichte. Und das waren ja dann die guten Menschen, die sich dann da so richtig eingemauert haben in so einer kleinen Echokammer, wo man dann ein System aus Bürgen haben sie da eingeführt, also man musste, um da reingelassen zu werden, mussten drei Leute, die da schon drin waren, mussten quasi dafür bürgen, dass... Drei. Und nicht gleich 18 oder sowas, ey. Also. Dass du auch ein guter, progressiver Mensch bist und nicht jemand, der so Dinge tut, wie sie dann später irgendwie sich herausgestellt hat, so Sachen macht wie in Diskussionen über Feminismus zu sagen, ja, und was ist eigentlich mit den Männern? Auf die müssen wir doch auch mal gucken. Das war so ein Beispiel, was sie da dem einen vorgeworfen hatten. Ich glaube, das hatten sie sogar dem Herrn Ponada vorgeworfen, wenn ihr euch noch an den erinnert. Ja, das ist eines der vielen Beispiele, die zeigen, dass die eben nicht wirklich erklären können, was sie für ein Problem haben oder was sie gerne verbessert hätten, weil das ist ja nicht verbesserungsbedürftig. Und da das alles halt nichts gebracht hat, dann im Endeffekt sind sie dann alle ausgetreten und haben in so einer Art Medienblitz, also auch wieder an dem Tag, wo sie dann gesagt haben, so nee, sind halt mehrere Artikel erschienen, die halt alle so diesen Tenor hatten, so jetzt die Piratenpartei hier komplett von Rechten übernommen und vorbei und wird sich nie wiederholen und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch jetzt mal das Programm anguckt von der Piratenpartei über die letzten Jahre danach, dann werdet ihr merken, dass das natürlich immer noch alles progressiv bis zum geht nicht mehr ist. Ne? Also ja, klar. Von der rechten Übernahme kann da absolut keine Rede sein. Ja. Oh, ja. Der Fisch. Adder Nemo. Kommen wir zum ESC. Ja. Klar, beim ESC. Das ist aber erstmal, das kommt gleich noch. Ja, hier ist erstmal der Sieger, das ist so eine nicht-binäre Person. Naja, hat aber ein bisschen Bartwuchs und so. Deutet er sich an. Ja, das heißt doch nichts. Da wird er sich nicht viel gegen wehren können. Wenn er keinen Bartwuchs hätte, dann wäre er ja vielleicht eine Frau, aber er ist ja nicht binär, also muss er auch Bartwuchs haben. Ja, richtig. Das ist auch kompliziert, diese Sache. Ja. Das gibt auch mal so eine österreichische Musikerin, die hat sich auch extra so einen kleinen Bart stehen lassen, damit sie sich als nicht binär bezeichnen konnte. Also bei Frauen geht das auch. Ein Star, ein Wesen der Anmut, des Charmes, auch der Entschlossenheit, den ersehnten Weg zu gehen. Nemo als Name entlehnt an das populäre Kinderkino, Blockbusters. Oh mein Gott, wuchs Nemo 99 als biologisch männlich geborenes Kind. Aha, ich kann sowas nicht so gut vorlesen, ey. So eine Schwachsinnsbeschreibung. Einer bohemaffinen, freisinnigen Familie in Biel, im frankophonen Westen der Eidgenossenschaft auf, so also ähnlich wie der Lagerfeld. Nemo, das Wort entstammt dem Lateinischen und bedeutet niemand. Ah, so erklärt es Nemo. Also erläutert, meine Eltern dachten, wenn ich niemand bin, kann ich alles werden. Ja, ich habe das schon nicht gesehen. Stunning and brave. Das ist, Stunning and brave. Ja, oder man bleibt niemand, das kann auch sein. Aber das ist hart. Eine harte Wahrheit. Als Kind schon lernte Nemo bald. Achso. Ja, ich glaube, wir müssen das nicht alles lesen. Ich habe das ja auch gar nicht mitgebracht. Ja, ich weiß nicht. Das ist die thematisierte Weg und nun auch einen gewissen künstlerischen Triumph einer non-binär sich verstehenden Person. The Code, der Siegestitel, mit der markanten Hookline meint, das Rätsel der Geschlechterbinarität geknackt zu haben, um nun frei und frisch und fromm leben zu können. Nemo war im Übrigen in dem Kinofilm vor 21 Jahren der Clownfisch. Kleine schutzbedürftig. Ja, genau. Wie Männer eben so sind, ne? Kleine schutzbedürftig. Komm. Nächster Artikel. Ja, richtig, richtig. Die sind auch nicht alle schutzbedürftig, auch nicht alle klein. Na gut, der war ja jung auch, der Nemo, glaube ich. Der Kinderfisch. Nemo freut sich wie ein Kind nach Überwältigung der Geburtsparty an Hain, der Suppe bleibt. Dass Nemo sich bei Gott wünscht, wieder Israel und dessen Sängerin Edin Golan angeschlossen hatte, mithin eine non-binäre Person mit Exkludierungsfantasien. Kurios. Kurios, ja, bestimmt. Tja, wer hätte das gedacht? Queer und dann sowas. I did not like the song. I did not like the music. It's a little bit boring, the song. Naja, ESC eben, ne? Ja, und der Titelmann hat geschrieben, lauter Hass gegen Israel auf den Straßen von Malmö in Schweden. Buhrufe gegen die israelische Sängerin in der Halle. Edin Golan musste ihr Lied umschreiben, durfte die Trauer um die am 7. Oktober bestialisch ermordeten Landsleute nicht artikulieren. Das hatte ich noch gar nicht gehört. Hat das von euch irgendwer mitbekommen? Nein, das wusste ich auch nicht. Finde ich ja ganz schön krass eigentlich. Für mich war das übrigens der große Skandal, dass bei einem Musikwettbewerb Trauer für Menschen, die erst vor 7 Monaten auf einem Musikfestival bestialisch ermordet wurden, zensiert wurde. Würde ich auch so sehen, ja. Angeblich, weil Politik hier keinen Platz hat, ja. Das finde ich dann aber auch geil für das ganze andere. Ne? Dann hätten sie ihre komischen Partytücher und den ganzen Scheiß da auch nicht mit reinlassen dürfen. Und die Ukraine hätten sie wahrscheinlich das auch aberkennen müssen. Ja. Den Sieg von war das, vor 2 Jahren oder so. Ja, ist trauernd Empathie für geschundene Menschen Politik oder ist das demonstrative Zuschaustellen der Wokengesinnung keine? Ja, genau, sagt der Zittelmann hier auch. Künstler aus Ländern wie Griechenland und den Niederlanden zeigen offen ihre Verachtung für die Sängerin aus Israel. Die Jury gab der israelischen Sängerin kaum einen Punkt. Das belgische Fernsehen blendete Protesttafeln gegen Israel ein. Eine Punkteansagerin im Halbfinale zeigte ihren Abscheu, indem sie sich weigerte, das Wort Israel überhaupt auszusprechen. Aber dann geschieht etwas Tolles. Die Mehrheit der Zuschauer lässt sich nicht beeindrucken. Sie stimmt für die israelische Sängerin, sei es aus Sympathie für Israel oder einfach, weil sie ihre Musik mögen und sich nicht von politischen Ideologien leiten lassen. Ging es nur aus den Zuschauern, wäre Israel auf einem großartigen zweiten Platz gelandet. Die schweigende Mehrheit hatte eine Möglichkeit, sich zu artikulieren. Leider muss man feststellen, dass Künstler ebenso wie Intellektuelle selten richtig liegen, wenn sie sich politisch äußern. Im Zweifel links ist das Motto nicht nur bei Hollywood, sondern überall im strengen linkskonformistischen Kulturbetrieb. Und links sein heißt heute eben auch der woken postkolonialen Ideologie anzuhängen, für die Israel die Inkarnation von Kolonialismus und Kapitalismus ist. Wir haben das bereits in Berlin bei der Berlinale oder in Kassel bei der Documenta gesehen. Sie. Stimmt, würde ich Historisch zustimmen. gesehen traten Antisemitismus und Antikapitalismus oft gemeinsam auf, vom Sozialist Eugen Düring bis zum Nationalsozialist Adolf Hitler. Dabei ist es auch kein Wunder, dass heute an den linken Universitäten in der westlichen Welt, die Hochburgen des Antikapitalismus sind, auch Israel Hass zum guten Ton gehört. Aber es ist eben keine Minderheit, aber es ist eben, nee, es ist eben eine kleine Minderheit, die sich in den Medien sehr stark wahrgenommen wird. Weil viele Medienleute selbst links sind und weil diese Minderheit schrill, laut und aggressiv ist. Während die Mehrheit schweigt, nur bei wenigen Gelegenheiten sieht man dann, dass die Mehrheit sich nicht von der Ideologie dieser Woken, nee, dass die Mehrheit sich nicht von der Ideologie dieser Woken-Mehrheit, ich glaube, das sollte Minderheit heißen, beeindrucken lässt. Die Ja. Mehrheit gendert nicht und davon und ist davon entnervt. Die Mehrheit hat noch nie die weltfremden Multikulti-Ideologien geteilt. Die Mehrheit beurteilt die israelische Sängerin nach ihrer musikalischen Leistung. Ja, die Mehrheit hat keineswegs immer recht. Manchmal liegt sie auch schrecklich daneben. Aber dafür gibt es heute wie in der Geschichte viele Beispiele. Auch dafür gibt es viele Beispiele. Aber die Abstimmung beim Eurovision Wettbewerb macht Mut. Die Mehrheit will nichts zu tun haben mit den von Greta Thunberg angeführten linken Israel-Hassern. Das macht Mut in einer schlimmen Zeit, wo sich Juden in vielen Stadtteilen nicht mehr trauen, mit Kippe auf die Straße zu gehen und Juden von linken Aktivisten der Einlass zu Universitäten verweigert wird. Ach, Herr Beck und Wolfsohn haben das geschrieben. Aha. Nee, die wurden da nur getaggt. Achso, Das hat okay. hier Zittelmann geschrieben. Achso, ja, okay. Ja, ich finde eigentlich nicht schlechter Text, aber es ist schon so eine konsequente Vermischung von Israel-Kritik und Antisemitismus, ne? Also, viele Leute trennen das ja auch nicht vernünftig, aber er sollte das auch bei seiner Beurteilung dann mal trennen, finde ich, ne? Und Ja, so. wobei die Berichterstattung zu Palästina ist aber auch besonders furchtbar. Also ich habe in Ja, kaum einem absolut. Feld so viele Enten-Falschmeldungen und Verzerrungen wie in dem Feld. Also da ist ja zum Teil die Männer gegen Frauen-Debatte weniger diffus. Oh Also Gott. Oh mein Gott, aber ja, echt. noch diffuser. weniger diffus. Okay. Ja, nee, also ich finde es alles komplett richtig, was er gesagt hat, weil es ist ja so. Also dieses Antikapitalismus-Ding, dass man das halt darauf überträgt. Und das ist ja auch diese Ja, Übertragung von absolut. quasi diesem ganzen, also, was sie halt verstehen müssen, wenn sie immer sagen, so die alten weißen Männer, da sind diese jüdischen Leute halt auch mit gemeint. Allein dadurch, dass sie da irgendwas zustande bringen, sind die halt schon die Bösen. Na, jeder, der was zustande bringt, ist der Böse. Und die Ja, weil die Leute, die. Linken immer die Wohlgeratenen hassen und wollen, dass die übelsten Freaks an die Macht kommen und dann alles Schöne und Gerechte kaputtschlagen. Das ist die Linke. Also, in a nutshell. Also. Ich habe von amerikanischen Juden immer gelesen, dass sie meinen, sie würden nicht dazugehören. Zu den Weißen. Zu den Reichen vielleicht schon, aber. Ja, das glauben die vielleicht selber nicht, aber das hat man ja jetzt spätestens jetzt, sollte es ihnen ja vorgeführt worden sein, dass sie das halt eben schon tun, nach deren Sichtweise. Ja, das kann ist man ja so auch sehen, so, dass selbst, die Leute, sehen, ne? selbst mhm. die Leute mit dunkler Hautfarbe gehören ja im Endeffekt dazu, weil das ist ja ein Unterschied. Es sind da zwei Dinge. Einmal gibt es die Hautpigmentierung und dann gibt es ja noch das soziale Konstrukt, ne, schwarz sein quasi. Und wenn du jetzt deiner Hautpigmentierung entsprechend ist, aber du halt nicht dich diesen ganzen Glaubensinhalten da unterwirfst, dann bist du ja sowieso auch Teil der weißen Gesellschaft dann geworden, dadurch automatisch. Und damit hast du es halt dann genauso verkackt. Also diese Diskussion darüber, ob das jetzt Minderheiten sind oder Teil der Mehrheit oder was auch immer, die braucht gar nicht geführt werden. Alleine, ne, wie gesagt, alleine dadurch, dass sie da was zustande bringen, reicht das schon aus. Dass es dann einfach heißt, so, nee, das ist jetzt hier wieder unser Klassenkampf hier. Und, ja. und das kann ja nur daran liegen, dass die anderen Leute alle unterdrückt werden und dass wir hier dringend unseren Kommunismus bossen und die anderen, die Bösen, dann irgendwie auslöschen müssen, ja. Ja, apropos auslöschen. Beim ESC wurde der Holländer. Ja. Apropos auslöschen. Ausgelöscht aus der Veranstaltung, nur gecancelt sozusagen. Ja, und auch scheinbar hier wegen der Sache, also das ist jetzt keine politische Sache auch. Nee, das nicht. Ich habe zuerst gedacht, dass es da auch um irgendwas ging. Ja, ich meine, da frage ich mich, wie man das sieht. Also er hat wohl vorher gesagt, wenn ich von der Bühne runterkomme, möchte ich bitte nicht gefilmt werden. Ja, hinten in einem Green Room oder wie das heißt. Erstmal nicht. Und das ist dann missachtet worden. Die Kamerafrau vom schwedischen Fernsehen hat dann auf die Geste, die er daraufhin Richtung Kamera gemacht hat, wahrscheinlich eine Faust oder sowas, ja, hat die dann damit reagiert, dass sie ihn wegen Einschüchterung irgendwie angezeigt hat. Er sitzt aber nicht im Gefängnis, haben sie noch geschrieben. Na Gott sei Dank. Erstmal seine Geschichte, blablabla. Polizeiermittlungen heißt es, eine Frau aus ESC-Produktionsteam, also haben sie gestern Abend berichtet, dass es eine schwedische, vom schwedischen Fernsehen eine Frau war, der Anzeige erstattet, nach ihren all den Informationen soll Klein die Frau geschlagen haben. Der Vorfall ereignet sich am Donnerstag nach dem zweiten ESC-Halbfinale. Laut dem niederländischen Fernsehsender Avrotos hängt der Vorfall mit unerwünschten Filmaufnahmen zusammen. Ja, das, was ich gerade erzählt habe, eben hinter der Bühne. In diesem Moment gab Joost wiederholt zu verstehen, dass er nicht gefilmt werden wollte. Dies wurde nicht beherzigt, dies führte dazu, dass Joost eine bedrohliche Bewegung in Richtung Kamera gemacht hatte. Mehr nicht, ne? Dabei hat Joost die Kamerafrau nicht berührt. Der Sender kritisierte den Ausschluss Kleins als unverhältnismäßig. Da würde ich auch mal zustimmen, spontan. Avrotos ist Teil des niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auch dort wurde die Disqualifizierung Kleins bedauert. Die NPO, weiß nicht, was es ist, hält dies für eine sehr drastische Entscheidung. Für die Millionen von Song Contest-Fans in Holland und in anderen Ländern Europas sei dies eine Enttäuschung. Man werde den Verlauf der Ereignisse nach dem Wettbewerb mit allen Beteiligten eingehend bewerten. Okay. Der Ausschuss hat auch, Schluss hat auch nach Aussagen der EBU, ich glaube, das ist die den Contest machen, nichts mit Kleins Verhalten gegenüber der israelischen Sängerin Eden Golan zu tun, wie vorher gemutmaßt wurde. Er hatte sich bei ihrer Befragung auf der Pressekonferenz die niederländische Flagge über den Kopf gezogen und dazwischen geredet, was als respektlos gewertet wurde und als Ausdruck seiner Kritik an Israel. Okay. Ja, jetzt ermitteln sie wegen Einschüchterung. Sprecher der Polizei von Malmö, Pelle Famstedt, sagte der Nachrichtenagentur AFP zu den Vorwürfen gegen Klein. Die Polizei ermittelt wegen Einschüchterung. Die Straftat wurde am Donnerstagabend in der Malmö-Arena begangen. Der Verdächtige sei angehört worden. Er befindet sich nicht in Haft. Näheres teilt er nicht mit. Dass die Frau vom Fernsehen da vielleicht auch einen Fehler gemacht haben könnte, das kommt überhaupt nicht in Frage offensichtlich. Ne? Sie verfolgen eine Null-Toleranz-Politik. Es ist halt wieder die Frage, ob man den Leuten dann irgendwie eine Faust da rausstrecken muss. Ja, weiß ich nicht. Wenn du es fünfmal gesagt hast, dann machst du vielleicht mal eine. Da steht ja aber nichts von fünfmal so. Gesagt oder so. Doch, er hat dieser Standort von mehrfach auf jeden Fall. Doch, doch. Auch der Frau oder irgendwem anders? Ja. Müsste ich jetzt nochmal eben raussuchen. Mehrfach. Dies führte dazu, dass Jost seinen bedrohlichen Moment. In diesem Moment gab Jost wiederholt zu verstehen, dass er nicht gefällt werden wollte. Zu wem? Das steht da nicht so genau. Wissen das vielleicht nicht. Muss dann auch im Detail geklärt werden. Ja, ist es so, dass er das Ding gefilmt hat oder ist er einfach nur mit der Kamera rumgelaufen und er hat das gedacht, dass er ihn gefilmt hat? Weiß ich nicht. Ne? Ja, stimmt eben. Ja, wissen wir nicht. Man wollte allen Mitarbeitern des Wettbewerbs ein sicheres Arbeitsumfeld bieten. Naja, ihm nicht so. Während die Ermittlungen liefen, Klein nicht angebracht, weiter am Wettbewerb teilzunehmen, hieß es. Ja, da wird er gefilmt. Das ist auch ein Quatsch-Anspruch überhaupt. Also was soll das überhaupt? Als Person des öffentlichen Lebens... Dann wissen auch nicht, was er da wollte. Als Person des öffentlichen Lebens kannst du überhaupt nicht aussuchen, ob der irgendwo fotografiert bei so einem, ist. Bei so einem Contest, ne, wo irgendwie sowieso Millionen zugucken und irgendwie da 1000 Kameras rumfliegen und so. Bisschen komische Anforderungen, das stimmt natürlich. Weiß ich nicht, offensichtlich hatten sie da, war das aber nicht unüblich, dass sie da irgendwie solche komischen Regeln aufstellen, die Künstler. Die sind ja manchmal ein bisschen schwierig, ne? Naja, ich würde das nicht so überbewerten. Also, ich finde es da ein bisschen komisch, dass er ausgeschlossen wurde. Und ich habe da auch den Eindruck, dass das irgendwie so ein übertriebener MeToo-Effekt ist. Einschüchterungsversuch, naja. Hört ja auch immer einer dazu, der sich einschüchtern lässt. Daher vielleicht auch nicht nötig unbedingt. Mal gucken, was das wird. Also, ich habe auch den Eindruck, dass es ein bisschen überbewertet ist, ja. Okay. Kommen wir zum Islamismus. Juhu! Islamismus! Junge Liberale, heißt das Islamismus? Nee, das ist ja ein Antrag. Also, ich hatte euch ja das letzte Mal, als ich dabei war, vor mittlerweile 2 Wochen, hatte ich euch ja ein bisschen was von dem Bundesparteitag von der FDP erzählt. Und in der Zwischenzeit hat hier auch ein Bundeskongress von den jungen Liberalen stattgefunden. Und da bin ich hier über so einen Ausschnitt gestolpert, den ich mir hier aus dem ganzen Ding nochmal rausgesucht habe. Und es geht hier um einen Antrag zu dem Thema hier mit dieser Kalifatsdemo in Hamburg. Da wollte man was gegen machen und das ging hier manche noch nicht weit genug und deswegen hat man hier diesen Änderungsantrag eingereicht, wo es hier heißt, eine angepasste Migrationspolitik. Deutschland hat auch Migranten aufgenommen, die unsere freiheitliche Werte ablehnen. Umfragen belegen ein hohes Maß von Antisemitismus, Homophobie und islamistischen Einstellungen in den häufigen Herkunftsländern. Asylantragsteller, unsere humanitäre Verantwortung darf nicht dazu führen, dass die Grundwerte und damit auch die Grundpfeiler unserer Gesellschaft von Menschen, die diese ablehnen, torpediert werden oder gar die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt wird. Zugleich gefährdet die Aufnahme von Menschen und so weiter. Kann ich nicht mehr lesen, aber da ging es jetzt, glaube ich, irgendwie darum, dass die anderen Leute, die sich nicht daneben benehmen, damit natürlich in Sippenhaft genommen werden, was ja auch der Christian Lindner mal auf dem Bundesparteitag von der FDP gesagt hat und danach ganz schlimm von der ganzen Medienmeute angegangen wurde. Und das ist jetzt also die Aussprache hier, die Rednerliste zu diesem Änderungsantrag. Und die erste Person, die jetzt hier ist, ist jemand aus Hannover, den ich natürlich auch kenne, von den jungen Liberalen in Hannover. Und der ist nicht so gut. Und danach haben wir nochmal wen, der ziemlich gut ist. Kann ich schon mal spoilern. Und jetzt, lieber Joris, hast du das Wort. Ja, liebe Julis, ich habe echt ein großes Problem mit diesem Änderungsantrag. Und das hat im Kern einen einzigen Grund. Dieser Antrag ist kein Migrationsantrag. Dieser Antrag beschäftigt sich, das ist kein Migrationsantrag. Dieser Antrag beschäftigt sich mit innenpolitischen Problemen auf Grundlage. Und das ist auch der Grund, warum wir die Dringlichkeit gestern beschlossen haben. Auf Grundlage einer Demo in Hamburg, an der ganz, ganz überwiegend deutsche Staatsbürger in zweiter oder dritter Generation teilgenommen haben. Das ist kein migrationspolitischer Antrag. Und wenn man dann sagt, ja okay, es gibt aber Migration nach Deutschland, da kommt Antisemitismus mit, dann ist das ja vielleicht nicht falsch. Aber im Kern fußt das Problem des Islamismus auf ausländischen Einflüssen. Diese Leute sitzen ganz überwiegend nicht in Deutschland. Sie werden aus dem Ausland finanziert, sie werden aus dem Ausland strukturiert und deshalb gehört dieses Migrationsthema nicht in diesen Antrag. Und erst wenn man Aber der Einfluss kommt nach Deutschland, ne? Genau, das haben wir soweit schon mal gehört. Der Antrag, den wir machen zum Thema Islamismus, ist ein innenpolitischer Antrag. Und das ganze Problem kommt aber nur aus dem Ausland. Das ist alles nur aus dem Ausland. Ja, das tut irgendwie ein bisschen im Kopf weh, wenn man dabei zuhört, aber das ist auch die FDP, da muss man schon doppelt hinhören. Wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, warum diese Textzeile nichts in diesem Antrag zu suchen hat. Der linke Block aus Niedersachsen hat es bereits verstanden. Ich bitte euch, diesen Änderungsantrag abzulehnen, liebe Julis. Das fand ich auch so schön, dass er sich und diese jungen Liberalen aus Niedersachsen als den linken Block bezeichnet. Das deckt sich nämlich mit meiner Wahrnehmung. Es hat nichts mit der Sache zu tun. Also der linke Block, der sich selbst ernannte, der hat gesprochen. Ja, die jungen Linken heißen nicht auch Julis? Oder wie ist das bei denen? Nee. Man könnte in so eine Identitätskrise kommen. Ach so. Danke, Joris. Als nächstes Finn. In letzter Zeit stehe ich ja jedes Wochenende auf dem Wahlkampfstand. Und was meine Aufgabe am Wahlkampfstand ist, den Bürgerinnen und Bürgern unsere Beschlusslage nahezubringen. Und jetzt habe ich mir mal vorgestellt, dass wir diesen Antrag beschließen würden und ich würde nächsten Samstag wieder bei uns auf dem Marktplatz stehen. Dann würde ich sagen, es gibt Migranten, die sind antisemitisch und wir finden das doof. So, und dann fragt mich der Bürger oder die Bürgerin, ja, was wollt ihr dagegen machen? Dann sage ich, keine Ahnung, haben wir nichts beschlossen. Das ist nicht meine Vorstellung von Programmatik. Wir Julis sollten natürlich Probleme ansprechen, dann aber auch Lösungen dazu erarbeiten. Deswegen lehnt diesen Antrag bitte ab. Danke, Finn. Als nächstes Alex Steffen. So. Ja, liebe Julis, lieber Finn. Ja, das ist der, den ich meinte. Finn, mein persönlicher Wunsch, geh bitte auf den Marktplatz und erzähl allen Leuten, dass das ein Riesenproblem ist, dann wird die FDP wesentlich häufiger gewählt. Das ist ein Riesenproblem. Doch. Ja, sag den Leuten, dass Islamismus ein Riesenproblem ist, dann wird die FDP auch häufiger gewählt. Ja, stimmt, wenn es nur einer glaubt, dass man da wirklich was gegen machen will. Das ist Der Caveat, den man da einfügen muss. Ja, wenn einer mal die Wahrheit sagt, kommt ganz gut an bei den Leuten. Das stimmt, denke ich auch. Wenn Politiker nicht nur lügen. Absolut. Und lieber Jurias, du stellst dich hier hin und sagst... Lässt du eine Zwischenfrage zu? Ja, gerne. Dann bitte am Saalmikro, André. Brauchen wir das wirklich in einem Beschlusstext, das Leuten zu erzählen? Ja, offensichtlich. Ihr wollt es ja nicht wahrhaben. Das ist doch das Problem. Jurias stellt sich hier hin und sagt, das ist doch alles Innenpolitik. Ja, sorry, wo kommen denn die Islamisten her in Deutschland? Ja, natürlich gibt es auch ein paar deutsche Spinner. Hast du noch eine Zwischenfrage? Ja, bitte. Lieber Alex, ich verstehe deine Meinung, aber welche konkrete Forderung steht in der Meinung? Ja, und da kommen wir jetzt zum Problem, liebe Julis. Da stellt sich Nadine hier hin und sagt, ja, dann lasst uns doch mal die mit den Landesprogrammatikern netten Migrationsantrag zusammenbasteln. Was war denn vor einem Jahr? Da wart ihr gegen die Bezahlkarte. Mir war nichts scheiße. Ihr seid doch eigentlich gegen Abschiebungen oft. Und das ist das Problem hier, liebe Julis. Klare Kante bei der Migrationspolitik. Das hat nichts mit Härte zu tun. Das ist sogar am Ende empathisch, weil wir die Menschen schützen müssen, die hier hinkommen, die vor Islamismus fliehen. Es ist doch ein Trauerspiel, dass Zehntausende, Hunderttausende Menschen vor Islamismus fliehen. Die kommen nach Deutschland und sehen Religionsfreiheit. Dann fordert doch hier ein Kalifat. Es ist doch eine Schande, dass man in Deutschland ein Kalifat fordern kann. Ich finde es halt geil, dass man ist halt so gekackt, dass man selbst bei Leuten, die halt aktiv den deutschen Staat ablehnen und sagen, ich will ein Kalifat, dass man da immer noch nichts dagegen sagen kann, weil man ja als pro-migrantisch gelesen werden möchte. Naja, also, das, was man dagegen sagen kann, hat ja der vom linken Block gerade gesagt, nämlich, das kommt alles nur aus dem Ausland, aber es ist trotzdem ein innenpolitisches Problem. Ja, noch eine komm, Zwischenfrage bitte, zu. Bitte. Jetzt wurde hier angesprochen, dass Niedersachsen so oft gegen Abschiebung ist. Wohin möchtest du denn deutsche Staatsbürger abschieben? So, und jetzt kommt's. Liebe Julis, und jetzt müssen wir leider sogar in der Zukunft eine ganz neue Dimension aufmachen. Wir haben gerade eben gehört, es wird wesentlich einfacher, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und wir haben jetzt schon ein Problem, und das will ich offen aussprechen, mit 10.000 mittlerweile leider deutschen Staatsbürgern, die offensichtlich unsere Werte verachten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir in der Zukunft nicht noch Hunderttausende Menschen mehr bekommen, die demnächst noch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, die irgendwo einen Fragebogen ausfüllen und sagen, Demokratie ist ganz nett, aber dann nicht unsere Sprache lernen, gar kein Interesse daran haben und in Wirklichkeit selbstverständlich ein Kalifat fordern. Und deswegen, liebe Julis, lasst uns bitte aufhören mit diesen schwammigen Forderungen bei der Migrationspolitik. Lasst uns die Realität beschreiben und vor allem in der Zukunft die Probleme lösen. Und deswegen nimmt diesen Änderungsantrag an. Die letzte war echt eine doofe Zwischenfrage irgendwie. Naja. Ja, es gibt bei allen irgendwie manchmal Leute, die Tacheles reden. Ne? Ich erinnere mich ein bisschen an den Grünen Parteitag, wo dann einer mit Atomkraft anfing und dann an die Leute appelliert hat, dass sie noch vernünftig werden sollen. Wenn die Entscheidung, die ansteht, den einen oder anderen vielleicht was bringt oder so, oder was ich von spricht, dann ist es schwierig mit vernünftig sein. Ja, und er ist, glaube ich, auch irgendwie Vorsitzender vom Landesverband Nordrhein-Westfalen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also, Oder auf jeden Fall sitzt im Vorstand da irgendwo. Also, wenn er nicht Vorsitzender ist, ist er Beisitzer oder irgendwas oder Stellvertreter oder so. Nagelt mich nicht drauf fest, aber er ist auf jeden Fall irgendwie drin. Und er hat auch am ersten Tag in dieser Aussprache hat er irgendwie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert und gemeint, dass das dann nur linke Propaganda wäre und so. Also, das fand da auch statt. Ja. Ist ja auch so. Ich glaube, ja, die Dame können wir uns auch nochmal anhören, die jetzt kommt. Bei 7 Sekunden war auch für die Zwischenfrage keine Zeit mehr. Es geht weiter mit Lexi. Liebe Julis, ich habe gerade eben in der Debatte gehört, dass der Antrag angeblich gegen alle Migranten gehen würde. Und da würde ich gerne die Frage stellen, könnt ihr lesen? Denn das steht nicht in diesem Antrag drin. Das steht drin, dass wir auch ein Problem mit Migration haben. Und das ist einfach die Realität. Da können wir noch so oft darüber sprechen, dass wir das nicht anerkennen wollen, dass das nicht schön ist, dass das unbequem ist. Es gehört aber einfach dazu. Und wir junge Liberale sind Träumer, aber wir sind keine Realitätsverweigerer. Und das Argument, dass der Änderungsantrag nicht weit genug geht, ist für mich kein Grund, den abzulehnen. Ja, dann stellt doch Änderungsanträge, die noch weitergehen. Ja. Oh, die liberale Jugend radikalisiert sich. Oh. Ja, keine Angst, wenn es nach Niedersachsen geht und dem Herrn aus Hannover, den wir da gerade hatten, dann wird das schon alles wieder ins Lot kommen. Keine Angst. Toi. Ja. Aber wir haben das dann auch angenommen. Also dieser Änderungsantrag wurde auch angenommen. Also die Mehrheit der Leute da vor Ort hat sich dafür ausgesprochen. Ja, für was jetzt konkret? Für die Bezahlkarte oder einen anderen Kurs oder so? Darum ging es jetzt nicht, aber halt, ja, das, was da halt steht. Genau, muss man und dann kann man dann als nächstes einen Antrag dann schreiben für die richtige Partei und den dann unterstützen oder so. Aber ist doch schon mal besser als nichts. Also, ich habe das sehr viel vor allen Dingen mitgebracht wegen ja, diesen Appellen an die Leute, da mal klarzukommen, dass es halt wirklich ein Problem ist. Und wir sehen jetzt hier halt diese Vogelstrauß-Strategie, die funktioniert nicht mehr. Ne? Also kein Mensch, inklusive der Leute, die da engagiert sind, glaubt das noch irgendwie, dass da alles in Ordnung ist und dass man einfach munter die Leute ins Land reinlassen kann und die dann, wenn sie hier sind und nicht mehr vom Ausland bezahlt werden, das, was da ja mitschwingt mit diesem, ja, das wird ja vom Ausland bezahlt, ist ja mal dieses Ding, die Leute stehen da rum und denken sich so, ja, jetzt bin ich ja in Deutschland, was könnte ich mal machen mit meiner Zeit? Und ach, ich muss ja irgendwie, ich brauche ja Geld, so ein bisschen Geld. Und dann winkt da so von Katar irgendwie der Katari mit dem 5-Euro-Schein und sagt so, hier, wenn du ein Islamist wirst, dann gibst Geld von mir. Und diese Idee von diesen Leuten ist dann jetzt quasi zu sagen so, nee, wenn wir den Leuten also Geld geben, dann machen die ja das, was wir wollen, Demokratie und so. Also lass doch einfach diesen Leuten allen Geld geben und dann werden sie ja demokratisch und vernünftig und so. Und dann müssen sie ja das Geld aus dem Ausland nicht nehmen, was dann die Leute islamistisch macht. So als ob die Leute halt alle komplett ohne jede Ideologie hier aufschlagen und dann einfach das machen, was sie zum Überleben quasi machen müssen oder so. Das ist ja auch diese traumtänzerische Scheiße, was die Leute ja echt glauben. Ne? Also das ist irgendwie die Tatsache, dass da irgendwelche Leute in die DTIP-Moschee gehen, nur daran liegt, dass es keine Deutschland bezahlte Imame irgendwie genug gibt oder so. Und wenn es die geben würde, dann würden die alle dahin rennen und sich das dann anhören und nicht mehr das andere oder so. Vollkommen weltfremd. Ja, und insofern fand ich das hier schon ganz gut, dass man damals ein bisschen Tacheles geredet hat und auch, obwohl hier die Appelle aus meinem näheren Umfeld. Also es ist wirklich so lustig, dass dann die Leute, die da noch, die letzten Leute, die noch irgendwie sich mit den Händen dran krallen, irgendwie an ihre liebgeglaubten utopischen Ideen, dass das dann ausgerechnet die Leute sind, die ich dann hier irgendwie bei jeder Stadtversammlung irgendwie sehen muss. Das passt wieder so richtig gut. Ach ja. Ja, nachher habe ich noch die angesprochene Nadine. Das ist aber zum Feminismus-Thema. Das haben wir dann da. Ja, und hier in England wurde ein Herr von den Grünen gewählt. Das ist dieser freundliche Mensch hier. Und da kommt er ja beim Anblick nie darauf, wie es dazu gekommen ist, dass es dann hinterher da noch eine Kontroverse drüber gab und die Grünen jetzt überlegen, den irgendwie loszuwerden und so. Denke ich mal. Na, was glaubt ihr, woran könnte es eventuell liegen? Ich weiß es nicht. Er hat einen Pass gegeben. Sein Bart. Man hat ihm einen Pass gegeben. Die Wahl von dieser Person und zum Counselor, ich denke mal, das ist wahrscheinlich dann so Stadtrat oder so. Ne, irgend so ein kommunalpolitisches Mandat hat halt dazu geführt, dass sie da irgendwelche Prozessionen abgehalten haben in der Islamisten-Community und Männer mit lauten Allahu Akbar-Rufen sich irgendwie drüber gefreut haben. Und ja, jetzt wollen sie loswerden. Aber man fragt sich ja schon wieder, ich meine, der wird ja wohl kaum, ich weiß nicht, wie das ist in England, aber ich glaube nicht, dass es da so ist mit einer Kandidatur, dass man einfach irgendwo hingeht, sich auf eine Liste einträgt und dann ist man da irgendwie Kandidat oder so. Ich denke mal schon, dass es auch irgendwer da mitbestimmt hat, dass diese Person Kandidat geworden ist für irgendwas. Also. Ja, die Green Party oder was? Haben wir auf eine Liste gesetzt oder wie? Ja, es anzunehmen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie das System da funktioniert bei denen. Ich weiß es noch nicht genau. Was war das denn? War das denn eine überregionale Wahl, oder? Nee, irgendwas mit Council, also ja, okay. Ja, irgendwas kommunalpolitisches wird es sein. Mhm. Ja, die gute Frau Vorotan vom Dezim-Institut, was man sich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, dass man das unbedingt unterstützen muss, damit es uns sagt, wie muslimfeindlich wir sind. Hat einen Brief unterschrieben. Uni-Brief von Leuten mit Gaza-Kram und der Herr Piatow von der Bild schreibt hier, mehr als 100 Lehrende, in Anführungsstrichen, haben sich in einem offenen Brief hinter den Mob gestellt, kritisierten den Polizeieinsatz in der Freien Universität Berlin, dass bei den Demos zur Intifada Zeichnung für palästinensische Terrorwellen aufgerufen und ein Ende friedlicher Proteste gefordert wurde, blendeten die Professoren ihren Brief einfach aus. Ja, ist ja auch unwichtig. Und da hat die Frau Vorotan irgendwie so einen Witz gemacht, so einen hinkenden Vergleich. Und die Bild hat geschrieben, einer der Schlachtrufe lautete Yalla Yalla Intifada, dabei steht Intifada für die Terrorwellen der Palästinenser gegen Israelis. So verübten Palästinenser bei der Intifada 2000 bis 2005. Mehr als 100 Selbstmordattentate und töteten mehr als 1000 Israelis, vor allem Zivilisten. Und die Frau Fotan hat das dann so satirisch angepasst, dass sie daraus gemacht hat, außerdem riefen sie noch Viva, Viva Palästina, dabei ist Viva abgeleitet von Vivat und bedeutet, er lebe, er solle leben. Tatsächlich forderten die radikalen antisemitischen Wolken Berliner Studierenden, dass Hitler wieder leben soll. Das wow. Ist jetzt hier die... Das sind die schweren Geschütze. Die Überflieger, ne? Genau. Mhm. Bestimmt alles Deutschstudenten oder so, Germanistik. Ja, und wie der Herr Piatow hier auch sagt, aus Intifada-Parolen Gewaltaufrufe abzuleiten sei so absurd, wie aus Viva Palästina abzuleiten, dass Hitler wieder leben soll. Hm. Und das ist es ja auch, also es ist ja komplett absurd. Und dieses Intifada hat der letzte Woche auch gehabt, mein Intifada Hannover, war ich ja ganz schön baff, dass sie sich echt jetzt offen Intifada Hannover nennen, weil dieses Intifada bedeutet ja im Endeffekt nichts anderes als wir wollen Gewalt. Ja, Stand oder so, genau. Ja, das war von Ebel, wobei ich hier den in Primärquelle genommen habe. Ja, warte kurz, ich muss meine Notizen aufmachen. Ich habe die Geschichte auch wirklich einigermaßen. Ein Augenblick. Ja, machen wir ein kleines Ratespiel. Wie viele Einwohner hat Schweden? 11 Nein. Millionen, glaube ich. 7 oder 11. Oder nee, 4 oder so waren es. Ne? Wie viel waren aber? Ja, aber waren 4, ja. 4 Mitglieder, meinst du, oder was? Ja, also 4 dann. Bin... Das war vielleicht früher, also jetzt haben sie 10. Habe ich jetzt vorgestern noch so geguckt durch Zufall. 10,5 oder so. 10,5. Ha! Ich war nah dran. Lieber Nugget. Auf jeden Fall, in Schweden gab es einen großen Skandal. Die haben da eine Investigation gemacht, wo sie über 30 Interviews geführt haben mit verschiedenen Polizeibeamtinnen. Und man ist halt drauf gekommen, dass 30 verschiedene Polizeibeamtinnen in über 500 Fällen klassifizierte Informationen geleakt haben, also halt geheime Infos von der Polizei. Da war zum Beispiel eine, die musste für einen notorischen Kriminellen, war sie die Hauptkommissarin, Hauptermittlerin, und die hat ihm immer zugespielt, wie weit ihre Ermittlungen in seinem Fall sind. Und die Gangmitglieder haben relativ simpel einfach versucht, einfach Polizistinnen zu daten und haben dann darüber, über die Beziehung, sie dann ausgefragt und sind eben an die Informationen gekommen. Und der Skandal, der ist tatsächlich so groß, dass halt sogar der PM, also Premierminister, musste sich einschalten. Und die oberste Polizeitante meinte halt auch, dass es peinlich ist und dass man naiv war und dass sich halt was ändern muss. Und interessant ist es halt, dass die Kriminalitätsraten halt in Schweden auch primär von Migration getrieben werden. Und du dann halt, einfach einen Skandal vorfindest, bei dem mit den simplesten Taktiken halt Polizeiarbeit ausgespäht wird. Und recht großer Skandal in Schweden. Das war's auch schon. Okay. Ja, die sind aber die Polizisten gegangen, oder was, ne? Was? Über die Beziehung sind die an Polizistinnen gegangen oder so, ne? Ja, genau. So? Die haben gezielt, haben sie Polizistinnen und dann Informationen abgegriffen, die geheim waren. Und es hat auch zu 4 Toten geführt. Also, das ist nicht ganz das ohne. Ja, das kommt so ähnlich gemacht, hat er mal erzählt. Das ist eine Staatsanwältin, hat er angegraben. Hat er in seiner Doku mal erzählt. Das Auswärtige Amt schreibt, eine freie und vielfältige Presselandschaft ist wichtiger Grundpfeiler jeder liberalen Demokratie. Muss ich das alles wissen, ne? Gerade in Krisenzeiten gilt es, die Pressefreiheit besonders zu schützen. Die Entscheidung der israelischen Behörden, Al Jazeera in Israel zu schließen, ist das falsche Signal. Ja, das ist ähnlich wie RT in Deutschland, ne? Das ist auch ein falsches Signal. Das war auch mal irgendwie in so einem mittlerweile entfernten Community Notes unter diesem Ding. Das ist in Deutschland ja auch Medien geschlossen. Ja, 2x im Maß muss erhalten bleiben, ist wichtig. Ja. Aber jetzt mittlerweile hat es sich irgendwie entfernt, keine Ahnung. Witzig. Ach, seid ihr es. Ob das die Annalena selbst geschrieben hat? Ich glaube nicht. Ja, oder hat nicht die Dings auch mal im Auswärtigen Amt gearbeitet, hier die Frau Czebli? Und bin ich jetzt überfragt? Stimmt. Ich meine, stimmt. Die war mal Sprecherin, glaube ich, sogar. Ja, schon. Ja, und Al Jazeera, ne, von Katar finanziertes Medium. Wie war es eben mit dem Geld aus dem Ausland? Und hatten ja. Wir ja auch schon mal gezeigt. Bleibt leider das Problem nicht im Ausland. Ne? Hatten wir ja auch schon mal gezeigt, dass ganz viele von diesen sogenannten Narrativen, progressive Narrative in diesem Fall, auch ganz stark von diesem Jugendmedium von Al Jazeera, dem AJ Plus, seit 2014 bei Twitter verteilt worden sind, wo so ziemlich alles halt mit dabei war. Hier das Trans-Thema, Black Lives Matter, Geschichten, Feminismus, ganz Paket. Ja, aber das ist natürlich alles nicht Desinformation von ausländischen Medienerzeugnissen, um irgendwelche Gesellschaften zu spalten, sondern das ist ja nur gute Dinge für die Gerechtigkeit. Genauso wie hier die Arbeit von Al Jazeera natürlich. Befreiung. Über jeden Zweifel erhaben ist. Ja. Einfach nur ein Presse-Outlet. Ja, Campact sagt, am 1. Mai hält der AfD-Spitzenkandidat Kra in Dresden eine Wahlkampfrede. Am 3. Mai greift eine Gruppe junger Männer den SPD-Kandidaten Matthias Ecker an, verletzt ihn schwer. Hier gibt es einen direkten Zusammenhang. Wie aus Worten Taten werden. Ja, ich bin gespannt. Muss ich mir aber, glaube ich, nochmal den Status hier, weil das wieder nicht... Und da konnte ich auch nicht drunter kommentieren, dass ich gerne den ganzen Faden haben will, weil die da die Kommentare verhindern. Und gleich schon mal direkt die Frage, hat einer von euch das komplett mitgeschnitten, diese Geschichte mit dem SPD-Mann? Weil ich weiß, also nach meinem Stand, das, was ich so mitbekommen hatte, aber vielleicht verwechsel ich das auch mit einer anderen Sache, war das doch irgendwie so, dass das so zwei junge Leute irgendwie waren, obwohl das schreiben sie auch. Seitdem die vier Täter ermittelt sind, werden immer mehr Hintergründe über sie bekannt. Sie sind zwischen 17 und 18 Jahre alt und organisiert Neonazis. Schreibt Campact, die habe ich sonst noch nirgendwo gehört. Das von euch irgendwer gehört? Das habe ich auch nicht gehört. Campact sagt, sie gehören zu einer Gruppe namens Elbland-Revolte mit engen Verbindungen zur AfD. Die Gruppe Elbland-Revolte hat etwa 10 Mitglieder. Seit Anfang des Jahres ist die Neonazi-Gruppe aktiv. Ihre Mitglieder sind alle sehr jung und extrem gewaltbereit. Sie machen gemeinsame Aktionen mit den Freien Sachsen und gehen auf Kundgebungen der AfD. Habe ich noch nichts von gehört. Muss wohl daran liegen, dass unsere ganzen Medien alle rechts sind, oder? Ja, eine Gruppe von 10 Leuten. Ja, das sind sie alle. Also, bei der geschichtsrevisionistischen Demo am Jahrestag der Bombardierung von Dresden war die Elbland-Revolte ebenso dabei wie bei einer Mobilisierung von Neonazis gegen ein Demokratiefest von BürgersternchenInnen in Bautzen. Also die sind überall dabei. Überall, wo die Linken ihre Folklore betreiben, da sind die dabei. Aber man hat in den ganzen Medien noch nichts darüber gehört. Im Zug zurück von Bautzen nach Dresden griffen die Neonazis Mitreisende an, die sie als links ausmachten. Eine Elbland-Revolte feierte den Ausflug danach im Netz als Erfolg und kündigte weitere Aktionen an. Auf ihrem Instagram-Profil posen die Nachwuchs-Nazis mit Reichskriegsfahnen. Dort zeigen sie auch als regelmäßige Unterstützer der Dresdner Montagsdemos, wo der AfDler Björn Höcke regelmäßig als Redner auftritt. Aber die Verbindungen werden noch enger. Am 1. Mai macht die AfD in Dresden eine Wahlkampfveranstaltung. Mindestens einer der Täter, die zwei Tage später SPDler Ecke angegriffen haben, ist vor Ort und lauscht der Wahlkampfrede. Das haben die hier alles herausgefunden. Hier. Zuvor liefen die Elbland-Revolte Neonazis bei der Demo der Freien Sachsen in Dresden. Habt ihr dir bei denen irgendwie Tracker installiert oder wie? Aber ehrlich, ne? Als wenn sie dabei gewesen wären. Als wenn sie einen eingeschlossen hätten oder so. Ja, das genau mitschreibt. Bei der AfD-Kundgebung spricht neben AfD-Chef Chrupalla auch Skandal. Spitzenkandidat für die EU-Wahl Maximilian Krah, der steht unter Druck wegen Geld aus Russland und Spionage für China. Wo kriegt ihr überhaupt euer Geld her, Campact? Ach so, von Soros. Ja, schön. Seine erste Mai-Rede ist angriffslustig. Er hält es besonders gegen die demokratischen Parteien. Zwei Tage später werden erst Grüne und dann SPD-Politiker beim Aufhängen von Wahlplakaten in Dresden angegriffen von mindestens 4 Mitgliedern der Elbland-Revolte, von denen mindestens einer vermutlich mehr am 1. Mai den Worten von Kra gelauscht haben. Und jetzt? Ich glaube ehrlich, wo ist jetzt der Zusammenhang? Campact. Ja, was jetzt zu tun ist, ist laut Campact erstens die rechtsextremen Strukturen um Elbland-Revolte und Freie Sachsen verbieten. Zweitens Verbotsverfahren gegen den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte sächsische AfD. Drittens die gewalttätigen Propaganda-Kras und der ganzen AfD bei den Wahlen am 9. Juni stoppen. Also nicht mehr zulassen zur Wahl dann, oder wie? Ja. Wenn sie verboten werden. Nicht aus Worten taten werden. Aber ja, auch dieses Bild hier ist ein sehr schönes Bild, ne? Also. Warum macht ihr denn so blaustichig? Soll das irgendwie heißen, dass er irgendwie jetzt unterkühlt ist oder wie? Ihr müsst denn noch der, zum er muss Teufel schuldig so sein. Guck mal, so ja, wie er schon guckt, der guckt das so ganz den, schuldig. Also macht die Nase rot, ne? Ja, der reift schon so mit seiner Hand nach der Jugend. Und ja, genau. Ja, ich glaube, er hat bringt so mir Pistole, eure Kinder! Er deutet eine Pistole an, glaube ich, so. Peng, peng. Kann auch sein. Ja, allein geht es oder so. Ja, und das, in das Mikro spricht er die Worte rein, die dann zu Taten werden. Also die Logik ist mir jetzt nicht aufgegangen, ehrlich gesagt, wie da der Zusammenhang war, habe ich nicht verstanden. Ja, der hat eine Rede gehalten und andere Leute sind angeblich Mitglied beim Neonazi-Netzwerk, was außer Campact irgendwie niemand berichtet. Und ja. Ja, nun, so funktioniert es irgendwie auch Dinge. Nicht. Also, die Dinge, ja. Okay. Das hier wurde sogar von Elon Musk retweetet. Ja, also, genau. Diese Falschmeldung wurde auch von Elon Musk drauf eingegangen, ja. Weil, was sie hier schreiben ist, deutsche AfD-Politikerin Marie-Therese Kaiser wurde verurteilt. Ja, gut, soweit stimmt's noch. Aber was nicht mehr stimmt, ist ihr Verbrechen. Sie hat Statistiken über afghanische Migranten, dass die überrepräsentiert sind bei Sexualstraftaten veröffentlicht und das war ihr ja, Verbrechen. So ist es nicht, ne? Das, genau. Genau, sind das, es in Deutschland nicht Pakistanis? Dachte ich. In England waren es Pakistanis, glaube ich, aber also überrepräsentiert sind sie sicherlich auch. Aber das Ding ist ja, dass sie wurde ja nicht deswegen angezeigt, nicht wegen dem Statistikenverbreiten. Das Statistikenverbreiten hat sie dann quasi als Entschuldigung gemacht. Aber angezeigt wurde sie wegen der Aussage, dass diese afghanischen Ortskräfte nach Hamburg holen, was der Bürgermeister da irgendwie gemeint hat, das wäre Willkommenskultur für Vergewaltiger. Das der Social Media Post, den sie geschrieben hat. Und da hat sie noch ein Fragezeichen dahinter gesetzt und das Gericht hat, und das habe ich hier von einem von diesen Anwälten, YouTube-Anwälten, wo jetzt aber leider sein Name entfallen ist, der hat dazu ein Video gemacht, auch erst heute oder gestern, also vor kurzem. Und ja, der hat im Endeffekt gesagt, dass das Gericht auch zu diesem Fragezeichen, das ist ja auch diese Taktik eigentlich. Und deswegen habe ich da auch nicht so viel Mitleid, obwohl ich auch meine, dass es auch nicht vor Gericht landen muss, aber die Taktik ist auf jeden Fall beschissen. Und das ist ja im Endeffekt genau das gleiche Ding, was irgendwelche Scheißdreckartikel von irgendwelchen Linksextremen und so, wo sie da ihre Feindbilder mit kultivieren, die sind ja im Endeffekt auch so aufgebaut. Man stellt irgendwie eine rhetorische Frage und hält da so ein Fragezeichen dahinter, um dann Leuten zu sagen, ich sag das doch nicht, das ist doch nur eine Frage, die ich mir stelle, ob das dann wohl Willkommenskultur für Vergewaltiger ist, weil ja, hier, guck mal die Statistik. Und ja, das ist aber. Das nee, ist aber Fragezeichen nur, reicht nicht. Ne? Das ist aber nur eine Taktik, ne? Also. Hm. Das ist ja klar. Und genauso wie, ne, wenn du irgendwie sagst, so, der und der ist hier irgendwie der schlimmste Machtmissbrauch? Fragezeichen. Julian Reichel, Machtmissbrauch? Oder diese ganzen Sachen, ne? Das probieren sie ja auch halt damit, dass sie quasi ihre Aussage, die sie eigentlich haben, dann in so eine Frage packen. Und dann irgendwie sagen, ja, wir gehen dem Ganzen noch nur nach. Wir gucken ja nur, ob das stimmt oder so. Ja, aber ich meine, etliche Leute lesen nur die Überschrift. Und im Endeffekt ist ja damit klar, wo sie halt hinwollen mit ihren Sachen. Ne? Und dass sie das so verstanden haben wollte, dass diese Ortskräfte dann da im Endeffekt hier hinterher vergewaltigen gehen, Das ist ja auch klar. Also. Und da reicht das auch nicht zu sagen, ja, aber die Statistik gibt das ja her, dass die Leute über. Ja, aber die Statistik gibt ja nicht her, dass jetzt diese Leute jetzt explizit, die da jetzt kommen, da sowas machen. Also. Ja, also vor allem halt auch die Ortskräfte zu beschuldigen, ist halt auch nochmal speziell politisch prägnant, würde ich sagen. Also wenn du das jetzt gegen einen allgemeinen Afghani-Migranten sagen würdest, das ist nochmal was anderes, wie wenn du das speziell über die Ortskräfte sagst. Also. Ja, wobei das ja mit diesen Ortskräften aber auch, also ich kann mich noch an diesen New York Times Artikel erinnern, wo sie diese Geschichte da hatten mit dem Missbrauch, dass da Leute halt aus der Armee ausgeschieden sind, im Endeffekt, weil sie sich angelegt haben mit irgendwelchen Leuten, mit denen man da in Afghanistan zusammengearbeitet hat, die halt so Jungs missbraucht haben. Und es war ja ein richtig herzzerreißender Artikel, da wo da einer geschildert hat, dass er das irgendwann nicht mehr ausgehalten hat, die Schreie, die da kamen und dann da eingegriffen ist. Oder solche Sachen, ne? Also, dass da mit irgendwelchen Leuten, mit denen man da zusammengearbeitet hat, und das weiß ich jetzt auch nicht, ob das irgendwelche Leute dazu trifft, die man jetzt hier ins Land holen wollte oder geholt hat oder so, und das will ich ganz klar nochmal sagen, ne? Das sage ich jetzt nicht damit, aber dass die Leute da alle komplett koscher waren, mit denen man da irgendwie zusammengearbeitet hat, das ist sicherlich nicht der Fall gewesen, also. Nein, ja. Definitiv nicht. Also dafür hast du ja auch gar nicht die Ressourcen oder Kapazitäten, ja. Das alles zu überprüfen. Und wir hatten also, ja auch diesen neuen Züricher Zeitung-Artikel, war das, glaube ich, vor einer Weile, als das da im Gespräch stand, der ja im Endeffekt auch gesagt hat, ja, viele von diesen Ortskräften, die haben halt früher für die Drogenleute da gearbeitet, und als wir dann gekommen sind und das weggemacht haben, haben sie dann für uns gearbeitet, und wenn wir wieder weg sind, dann arbeiten sie für die anderen Leute, die dann da irgendwie einen Ton angeben, ne, also. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt einfach sagen könnte, ja, wir sind da jetzt aufgeschlagen, und seitdem waren die dann, die waren ja vorher schon glühende Demokraten und konnten sich dann endlich ausleben oder so. Das ist sicherlich auch nicht der Fall, ne? Ja, ich finde den Spruch halt auch ziemlich ungeschickt, und irgendwie macht das auf mich so den Eindruck, auch schon nicht nur in dieser, sondern auch schon öfter so gehabt, dass die AfD so die Leute und Gruppen der Menschen so in so Funktionseinheiten einteilt oder so. Ja, die haben jetzt die Funktion hier, dass sie angebliche Vergewaltiger sind. Unheimlich unbeliebt sind Arbeitslose zum Beispiel, und das ist die Funktionseinheit Arbeitslose, die möchte man am liebsten komplett loswerden zum Beispiel. Ne? Und sowas, das finde ich irgendwie, das betrachtet natürlich überhaupt auch nicht das Individuum sozusagen. Ja klar, aber diese Feind-Freund-Unterscheidung ist ja in der Politik auch wahnsinnig wichtig. Also du musst in der Politik eigentlich immer den Leuten erzählen, ja, in deinem Leben läuft irgendwas nicht ganz in Ordnung und du bist nicht dran schuld, sondern Outgroup XY ist schuld. Und ja, du hattest schon immer den Verdacht, dass es die waren, jetzt weißt du es, hier bin ich rette dich, bla. Also. Und ich meine, in Politik gewinnst du eigentlich auch immer mit drei, vier Sätzen. Build the wall, lock her up, drain the swamp. Also. Ja, Diskriminierung und Ausgrenzung. Das hier ist ein TV-Interview mit der Leiterin des Berliner Registers. Wer weiß noch, was das Berliner Register ist? Ja, sicher. Da, wo die ganzen Nicht-Straftaten reinkommen. Korrekt. Und ich habe mir gedacht, okay, 17 Minuten, dann nehme ich mal nur die wichtigste Aussage oder so. Habe es mir angeguckt und dachte mir am Ende so, scheiße. Wir müssen uns das leider komplett angucken. Aber sehr gut. Ich stell's mal auf anderthalb oder so. Ja, probieren wir mal anderthalb. Wenn es okay. Unverständlich ist, nehmen wir 1,25. Das ist eine schöne Musik. Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, Rechtsextremismus. Jedes Jahr gibt es menschenverachtende Übergriffe. Im Internet, auf der Straße oder im privaten Raum. So fängt das schon mal an. Ne? Das ist, wie gesagt, das Berliner Register, wo dann so Sachen drin sind wie hier der Broder und noch so ein anderer haben ein Buch geschrieben, hier durchs wilde Germanistan, und die machen dann eine Lesung. Das wird im Berliner Register erfasst. Ja, vor allem auch einfach die Zusammenfassung von Online und Offline. Ich finde einfach irgendwie Diskriminierung, Offline ist was anderes wie online. Ich glaube, dafür muss es aber schon auch offline sein. Also die sind ja auch nur für Berlin zuständig. Von daher ist, glaube ich, online ein bisschen schwierig. Also, das ist nicht die Meldestelle Antifeminismus. Das ist hier das Berliner Register. Also, das sind alle Meldestellen, ne? Wenn, dann müsste es wahrscheinlich irgendwer mit Sitz in Berlin sein oder so, der online irgendwas macht. Aber ansonsten ist es, glaube ich, eher offline hiermit gemeint. Die Dame wird uns doch gleich noch aufschlüsseln, in welchen Teilen von Berlin man sicher ist vor Diskriminierung. Fand ich auch sehr nett. Aber gut. Ja, wie lange noch? Das Projekt Berliner Register hatte sich zur Aufgabe gemacht, Vorfälle von Diskriminierung und Ausgrenzung auszuwerten, damit gezielte Maßnahmen dagegen getroffen werden können. Wir haben mit Kathi Becker, der Koordinatorin des Berliner... Ja, das, was wir gerade eingeblendet... Das, was wir, genau, das, was wir da gerade hatten, das war nämlich, glaube ich, so ein muslimischer Jugendlicher, der irgendwie mit der Kippa da bedrängt hat. Das ist auch schon wieder eine Frechheit ohne Ende, weil, wie gesagt, Hendrik Broder und noch irgendwer, hier dieses Buch Durchs wilde Germanistan, was ich übrigens nicht so gut fand, weiß nicht, Eva, ob du es auch schon gelesen hast, das ist halt so eine Polemik. Nein. Und ja. Ja, ja, genau, Polemik. Das soll alles so ein bisschen witzig sein und fand ich aber nicht so interessant. Also. Berliner Registers gesprochen. Welche Trends und Veränderungen zeigen sich für die veröffentlichten Zahlen für das Jahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren in den Registervorfällen von Hasskriminalität? Nimmt zu, ja. Nimmt zu, auf jeden Fall werden sie mehr. Ja, sehr, ich bin ziemlich sicher, dass sie einfach mehr werden. Schon mal gut geraten. Also zunächst einmal, wir dokumentieren ja Vorfälle in Berlin. Das sind nicht alle Straftaten, das sind auch Demonstrationen oder Aufkleber, die gar nicht verboten sind, weil wir eben Klima beschreiben wollen, aus dem heraus Gewalt passiert. Wir wollen das Klima beschreiben, aus dem heraus Gewalt passiert. Von den Aufklebern. Aufkleber. Oh mein Gott. Gerade bei den Druckereien einfach mal, ich kann dir das so sagen. Ja. War es, glaube ich, ein bisschen zu schnell, oder? Ich nehme mal, glaube ich, einen raus. Vorfälle müssen einen bestimmten Hintergrund haben, zum Beispiel rassistisch sein, antisemitisch, LGBTIQ-feindlich, dann nehmen wir die auf. Einen bestimmten Hintergrund. Zum Beispiel LGBTIQ-feindlich, genau. Dann werden die aufgenommen. Oder frauenfeindlich oder so, vermeintlich. Und was meint ihr, die Leute, die das betrifft und von denen es ausgeht, müssen die eventuell auch einen bestimmten Hintergrund haben? Gute Frage. So. Die wird später noch beantwortet. Mhm. Und diese Vorfälle sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Im vergangenen Jahr hatten wir um die 4.200 Vorfälle, jetzt haben wir 5.200 Vorfälle, also es sind knapp 1.000 Vorfälle mehr. Ja, schon mal machen wir einen... Die haben scheiß Arbeit geleistet, ne? Wenn es immer mehr wird, obwohl das Problem noch endlich erkannt wurde. Jetzt wird ja auch das Klima geschaffen, ne? Noch können wir ja was tun, das ist ja ihre Aufgabe, sie arbeitet ja präventiv. Sie will ja das Schlimmste verhindern. Erfasst worden. Und die Grundtendenz, die wir sehen, ist, dass Hass im Internet eben auch den Hass auf der Straße fördert. Das haben wir in verschiedenen... Okay, jetzt ist es doch im Internet, okay. ...Themenbereichen festgestellt, also bei der LGBTIQ-Feindlichkeit, beim Antisemitismus und beim Rassismus, dass es da unterschiedliche Auswirkungen gibt von Dynamiken, die es in sozialen Netzwerken oder im Internet gibt. Unterschiedliche Auswirkungen und Dynamiken, die wir aber nicht näher beschreiben. Die dann auf der Straße Auswirkungen haben. Wie beeinflussen gesellschaftliche Entwicklungen wie der Zuzug von Geflüchteten, die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine die Registervorfälle? Bei uns verändern sich durch diese gesellschaftlichen Entwicklungen die Zusammensetzung der Vorfälle und auch die Inhalte. Das heißt also, ich nehme mal das Jahr 2016-17 so, diese Phase. Es sind viele Geflüchtete nach Deutschland gezogen, aus Syrien zum Beispiel. Es haben viele Geflüchtete Unterkünfte eröffnet in Berlin. Und vor diesen Unterkünften haben dann Proteste stattgefunden, die jetzt nicht so einfach aus der Nachbarschaft entwickelt wurden, sondern es gab dann Gruppen, Facebook-Gruppen, die sich Nein zum Heimgruppen nannten. Es war so das erste Mal. Also ich muss, glaube ich, noch mal kurz zurückspielen. Habt ihr gerade gesehen, wie die Dame mit dem Kopftuch hier den Typen anguckt? So richtig so hier so. Hä? Was erzählt mir der jetzt da gerade? Was? ...eröffnet in Berlin und vor diesen Unterkünften haben dann Proteste stattgefunden. Um Gottes Willen, was ist hier los? Die jetzt nicht so einfach aus der Nachbarschaft entwickelt wurden, sondern es gab dann Gruppen, Facebook-Gruppen, die sich Nein zum Heimgruppen nannten. Es war so das erste Mal, wo in Deutschland über die sozialen Netzwerke so... Ja, Nein zum Heimgruppen, diese Scheiße mit Nein zum Heimgruppen, das habe ich übrigens schon vor 2015 andauernd gehört, aus dieser Blase. Das war auch so ein Ding, wo sie immer behauptet hatten, dass das so eine Riesenmasse von Leuten wäre, die überall gegen irgendwelche Heime demonstrieren würden. Irgendwelche Flüchtlingsheime. Das war schon vor 2015. Richtig starke Mobilisierungen auch stattgefunden haben, die letzten Endes auch zu Gewalt geführt haben. Also wir konnten das in Marzahn-Hellersdorf ganz gut sehen. Also es wird wieder nur das gefunden, was man sowieso schon gesucht hat und von dem man sich schon sicher war, dass man das finden würde. Es gab erst diese Facebook-Gruppen, dann gab es so kleinere Versuche, dass Anwohnende versucht haben, diese Unterkunft zu blockieren, dass Menschen auf der Straße beleidigt wurden. Es gab dann Demonstrationen, wöchentliche, die einen rassistischen Hintergrund hatten. Und wir hatten dann in diesem einen Jahr über 70 Körperverletzungen, die rassistisch motiviert waren, in Marzahn-Hellersdorf und in anderen Bezirken dann eher nicht. Also wir können quasi sehen, dass anhand von solchen Entwicklungen... Ich kann überhaupt nicht wissen, wie eine Straftat motiviert ist. Das kannst du den Leuten nicht in den Kopf gucken. Selbst wenn er das sagt, wie es motiviert war, dann kann es auch falsch sein. Und wenn das so wäre, wie sie es hier gerade darstellt, dass die offene Demonstration gegen eine bestimmte Sache dann die Leute irgendwie geprügelt haben oder so, dann kann man das schon im Zusammenhang sehen. Aber das weiß jetzt kein Mensch, ob das wirklich so ist, wie sie das hier darstellt. Weil wie gesagt, schon alleine dieses Ding, dieses Nein zum Heim, da klingeln bei mir schon wieder sämtliche Alarmglocken. Weil das ist wieder so richtig so ein Talking Point. Ja, du musst auch noch diese Geschichte mit dem Nein zum Heim damit reinbringen. Weil das ist doch gut hier, das sagt doch ganz deutlich hier, dass unsere Scheiße, und gleich wird sie noch lauter andere Sachen bringen, ihr könnt ja schon mal raten. Was glaubt ihr? Wir sind auch nur Mustererkenner, die kriegen irgendwelche Fälle rein und verbinden das einfach lustig miteinander. Ne, wenn jetzt Fantasie welche das bösen Menschen sind da noch hinterm Busch? Die immer dran kommen. Ja, Männer, gute. Und welche besondere Sorte von Männern vielleicht? Weiße Männer, erwachsene, ältere vielleicht sogar. Nackte alte Männer. Wie wäre es denn so aus dem Bereich der frauenhassenden Männer? Gibt es da vielleicht irgendwelche bestimmten? Kenn ich keine. Kenn ich nicht. Musels. Dann die sie hier kritisieren würde. Ja, das können nur deutsche Bio-Kartoffeln sein. Incels, hier kommen gleich noch die Incels. Ja, Incels, ja, das muss sein. Hochgehen oder zurückgehen. Nun könnte man zu jedem Einzelnen was anderes sagen. Also der Ukraine-Krieg hat nicht so viele rassistische Vorfälle produziert wie der Zuzug von Geflüchteten 2016, 17 oder auch noch 18, sondern der hat eher so Demonstrationen aus dem verschwörungsideologischen Spektrum bestärkt. Also nennen wir es einfach Putin-treue Personen, die da zusammengekommen sind, die dann demonstriert haben. Viele von denen waren vorher in verschwörungsideologischen Kanälen, die sich mit der Corona-Pandemie beschäftigt haben und da die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ja nicht nur kritisiert haben, sondern einfach auch behauptet haben, dass da bestimmte Gruppen, also bestimmte Eliten... Ja, cool, ne? Wie das alles so in das Bild reinpasst, was die Dame zeichnen will. Es ist faszinierend. Für verantwortlich sind, dass sie eingeführt wurden. Und das hatte sich dann eben schlagartig geändert mit dem Angriff des Russlands auf die Ukraine. Sind in diesen Kanälen pro-russische Narrative geteilt worden. Und wir sehen das dann... Nochmal zur Erinnerung, das ist diese Registerstelle, die hier das aufzeichnet, wenn da der Bruder Lesung in seinem Spiegel-Bestseller-Buch hält, was man in jeder Buchladen irgendwie in Deutschland sich greifen kann oder wahrscheinlich in fast jedem. Dann immer bei den Demonstrationen. Also wer liest solche Telegram-Kanäle? Wie sieht dann das Spektrum bei den Demonstrationen aus? Also wie wirkt das darauf? Und wir haben zum Beispiel auch über die Corona-Pandemie, Leute machen sich im Internet, bewegen die sich dann in so Filterblasen. Also sie versuchen quasi Internetseiten zu finden, die ihre Sicht auf die Dinge bestätigen, was vermutlich... Hahaha, na das würde die Dame ja nie machen. So ein die einzige Register Filterblase neben Satya, mit dieser komischen Verschwörungstheorie, die dann noch runterspringt. Von so ein ganzes Rechten. Beschissenes Register aufbauen, was nur aus Cherrypicking besteht, um das dann hinterher den Politikern zu überreichen, damit die dann sagen können, danke für eure wichtige Arbeit. Jetzt haben das wir endlich was in der Hand, Blase. Dass wir jetzt hier das die Gesetze ändern können, ja. weil ihr habt ja jetzt bewiesen, dass unser Problem, von dem wir ja vorher schon wussten, dass es sich genau so verhält. Und ihr habt jetzt schön mit eurem Tunnelblick hier uns gezeigt, dass es sich ja wirklich so verhält und deswegen können wir jetzt hier zur Tat schreiten, weil es ist ja jetzt festgestellt worden. Genau. Das alle tun und kommen dann aber in so einen Strudel rein, wo sie dann nur noch Sachen lesen, die ihr Weltbild bestätigen, und so landet man relativ schnell auch in Verschwörungsideologien, informiert sich dann eben nur noch über sogenannte alternative Medien. Vorurteile hat die über ihre Mitmenschen, wenn die sich nicht interessieren. Sogenannte alternative Medien. Wie gesagt, das ist ein Register, wo die Leute dann da reingucken sollen und uns mit der Angst zu tun kriegen, weil überall der Insel lauert. Im Busch. Und das sind die Leute, die dann auf die Straße gehen, die irgendwelche Corona-Testzentren angreifen, die irgendwelchen Virologen auflauern, die Ärzte bedrohen, weil sie die Corona-Impfung verteilen. Insofern muss man sagen, ja, gesellschaftliche Entwicklungen haben Auswirkungen auf unsere Vorfälle, aber wir können eigentlich eher so beschreiben, welche Ideologien führen dazu, dass auch eine Handlung ausgeübt wird von den Leuten, welche problematischen Ideologien. Welche Rolle spielt das Internet bei der Radikalisierung von Einzelpersonen? Na, welche Rolle spielt das Internet? Das Internet ist ein super Neuland, was die guten Bürger der Deutschen Republik in den Abgrund treiben. Das Internet ist alternativlos. Und einmauern, und wir müssen danach gucken, dass sich das Internet nicht noch weiter verbreitet. Ja. Ja, man kann natürlich nie in Einzelpersonen reinsehen. Das heißt also, viele Menschen sind in irgendwelchen Foren, in Chats, in Telegram-Gruppen oder Messenger-Gruppen, informieren sich auch über Instagram oder TikTok. Aber es gibt eben ein... Aber wir wissen natürlich trotzdem Bescheid, wie das alles miteinander zusammenhängt. Einzelne, wie die rechtsterroristischen Attentäter von Hanau oder auch der von Halle, die sich übers Internet radikalisieren. Die sind vorher, haben die sicherlich so rechte Einstellungen, viele von denen auch eher frauenfeindliche Einstellungen am Anfang. Dann gehen sie eben in so Inselforen rein und informieren sich da oder finden eben Gleichgesinnte. Häufig ist das dann auch mit Rassismus kombiniert. Und Zeugen, Stefan B. aus Hanau. Hanau, der ist Mann, über ein Inselforum, hat er sich dem Antisemitismus hingegeben. Ja, das Ding ist halt, wenn man jetzt die verschiedenen Online-Gruppen kennt, weiß man, dass man da nicht so viel und so groß an Überlappungen hat. Also Inzels sind einfach nur Leute, die auf dem Dating-Markt keinen Erfolg haben und oftmals auch eine soziale Phobie haben, die sie schwerlich überwinden können. Und wie jetzt jemand, der Insel ist, der nicht mit Frauen reden kann, wieso der plötzlich einen antisemitischen Anschlag vollführen soll, ist einfach abwegig und abstrus. Es wirkt einfach gekünstelt zusammenkonstruiert, ohne dass da halt wirklich ein Zusammenhang besteht, außer halt eben im Kopf der Person, die diese Verbindung gerne sehen möchte, wo eben aber keine ist. Also. Antisemitismus, sodass wir das ja in Halle sehr deutlich hatten bei dem Attentat, dass es erst antisemitisch motiviert war und dann hat er einfach die nächstbesten Personen genommen, die am Döner-Imbiss erschießen konnte, also rassistisch motiviert. Und in Hanau war es ja auch ganz klar rassistisch motiviert. Auch der Täter hatte sich erst... In Hanau war es ja nun nicht ganz klar rassistisch motiviert. Seine Frauenfeindlichkeit im Internet radikalisiert. Man muss einfach sagen, man kann nie in Einzelpersonen reingucken. Es kommen da sicherlich noch andere Faktoren dazu, dass Menschen... Man kann da nie reingucken, aber sie weiß natürlich trotzdem genau, was darin vorgeht. Genau, und trotzdem kennt sie die Motivation. Zu Terroristen werden und Anschläge begehen, aber das Internet spielt eine große Rolle dabei. Welche Strategien werden verwendet, um Hass und Desinformation im sozialen Netzwerk zu verbreiten? Ja, welche Strategien werden verwendet? Ich sag mal, hier ist eine Teilenfunktion, bietet sich an. Ja, es wird benutzt. Punkt. Ganz einfach. Ja, welche Strategien werden verwendet? Es wird kommuniziert. Es werden Berliner Register geschaffen. Ja, das auch. Das sind unterschiedliche Strategien. Also zum einen sind es natürlich erstmal die Algorithmen, die die sozialen Netzwerke selber hervorbringen. Also sehr emotionale Beiträge, auf die sich da Menschen melden und sagen, oh, geht gar nicht. Ob das jetzt kritisch oder positiv gemeint ist, kriegen mehr Likes. Wer mehr Likes hat, kriegt auch mehr Views. Also das kann aber auch nicht sein, dass sie jetzt 10 Jahre dieselbe Scheißkritik wiederholen und dann die Firmen nichts dran gemacht haben. Oder was, das ist doch ein Witz, als wenn die nicht Vorgaben machen könnten, an die sich die dann zu halten haben. Stellen sie sich ja auch schon wieder alles einseitig vor. Das ist alles vor allen Dingen, das ist doch ihr Job. Ihr Job ist doch, dass die Leute dann zu ihr kommen und sagen, hier, guck mal, was da jemand gemacht hat. Da rege ich mich jetzt drüber auf. Das ist doch genau das, was sie tut. Und sie schreibt das dann auf, damit sich die Politiker dann damit hinstellen können und die Leute damit aufheizen können. Dass die dann sich hinstellen und sagen, hier, guck mal, hier war ein Sticker und der Bruder hat auch eine Lesung gehalten. Also wird häufiger angesehen, steigt dann also in der Hierarchie der Beiträge einfach nach oben und würden mehr Leuten angezeigt. Das heißt also... Ja, das ist doch alles total. Ah, so funktioniert es einfach nicht mehr. Das ist echt vom gestern. Ja, das hat, glaube ich, noch nie so funktioniert. Also ich bin ja bei diesem Twitter schon länger als die meisten Leute. Und das, was man sich anschauen will, das schaut man sich an. Und das ist bei YouTube ja auch so. Das ist dann mal so, wenn man sich was angeguckt hat, was ein bisschen anders ist, dass man dann andere Sachen vorgeschlagen kriegt. Aber man muss sich das dann ja nicht angucken, wenn es einen nicht mehr interessiert. Ja. Und es ist bei Amazon, sie haben zum Beispiel festgestellt, dass die Leute das nicht interessiert, wenn sie jetzt einen Roman gekauft haben, kommt sie eben noch einen Roman, sondern kommt sie vielleicht ein Sachbuch, ja. Also so ist es dann auch entstanden, dass da was anderes vorgeschlagen wird, absichtlich. Und das ist bei politischen Sachen nicht anders. Ne? Ja, rechnen ja wieder damit, dass die Leute alle vollkommen unkritisch da rumlaufen und so tun, so nach dem Motto, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Video angucke von dem Ruth Koopmans, der mir was erzählt zur Migration, Und dann wird mir vorgeschlagen, irgendwas von, von irgendeinem Hobby-YouTuber, der irgendwie rumrentet zum Thema Migration. Ja, aber es ist auch irgendwie eine Projektion. Sie rennen rum und suchen Bestätigungen und finden die dann eben auch in den Fällen, die sie da finden. Und behaupten dann, die suchen, würden rumlaufen und Bestätigung suchen. Also tun ne, die dann so, dass sie so diese ganzen, Videos anklicken diese oder ganzen so, das ist Dummen, Quatsch. Die da draußen sind, halt eben, dass die dann so dumm sind und das nicht wissen, dass es da einen Unterschied gibt oder wie, zwischen jemandem, der sich mit den Sachen beschäftigt und irgendwem, der einfach seine Meinung sagt, was ja auch okay ist, aber das ist ja nun nicht dasselbe und als ob die Leute das nicht merken würden, das merken die Leute doch, Mädchen, also. Alle doof, außer ich. Das ist so eure Gruppe von Leuten oder auch Corona und dieses ganze Zeug. Das wart ihr doch, die da die ganze Zeit irgendwie eure Radikalisierung noch dichter machen, noch mehr Pflicht ja, hier, Pflicht da, Pflicht dort und das muss alles so sein und den Leuten das alles eingeredet habt von früh bis spät, denen da ständig mit den Zahlen gekommen sind, die angeblich so hoch sind. Und dann irgendwie behauptet hat, ja, wenn wir das nicht, dann alle werden sterben. Hier wird nur gestorben. So, wenn, und dass das jetzt so und so ist, dann sind sie alle tot. Und das ist die Wahl irgendwie, die wir haben. Entweder wir machen das jetzt genauso, wie wir das wollen, oder alle sterben. Oder hier mit den Kipppunkten und diesem Ganzen, dann nehmt ihr das doch auch in Kauf. Das stellt euch auch nicht hin und sagt, ja, nee, Moment mal, also mit den Kipppunkten, da müssen wir jetzt aber schon nochmal gucken, ob das überhaupt, dieser Alarmismus überhaupt so berechtigt notwendig ist oder so. Nee, da steht ihr euch hin und sagt, ja, das musst du 130% und wehe, irgendwer sagt hier, dies, das und jenes machen wir jetzt nicht, weil jedes einzelne Ziel, was wir hier irgendwie haben, ist ja ein wichtiges Ziel auf dem Weg dahin, denn wir haben den ja jetzt hier geplottet, den Weg, und da kann man jetzt wirklich nicht von abweichen hier in irgendeiner Art und Weise. Also, weil dann geht die Welt unter und das radikalisiert natürlich niemanden, ne? Also das radikalisiert absolut niemanden, diese ganzen Sachen. Wenn sich mehrere Leute verabreden miteinander und sagen, hier hole ich jetzt demnächst einen Beitrag raus mit irgendeiner Falschinformation, könnt ihr 20 Personen das bitte sofort liken, hier habt ihr den Link, dann schafft... Also Journalismus, das, was du da gerade beschreibst, ist Journalismus in Zeiten von Internet, genau. Wir hocken in irgendwelchen superschlauen Discords und weiß ich nicht was für Gruppen und irgendwer kommt rein und sagt, ich schreibe jetzt einen Artikel über den bösen Don Alfonso, den alten weißen Mann, könnt ihr nicht auch noch 3 Artikel schreiben? Wie abgeschlossen muss die Blase sein, in der man lebt, wenn man solche Geschichten wiederkäut? Man ist quasi bestimmte Postings, Falschinformationen zentraler zu platzieren in den sozialen Netzwerken. Das ist so eins. Aber das, also zentraler, wer kennt es nicht, das Zentrum des sozialen Netzwerks, wo jeder dran vorbei muss, genau. Auf dem Weg zur Arbeit. So, wenn man versteht, wie es funktioniert, dann versteht man auch, warum dieses Posting da landet, ne? Und kann sich eben auch angucken, wer teilt die Sachen. Es gibt gezielte Desinformation einfach, also eine Falschdarstellung von Dingen. Also wir sind das ist die Chefin des Berliner Registers. Unfassbar. Wie gesagt, Henrik Broder Lesung spricht davon, dass es das gibt, dass explizite Falschdarstellungen von Dingen. Ja. Wie ist das mit Heute Show oder so? Das die ist dein Geschäft. Müssen Sie den auch aufnehmen. Falschdarstellung von Dingen. Sind ja als Berliner Registerstellen selber Opfer davon geworden im letzten Jahr durch so einen Shitstorm, wo also bis heute wird behauptet, wir würden irgendwelche Namen sammeln und Listen anfertigen, um Leute zu Ja, das hast du falsch dargestellt, Mädchen. Behauptet wird, dass man die nennen kann. Man kann sie euch nennen, die Namen. Und es reicht eigentlich schon. Weil wenn ich jetzt da diesen Posting da erstelle, um euch auf irgendwas hinzuweisen, eine Lesung mit Herrn Broder oder so, dann kann ich ja den Namen dann nennen, eintragen in das Feld. Und in dem Augenblick ist er ja gespeichert bei euch. Oder nicht? Ja gut, das heißt ja nicht, dass sie den sammeln. Also gut, ich meine, sie sammeln ja sowieso also alles. Also erstmal ist ja in der Datenbank drin. Genau, sammeln das dann schon, ne? Aber es... Das ist doch dann komplett denen überlassen. Ich meine, bei dem Bruder, da haben die, glaube ich, dann auch seinen Namen erwähnt, oder nicht? Und da kann er sich ja eh nicht gegen wehren, weil er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Oh. Aber tu doch nicht so. Also der Vorwurf ist doch nicht irgendwie, dass ihr nur dazu da seid, um irgendwie von Hinz und Kunz jetzt irgendwie zu sammeln, dass der und der diesen und jeden Gedanken irgendwie in seinem Kopf hat. Aber wenn ich das jetzt eintrage bei euch, dann steht es doch da drin. Erstmal. Und Antifa heißt ja Handarbeit oder wie ist dieser Spruch und so ein Scheiß. So, ja. Das reicht doch schon aus, wenn da irgendwer da bei euch arbeitet oder so. der es dann durchsticht an irgendwen. Das genügt doch schon. Ja, es gab dann irgendwas an Regel, dass es verboten ist, irgendwelche Listen anzufertigen mit vermeintlichen Opfern oder so. Todeslisten. Ja. Todeslisten, so. Ja. Wofür man so eine Liste dann benutzt, ist ja so eine Sache, ne? Aber man kann auch eine Todesliste draus machen, vielleicht, ja, natürlich. Ja, das ist ja sowieso mal die Frage dabei. Also. Jo. Einfach überhaupt gar nicht stimmt, ja. Also, das haben wir auch nie getan. Das hält. Ja, überhaupt gar nicht, ne? Stimmt überhaupt gar nicht. Und dafür wird man auch kritisiert und die Leute schreiben einem ständig E-Mails, die rufen an, beschimpfen einen oder so. Das ist so. Die rufen an. Die schreiben einem ständig E-Mails. Nicht, kommt nicht auf die Idee, dass das irgendeine Berechtigung haben könnte oder so, dass die Leute sich zurecht beschweren oder so. Nee, geht nicht rein in ihren Kopf. Das ist gezielte Desinformation zu, einfach. Zu blasenmäßig schon abgeriegelt. Sowas, also diese bewusste Falschinformation oder Desinformation, da sollen einfach bestimmte Stimmen aus dem Internet gedrängt werden oder aus einer Online-Öffentlichkeit, die ja vielleicht eine Relevanz bekommen haben. So, vielleicht, ja. Aber es gibt ja noch mehr Strategien. Ne? Also wir haben auch noch was beobachtet. Was ist mit den Leuten, die eine Relevanz bekommen haben, die Sachen erzählen, die euch nicht gefallen, zum Beispiel Herr Bruder und so? Ach, die kommen nur auf die Liste, ja. Das würden wir eher so als False Flag Aktivitäten bezeichnen, wo gar nicht genau klar ist, wer macht das eigentlich. Aber es heizt einfach die Grundstimmung an. Also wenn es im Themenfeld Antisemitismus... Es heizt einfach die Grundstimmung an, ja. Ohnehin schon Leute gibt, die diesem pro-palästinensischen Spektrum alles zutrauen, so, ne? Also auch Bombendrohung. Dann ja, das ist doch auch geil, ne? Die Leute, die dem pro-palästinensischen Spektrum alles zutrauen, die sind das Problem. Das pro-palästinensische Spektrum ist im Zuge von Antisemitismus absolut gar kein Problem. Ne? Ja, das ist ein geiler 1A. Das ist ein geiler Delusional. So. Ich muss schon sagen, die Cognitive Gymnastics sind immer wieder klasse. Also. Das als False Flag, was dann da ist. Ihr habt das zuerst gehört. Dann nehmen die natürlich auch jede Information, die dazu kommt, ernst und sagen, ja, das muss auf jeden Fall von da kommen. Und genauso ist es eben bei antisemitischen Äußerungen, dass also je antisemitischer es ist oder je stärker es auch an den Nationalsozialismus erinnert, ja, desto eher machen auch Jüdinnen und Juden dicht und sagen, darüber diskutiere ich nicht so. Ne? Das muss doch allen klar sein, es gibt hier eine Geschichte in Deutschland. Und diese, also über diese, ich sag mal, starke Polarisierung oder auch das Entfachen von Streit in bestimmten Diskussionsrunden, sorgt man eben dafür, dass auch der politische Diskurs gestoppt wird, weil halt die Leute keinen Bock mehr haben, miteinander zu sprechen. So, ne? Also ich, was ich an der Stelle lustig finde, ist also die Entfachung von Hate. Joshua Leisig, das ist ein Ghostwriter, der hat über 80 Bücher geschrieben für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Und er sagt immer, dass wenn du keine Hater hast, hast du keine Marke. Also, dass wenn du Erfolg haben möchtest mit einem Buchprojekt, was du bei ihm umsetzt, dass du erstmal zeigen musst, dass du auf jeden Fall auch Hater hast und man erst dann davon ausgehen kann, dass sich ein Projekt zusammen, Buch kostet 100.000 € auch lohnt und dass sich das dann auch weiterverkauft. Das bedeutet, in der höheren Schwelle der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit musst du Hate haben, um überhaupt regelmäßig in die Medien kommen zu können. Also sie sagt, dass hier Streit gesät wird, während dir dann jemand, der Leuten bei Büchern hilft, Ghostwriter sagt, ohne Streit kommst du überhaupt nicht voran. Also, das ist das Shulyoka-Prinzip, ne? Ja. Also das, was du da jetzt sagst, ist halt auch schon wieder so eine Frechheit, weil im Endeffekt, die beschwert sich darüber, dass keine Diskussionen stattfinden, und betreibt ein Portal, wo ich da einfach irgendwas eintragen kann und das abschicken kann, da irgendwo in den Ether bei denen. Das ist auch keine verdammte Diskussion. Welche Diskussion fand denn da eigentlich darüber statt, über eure Definitionen von diesen strafrechtlich nicht relevanten Dingen, die ihr da jetzt irgendwie euch da zum Schiedsrichter irgendwie aufspielt, darüber, was da jetzt irgendwie relevant ist und was da jetzt nicht relevant ist und unter welchen Kriterien. Das ist auch alles keine Diskussion. Das habt ihr einfach mal einseitig festgelegt. Und stellt euch da jetzt hin und macht euch irgendwie zum Schutzpatron von allen Unterdrückten. Also, ist ja wohl eine absolute Frechheit-Diskussion. Die wollen sich dann hassen, die wollen sich mit ihren eigenen Leuten beschäftigen. Und das führt letzten Endes dazu, dass politische Kultur sich verändert hat. Und auch, dass, wie politische Kultur funktioniert in Demokratien. Ja, du stehst außerhalb von diesem Scheißdreck. Und das macht ja auch mit Absicht so. In dem Moment habe ich mir gedacht, so, ja, das ist doch alles nur wieder, um für andere Leute dann diese Schein, Manufacturing Consent irgendwie zu machen. So, dass die doch eigentlich alle zustimmen zu diesen neuen Regelungen, die sie da jetzt haben, was jetzt irgendwie falsch ist und nicht mehr erlaubt sein sollte und so. Ja, und die wird das gleich noch sagen, sogar. Die wird das gleich noch sagen, dass sie das vorbereiten für die Politik, dass sie da Politik mitmachen. Ach so, ja klar. Und das ist eine absolute Frechheit. Was für eine Frechheit ist das hier? Hier wird beklagt, dass keine Diskussionen geführt werden. Und es ist einfach Politik an den Leuten dran vorbei. Alles steht schon fest, das Ergebnis steht schon fest. Man braucht einfach nur die Zahlen, um dann damit Politik zu machen. Und das sagt sie sogar gleich. Ja, da weiß ich auch nicht, wovon also während die vor, also ich würde sagen, auch noch vor 10 Jahren oder so, so wie Demokratien funktionieren, ist ja, Leute gehen zur Wahl und dann gibt es so Parteien, die sind demokratisch legitimiert über die Wahlen, die sitzen dann im Bundestag oder in irgendwelchen lokalen Parlamenten und machen Politik. Und die haben dann mit Wahlkreisbüros, fragen die immer mal ihre Leute, was ist so los? Und die haben auch so eine Parteibasis, die ihnen auch ungefähr sagt, was los ist. Das sind aber sehr langsame Prozesse, aber die sind zumindest demokratisch legitimiert. Das, was in den Online-Netzwerken passiert, also diese Empörungswellen, die ja sofort losschlagen, wir haben das bei den Bauernprotesten auch nochmal gesehen, die sollen ja direkte Auswirkungen haben und so schnell kann Politik gar nicht reagieren. Und das Generation. Ist dann keine Demokratie, also was willst du denn? Wenn du Pro-Demokratie bist, dann kannst du das doch begrüßen, so dass eine Politik Empörungswelle online dir sagt, was du zu tun hast. So also, schnell sorry. Kann Politik nicht reagieren, aber wir können uns dekarbonisieren bis übermorgen. Nur Diktaturen können das. Nur ja, Diktaturen vor allem können das. Bei so einer Empörungswelle online müsste dann auch nur ein Hauptstromjournalist einfach mal zuhören, die Forderungen aufschreiben, darüber einen Artikel veröffentlichen. Dann wird es im Bundestag auch gelesen. Also, weil die haben ja eine Presseschau und Pressedienst und tun sich ja auch daran orientieren, was im Journalismus veröffentlicht wird. Also, da ist dann Politik die Frage. Kann auch die eigene Marke. Ja, da ist dann die Frage, inwieweit die Äußerung des Volkes überhaupt in den Medien aufgegriffen wird. Also, weil warum ist jetzt eine Empörungswelle erstmal delegitim in der Demokratie? Also, das verstehe ich nicht. Also, Maßnahmen gar nicht darauf abstimmen, dass es im Internet keine Empörung gibt, weil es wird zu jeder Maßnahme irgendjemanden geben, der sich darüber aufregt. Maßnahme. Ihr habt überhaupt keine Maßnahmen hier irgendwie zu ergreifen. Also die sehen sich echt so wie Ärzte, die irgendwie an der Krankengesellschaft hier jetzt irgendwie die Maßnahmen ergreifen. Ne? Das ist so diese Rolle. Ja, und gleichzeitig sind sie Seher, die dann wissen, wie die Krankheit aussehen wird und so weiter. Obwohl ja, sie haben die natürlich, die haben die ja diagnostiziert, ne? Und dafür ist sie ja auch zuständig. Und das ist, also es verändert quasi, wie politische Kultur funktioniert. Welche Zuständigkeit haben Bund, Länder und Kommunen bei der Bekämpfung von Hasskriminalität und der Erfassung von Vorfällen durch Registerstellen wie dem Berliner Register? Also zu den Zuständigkeiten. Also zunächst einmal ist die Polizei ja dafür zuständig, Straftaten zu ermitteln, Anzeigen entgegenzunehmen, dann eben auch Zeugenaussagen und das dann an Staatsanwaltschaften weiterzugeben. Und dann ist die Justiz zuständig und prüft weiter und dann kommt es vielleicht zu einem Gerichtsverfahren. Das Themenfeld Hasskriminalität ist in allen Bundesländern Ländersache. Das heißt also auch, wenn in Berlin eine Anzeige gemacht wird, zum Beispiel am Bahnhof Schöneweide, die eine politisch motivierte Straftat betrifft, würde dann ans Berliner LKA gehen, also auf die Landesebene und dann da bearbeitet werden. Das, was wir machen, ist quasi was ganz anderes, weil wir ja gar nicht Täter ermitteln. Wir haben ja auch nicht vor, die irgendeinem Gericht zuzuführen oder ins Gefängnis zu werfen, sondern wir wollen quasi das Klima beschreiben, damit dann politische Maßnahmen entwickelt werden können, die zum Beispiel sind, dass Beratungsstellen gestärkt werden, die über bestimmte Phänomene aufklären oder dass es Bildungsangebote gibt oder also jetzt im Zusammenhang mit Social Media, Desinformation, also diesen Online-Strategien, ist es meiner Meinung nach total wichtig, das in der Breite aufzuklären, aber eben nicht mit einem Buch, was niemand liest, sondern irgendwie mit einer einfachen Plakatkampagne oder so. Also das. Da habt ihr es. Na, das ist wirklich das Ding. Ja, nee, wir machen ja nichts für Straftaten oder so. Dafür gibt es ja die Polizei. Wir sind ja hier da, um politisch zu arbeiten. Und dafür zu sorgen, dass unsere Gesinnungsgenossen weiterhin Geld kriegen. Um uns hier die Märchengeschichten weiterzuerzählen, die wir uns ja am Lagerfeuer erzählen, um unsere Identität zu stärken. Die Beratungsstellen, die finden ja dann auch wieder nur mehr Grund, warum man ihnen Geld geben soll. Und im besten Fall schlagen sie dann noch ein Gesetz vor, was einen Meinungskorridor verengert. Das ist alles, was dabei rumkommt. Und ich habe auch neulich eine Studie gelesen, da haben sie sich verschiedene Desinformation-Countermeasures angeguckt und da sind sie zur Feststellung gekommen, dass generell die Leute, die bei Desinformationsstellen arbeiten, dass sie auch nicht besser wie die durchschnittliche Person sind, Desinformation zu erkennen. Und ich mir dann auch denke, ja, weiß ich nicht. Dein ja, Job ist zu erkennen und du erkennst es nicht. So, sorry, dann kann man sich das auch sparen. Also, die haben ja zusätzlich noch die Aufgabe, dass sie das irgendwie auch so schreiben müssen, dass das gewünschte Ergebnis aber rauskommt. Also das Richtige zu erkennen, das ist natürlich nicht eben so gegeben. Ne? Würde ich schon, also das kann von der lokalen Ebene bis zur Bundespolitik auch alle betreffen. Aber viele Menschen können eben auch im Kleinen was machen. Gesellschaft umfasst halt viele Ebenen. Und dazu gehört auch jeder Einzelne zum Schluss. Bestehen Kooperationen oder Partnerschaften zwischen dem Berliner Register und anderen Organisationen oder Behörden zur Erfassung und Analyse von Hasskriminalitätsvorfällen? Ja, also wir haben verschiedene KooperationspartnerInnen. In Berlin sind es Beratungsstellen, die auch Antidiskriminierungsarbeit machen. Da haben wir verschiedene zum Themenfeld Rassismus, LGBTIQ-Feindlichkeit, aber auch Antisemitismus. Und es gibt auch spezifische Dokumentationsstellen, nochmal in Berlin zum Beispiel Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, RIAS, sind ja auch relativ bekannt, mit denen wir die Vorfälle austauschen. Das heißt also, wir kriegen von denen anonymisiert Beratungsfälle zugesendet und schicken ihnen im Gegensatz das, was wir auch erhalten haben. Das heißt also, wir haben so eine Online-Chronik, wo man sich alles angucken kann. Manche machen das so, aber wir haben ja auch einfach eine Datenbank, wo wir dann den jeweiligen PartnerInnen unsere Daten zusenden können, damit man einfach ein ganz gutes Bild davon kriegt. Die Polizei schickt uns nicht irgendwie gesammelt Daten, das hat Datenschutzgründe. Das ist an sich auch gut so, dass es einen Datenschutz in Deutschland gibt. Das, was wir machen können, ist eben auch schriftlichen Anfragen im Parlament Informationen rausziehen. Das haben wir für 2023, sind da so ein paar, so um die 50 Vorfälle von den 5000 sind aus einer schriftlichen Anfrage dazugekommen. Ja, aber wir haben verschiedene Partnerinnen und Partner. Wie wird sichergestellt, dass die dokumentierten Vorfälle neutral und objektiv erfasst und analysiert werden? Na, gar nicht. Aber ich das glaubt. Neutral und objektiv, lol. Was ist das? Ja, das fand ich auch ganz wild, was jetzt kommt. Ja, sehr unkritisch. Naja, was heißt neutral und objektiv? Das ist bei keiner Anzeige bei der Polizei auch der Fall. Es berichten Leute, denen was passiert ist, immer ihre eigene Perspektive. Und es ist völlig klar, dass die Perspektive des Gegenübers eine andere ist. Also jeder Mensch, auch wenn wir beide hier stehen, wird die Situation anders wahrnehmen. Also ob da jemand langgelaufen ist oder nicht. Insofern nehmen wir erstmal die Beschreibung derjenigen, die sich bei uns melden, auch ernst und nehmen das auf. Aber eben nicht jeden Vorfall. Also nicht alles, was als rassistisch, antisemitisch etc. gedeutet wird. Na, Slavi, was sind die Kriterien? Ich weiß nicht, ich dachte nur gerade irgendwie, wenn einer an einem vorbeiläuft, das kriegt man eigentlich mit. Also die Anzahl der Personen über irgendwelchen Vorfällen sind normalerweise nicht so strittig, aber okay. Das muss man. In Berlin spukt, laufen die Geister rum und nicht jeder hat sie gesehen. Wie viel habe ich gezählt? 12? 15? Habe jetzt gerade den Mann da, den Südländer mit dem Messer gesehen oder nicht? Nee, ich habe ihn nicht gesehen, ich bin ein gutes Mädchen. Nee, was war jetzt die Frage? Ja, die Kriterien, die sie anlegen für warum sie was nicht mit aufnehmen. Was nicht mit aufnehmen? Die nehmen alles auf, oder nicht? Nee, die nehmen nicht alles auf. Ist doch individuell, wie das jemand empfindet und alles. Ja, es gibt Kriterien, warum sie es nicht mit aufnehmen. Was glaubt ihr, welche sind das? Ach so, ja, wenn das Opfer weiß heißt zum Beispiel natürlich. Bingo. Alter Mann. Personen würden wir auch als Vorfall erfassen, wenn es denn andere Möglichkeiten gibt, was es eben auch gewesen sein könnte. Viel aus dem Bereich Mikroaggression nehmen wir nicht auf, weil man das einfach nicht genau sagen kann. Mikroaggressionen sind zum Beispiel in der U-Bahn, wird jemand fies angeguckt. Und dann gibt es eben Rassismusbetroffene, die häufig auch das Gefühl haben, dadurch, dass sie eben im Alltag, dass sie häufiger beleidigt werden, dass sie auch mal geschubst werden, dass natürlich die Leute fies gucken oder so, die dann solche Dinge melden und sagen, da hat mich einer richtig fies angestarrt. Und das nehmen wir dann trotzdem nicht auf, wenn man nicht weiß, warum hat die Person jetzt so geguckt. Es kann rassistisch gewesen sein, es kann es aber auch nicht. Insofern prüfen wir das schon nochmal. In dem Fall wissen sie das nicht. Sonst könnt ihr immer bei den Leuten in die Köpfe reingucken. Ne? Wenn einer irgendwie einen Dunkelhäutigen verprügelt oder so, ist das natürlich irgendwie rassistisch motiviert. Weiß man auch. Der wollte nicht das Geld klauen von dem oder so, weil er so einen schicken Anzug anhatte. Nö, das ist auf jeden Fall rassistisch motiviert. Ne? Aber bei anderen weiß man das dann nicht so genau. Ist ja schon erstaunlich, diese komische Grenzsetzung da. Ja. Naja, letzten Endes ist es ja nicht objektiv, also, sondern das, wie ich es auswerte, muss mit einbeziehen, unter welchen Bedingungen diese Vorfälle bei mir landen. Das heißt also, ich habe engagierte Einzelpersonen, die mir jeden Aufkleber, jedes Hakenkreuz melden, was sie sehen und auch, wenn sie eine Beleidigung in der S-Bahn wahrnehmen. Aber es ist ja immer nur ein Ausschnitt von den Sachen, die halt diese Leute sehen, die die Berliner Register kennen und uns weiterleiten. Insofern, wir kennen natürlich Regionen in der Stadt, wo wir das flächendeckend kriegen, aber wir wissen auch, dass es Ortsteile gibt, in denen wir keinerlei Informationen haben so und auch erstmal nicht bekommen. Deswegen würden wir nicht sagen, da findet jetzt gar nichts statt, sondern wir sehen es auf jeden Fall nicht. Aber mit dem, was wir sehen können, können wir diese Entwicklung beschreiben. Also wir beziehen das in eine qualitative Auswertung mit ein. Welche Orte sind das zum Beispiel? Die man nicht sehen kann? Irgendwelche Ortsteile in Spandau. Einfamilienhaussiedlungen, da passieren einfach wenig Vorfälle. Man braucht schon immer Menschen, die aufeinandertreffen oder Orte, an denen es sich lohnt, mal ein Hakenkreuz zu schmieren, damit das auch jemand sehen kann. Und die brauchen auch Leute, die berichten. Die, ne? Das ist auch klar. Und wenn da keiner berichtet, dann kommt aus dem Vorort nichts. Ja, das ist ja gerade gesagt. Alle Vororte, wo Bericht von denen berichtet wird, kann man dann mitteln und auf die anderen Vororte mit drüberlegen, sozusagen. Ne? Nicht, dass da nichts ist, so, das muss man lieber nicht von ausgehen. Die Ortsteile, in denen es sehr viel Grün gibt, also Wald und See, da passiert dann... Geht in den Wald, geht auf den See. Geht in den Wald, dort gibt es keine Hassverbrechen. Keine Diskriminierung. Da, wo es viel Grün gibt, da ist kein Hass. Ja, das wusste ich schon immer. Genau. Auch nicht so viel im Sommer, vielleicht mal am Strand. Aber wir haben eine Konzentration in Mitte, Neukölln, in Friedrichshain-Kreuzberg, der Vorfälle und zum Teil am Ostberliner Stadtrand, weil da eine rechte Szene aktiv ist. Das haben wir wiederum in den Westberliner Randbezirken nicht so. Deswegen haben wir da weniger Aufkleber und weniger Vorfälle. Wie wird das Berliner Register finanziert und welche finanziellen Auswirkungen hat dies auf seine Arbeitsweise und seine Fähigkeit, effektiv gegen Hasskriminalität vorzugehen? Wir werden aus Mitteln des Landes Berlin finanziert, aus einem Förderprogramm, das sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, also da liegt der Schwerpunkt drauf. Welche Auswirkungen hat das auf uns? Also erstmal sind wir freie Träger, die selbst entscheiden können, was sie dokumentieren und was nicht. Wenn jetzt der Fördermittelgeber ankommen würde und sagen würde, ihr müsst jetzt einen Rechtsextremismus machen und neuerdings würde sowas wie die Deutschenfeindlichkeit unter Rassismus gezählt, dann müssen wir das nicht machen, würden wir auch nicht machen, weil es fachlich falsch ist. Da habt ihr es. Da habt ihr es, die Deutschenfeindlichkeit geht uns am Arsch vorbei. Fachlich falsch. Fachlich falsch kann man nicht fordern, das ist klar. Fachlich falsch. Geht dann die Berufsehre sonst. Warum bringen Linke eigentlich immer diesen mega autistischen Punkt? Also wo du halt klar einfach gegen observierbare Realität argumentierst und es eigentlich jedem auffallen müsste, der normal im Kopf ist. Also. Ja, das hat nicht nur Blase, das ist richtig. Ja, das ist schon Absicht. Vor allem das Interessante ist, du würdest doch für in Sachen Migration ein viel besseres Bild abbilden können, wenn du dann die Hassverbrechen zu den jeweiligen Bevölkerungsschichten auch wirklich halt erfasst, wie eben auch gegenüber Deutschen durch Ausländer. Also dann hättest du doch erstmal ein richtiges Bild, ein Lagebild. Also und wärst viel näher dran an der Realität, aber es ist ja fachlich falsch. Also. Allerdings. Fachlich falsch und unmoralisch. Und vor allem, es geht ja auch runter wie Butter. Also sie hüstelt da nicht so oder irgendwie so und ist irgendwie peinlich berührt oder so, sondern nee. Ja, ich hatte schon wieder vergessen, dass es ja auch in diesem Teils ist von wegen, was ist unsere Arbeit? Das scheint ihr wirklich ganz wichtig zu sein, ne? Dass sie ihre Arbeit auf jeden Fall ruhen lassen würde. Wenn jetzt jemand sagen würde, ja, du musst jetzt aber auch aufschreiben, wenn hier einer anruft und sagt so, ja, der Ali hat mich Scheißkartoffel genannt. Ja. Dann hängt sie ihre Bomberjacke an den Nagel und sagt, ja. Ich habe genug gemeldet für heute. Ich bin schon systemkonform hier, diese Ex-Punker-Bitch, würde ich sagen. Mittlerweile wahrscheinlich. In Anführungsstrichen. Schlimm. Ja, genau, man denkt sich so sein Teil. Also insofern, ein Fördermittelgeber kann schon Einfluss nehmen. Also wenn jetzt eine andere Partei in Berlin an der Macht ist und sagt, die kriegen kein Geld mehr, weil mir nicht passt, was die sagen, dann würden wir die Finanzierung auch verlieren. Ja, und selbst mit Finanzierung würdest du ja nicht arbeiten. Würdest du ja die Arbeit nicht machen, hast du ja gesagt. Ich würde halt behaupten, dass wenn du Angst vor den Wahlen haben musst, dass du kein Geld mehr bekommst, wenn jetzt, sagen wir mal, eine konservative Partei gewählt wird, dass generell alles, was du machst, halt auch nicht so wirklich wichtig ist in der Realität, sondern halt irgendwie Parteiklüngelei, weil im Endeffekt nur wenn du den Staat jetzt als Konservativer auch den Linken überlassen würdest, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben bei der Sache, nur dann ist der Staat so minimal, dass er eben limitiert ist und nicht ausufernd ist. Also ich meine, wenn ich das schon höre, wenn der Wahlwind anders weht, dann kriegen wir kein Geld mehr. Also weiß ich jetzt nicht, ob das Projekt dann so Hand und Fuß hat. Tja, also, aber ich meine, die CDU scheint es ja jetzt nicht abzuschaffen. Also ja, okay, aber die CDU ist auch nicht konservativ. Berliner CDU offensichtlich nicht. Nein, definitiv nicht. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Republika-Vorträge. Republika ist ja bald, wollte ich euch schon mal darauf hinweisen, habe ich jetzt hier so ein bisschen gesprenkelt zwischen den Quellen. Mensch. Genau, einmal sehr ist gut. Hier Mohamed Amjahid, der wollte uns eigentlich was aus seinem alten Buch vorlesen, ursprünglich, hatten wir ja schon mal reingeschaut hier in das Programm, so in dem Zustand, wie es zuerst war, aber das hat sich jetzt schon mal geändert. Jetzt erzählt er uns was aus seinem neuen Buch. Und das ist auch schon wieder ganz toll. Ich hoffe ja, dass auch das Innenministerium die Republika sponsert, damit auch sowas... Alles nur Einzelfälle. Damit auch so ein Prachtvortrag wie dieser hier vom Amjahid auch bitte von unserem Innenministerium auch finanziert wird. Und dem Innenministerium von Berlin am besten auch noch. Damit wir da auch die volle Packung haben. Denn hier geht es nämlich um rassistische und antisemitische Polizeichats. Macht, Missbrauch im Amt. Racial Profiling. Weit verzweigte rechtsextreme Netzwerke, tödliche Polizeigewalt. Laut Innenministerien und Sicherheitsbehörden alles nur Einzelfälle. Journalist und Buchautor Mohamed Amjahid spricht über sein neues Buch. Ja, das ist so fiktiv. Ja, da wird er wahrscheinlich auch Fälle aus 30 Jahren zusammentragen und dann behaupten, das ist kein Einzelfall. Ja, natürlich. Ja, und er wird sagen, die sind da in diesen Park gegangen, wo die ganzen Leute mit dunkler Hautfarbe dealen und dann haben sie die Leute mit dunkler Hautfarbe nach Drogen durchsucht. Das ist Racial Profiling. Oh mein Gott. Aber steckt hinter diesem Polizeiproblem ein fest etabliertes System, eine Struktur, die Menschen in diesem Land konkret in Gefahr bringt. Menschen. Ja. Vor allem in Anführungszeichen so das Polizeiproblem. Irgendwie. Ja. Ja, das ist echt so, der hat jetzt den Trip, weil der hat sich aufgeregt damals über dieses Clan-Gewalt-Ding. Und meinte irgendwie, das ist falsch, ihr könnt euch nicht sagen, Clan. Genau, okay. Und da hat er sich gedacht, jetzt setze ich mich hin und huffe und puffe und schreibe ein böses, böses Buch über euch. Der investigative Journalist und Buchautor, das kann ich nicht ohne Lachen vorlesen, also tut mir leid. Hat fast 10 Jahre zu diesem Thema recherchiert. Nee, der hat da seit 3 Jahren oder so, als dieses Clan-Ding war, da hat er einen dran gefressen und jetzt will er es euch richtig zeigen. Und legt nach seiner langen, intensiven Schreibphase sein neues Buch Alles nur Einzelfälle, das System hinter der Polizeigewalt. Alter Schwede, ey, was für eine... Das geht hier, ne? Also hier irgendwie... Ne, wie war das Ding? Ja, Willkommenskultur für Vergewaltiger, ne? Das geht nicht. Autsch, aber alles nur Einzelfälle, das System hinter der Polizeigewalt, das funktioniert, ne? Welche Widerstände kommen aus Redaktionen? Welche Widerstände kommen aus Redaktionen? Dann würde die Redaktion sagen, nein, Herr Amjahid, wir haben Sie hier nur eingestellt, damit wir unsere Diversitätskriterien hier erfüllen, Ihren Schwachsinnstext, dass Sie alle hinter dem schwarzen Mann her sind in diesem Land, den veröffentlichen wir nicht. Das lassen wir die KI umschreiben. Aber vor allem Behörden bei der kritischen Berichterstattung über die Polizei. Und wie kann die digitale Mediengesellschaft für das Thema sensibilisiert werden? Diese Fragen möchte Mohamed auf der Republika-Bühne besprechen und schildern, was es eigentlich bedeutet, Post vom NSU 2.0 zu bekommen. Ja, und das hat damit was zu tun jetzt? Gar nichts hat es damit zu tun. Das klingt immer geheimnisvoll. Ey. Mohammeds faktenbasierte Arbeit erschüttert das Grundvertrauen in die Institution Polizei. Ja, deswegen hoffe ich, dass es wirklich auch vom Innenministerium finanziert wird, weil wenn das Innenministerium mal was machen sollte, dann ist es das Grundvertrauen in die Polizei erschüttern. Das ist definitiv eine gute Idee. Und hier ist nichts mit Kulturrevolution oder so. Absolut gar nichts. Vielleicht braucht es aber genau diesen aufrüttelnden, selbstkritischen Moment, um die Debatte einzutreten, wie wir das als medialisierte Gesellschaft, das Polizeiproblem, in den Griff bekommen können. Oh. Na, das geht. Das ist hier ein Problem, das kann man ansprechen, das geht. Alles andere bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Rassist, Rassist. Ja, ist ja auch, dann ist ja nicht rassenbasiert, ist ja nur berufsbasiert oder so. Wie Rechte die Gaming-Szene unterwandern. Oh nein, ja, der 30-Millionen-ste Aufguss und es steht auch nichts Neues drin. Boah, echt, Ende April veröffentlicht? Also. Genau, das ist jetzt ganz frisch. Also das frisch veröffentlicht, aber der alte Wein. Mit dem ganzen falschen Kram. Es fängt wieder an mit offensichtlichen Wahrheiten und litte dann ab in Bullshit. Gäbe es das größte Unterhaltungsmedium unserer Zeit. Ja, vertraut mir, Leute, ich habe etwas Wahres gesagt. Ja. Die Branche macht mehr Umsatz als die Musik- und Filmindustrie zusammen. Viele Gamer spielen nicht nur gemeinsam, sondern kommunizieren währenddessen miteinander und sind weltweit stark vernetzt. Inzwischen ist eine neue rechte Bewegung entstanden. Nein. Die versucht, ihr Gedankengut in der Gaming-Szene zu verbreiten und Menschen zu radikalisieren. Ja, versuchen alle. Vor allem, keine Ahnung, bei Online-Games. Wenn du jetzt League of Legends Ranked spielst, dann kommst du mit Spielern aus ganz Europa zusammen. Wie fördert das jetzt dein Rechtssein? Keine Ahnung. Also, ja, Ideologie, bla bla. Es ist interaktiv. Also. Wie sind die Rechten in der Gaming-Szene, in die Gaming-Szene vorgestoßen? Ja, mit Computer eingeschaltet, Leute. Genauso wie ihr morgens. Genau wie ihr Kommunisten vom Deutschlandfunk, so machen die das auch. Unter dem Hashtag Gamergate kam es 2014 zu einer gesteuerten Hasskampagne. Nein, kam es nicht. Gesteuerte Hasskampagne, ja. Ja, ne, von den Journalisten. Am besten nochmal Verschwörungstheoretiker dazu schreiben, lieber Deutschlandfunk. Im Fokus der Hetze stand unter anderem die Journalistin Anita Sarkeesian. Nein, das ist auch schon wieder falsch, Leute. Es ist falsch, stimmt nicht. Die versucht hat auf Sexismus. Nein, die hat nicht versucht, auf Sexismus hinzuweisen. Die hat versucht, ihren. Ja, die hat wirklich versucht, da vorzustoßen mit ihren marxistischen Ideen, ja. Die hat das versucht. Gamergate wurde zum Sammelbecken für rechte Trolle? Nein. Nationalisten? Nein. Antifeministen? Ja, waren welche dabei, aber das war auch nicht deren charakteristisches Merkmal. Ja, Incels? Ja, von denen hat damals noch kein Mensch geredet. Erzählt nicht so einen Schwachsinn. Und Rechtsradikale? Nein. Es gehört als Geburtsstunde der Alt-Right-Bewegung? Ja, das ist auch wieder euer Talking Point. Nein, hat mit der Realität nichts zu tun. Ja, Alt-Right gibt's auch schon vorher. 2014 hießen Incels noch Wizards. Also, ja. Der Name fand ich besser. Ja. Dass sich eine internationale Bewegung der neuen Rechten formierte. Ein versprengter Haufen da. Zehn Typen in der einen Bewegung daher. Das waren diese Leute da in Charlottesville mit ihren Tiki-Torches und das hat nichts mit Gamergate zu tun. Absolut gar nichts. Ja, das auch. Misogynie ist ein Teil der Neonazi-Ideologie. Manche haben es gegen den Staat, manche sind Rassisten, aber Sexismus ist die Sprache, die alle verbindet. Wow, erklärt Jessica White, die man kein Geld mehr geben sollte, weil sie wahrscheinlich eine Kulturmarxistin ist. Auf jeden Fall ist sie jemand, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt hat, sondern nur irgendwelchen Bullshit redet, den andere Leute auch schon 30-fach erzählt haben. Oder wie der Deutschlandfunk schreibt, die im britischen Royal United Service Institut zu Extremismus und Gaming forscht. Zentraler Stratege der Kampagne war der rechtsextreme Publizist und Trump-Berater Steve Bannon. Ja, der ist in seinem Buch behauptet und ihr glaubt das natürlich. Er hatte das enorme Potenzial von Online-Gaming früh erkannt. Ja, geil, ne? Wie das irgendwie der einzige Mensch ist von den Rechten, der immer die Wahrheit sagt. Das ist so geil. Und nutzte Gamergate. Ja, wie hat er das denn gemacht? Erzähl mal. Ihr habt das doch recherchiert. Ihr habt da ja geforscht. Erzähl mal, wie das funktioniert. Ja, steht Dogpiling. Meme Wars, Desinformation heißt es. Ja, das ist einfach nur irgendwelche. Hunde aufmachen. Warum ist die Gaming-Szene interessant? Oh mein Gott. Über 3 Milliarden Menschen weltweit spielen Videospiele. Fast die halbe Menschheit kann also über dieses Hobby erreicht werden. Das macht es für rechte Agitatoren reizvoll, in die Communities einzudringen. Wo dann die Schafe sitzen und sagen, meh. Genau. Und dann kriegen sie das Nazi-Gras zum Fressen und sagen auch, meh. Und dann Viertes Reich. Das ist euer Vertrauen hier. So denkt ihr, dass andere Menschen als ihr funktionieren. Zudem treffen sie dort auf frauenfeindliche männliche Spieler, die ihr angestammtes Territorium in Gefahr sehen. Ja, Talking Point hat nichts mit der Realität zu tun. Territorial Pissings, ne? Die Gaming-Szene war lange ein männerdominierter Ort, ist auch heute noch. Doch inzwischen ist nach Angaben der Organisation, ja, nach Angaben, die irreführend sind. Women in Games. Ja, das Women in Games ist halt, wenn du Candy Crush mit Online-Spielen vergleichst. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du einen Spieler von Candy Crush wirklich in dieselbe Kategorie steckst mit jemandem, der MMORPGs spielt. Also. Und das Hauptding an dieser dämlichen Diskussion ist ja, an diesem Argument in Anführungsstrichen ist ja, sie sagen ja gleichzeitig, wir müssen da jetzt rein, wir müssen alles ändern, damit es Frauen gefällt, und sie sagen, zur Hälfte gefällt es Frauen. Aber es ist voll sexistisch, ne? Ein bisschen herrscht in der Gaming-Szene eine Stimmung wie im Wilden Westen. Was für Sprüche. Eigentlich sind die Online-Communities kein rechtsfreier Raum, aber in der Realität wird so genau hingeschaut. Auch mehr blöd. So genau, eine Analyse der EDL, die auch unterwandert ist und gekapert ist. Oder wie Deutschlandfunk sagt, eine Organisation, die sich gegen Hass engagiert, kam zu dem Ergebnis, dass Hass und Hetze in der Gaming-Szene sehr präsent sind, zunehmen und insbesondere Frauen und gesellschaftliche Minderheiten treffen. Ja, wenn man nur da hinguckt, dann sieht man auch nur das, genau. Die profitieren wahrscheinlich auch von Hass. Alles, was sie finden, dürfte ein kleiner Profit für die sein oder so. Verhalten hat oft keine Konsequenzen, auch wenn doch erst mit zeitlicher Verzögerung. Es muss doch sofort das passieren, was wir wollen. Jo. Für Betroffene kann das schnell schmerzhaft sein. Die Streamerin Shoyoka, die auch über jeden Zweifel erhaben ist, hat in diesem Fall mal eine einstweilige Verfügung gegen einen anderen Streamer erwirkt, die vor Gericht in Sicherheit gekündigt wird, weil es Quatsch ist. Doch bis zur Zustellung der Gerichtsentscheidung konnte er weiterhin ungehindert Unwahrheiten über sie erzählen, ja, die gar nicht mal so unwahr sind. Was hat er denn behauptet, dass du Gönnergy supportet oder was? Ich will das nicht alles. Guckt euch den Kram da vom Tim Hate und diesen Tobias Huch. Ja, so. Ein Tobias Huch habe ich übrigens auf dem FDP-Parteitag, der lief der die ganze Zeit vor meiner Nase rum. Ich habe mich nicht mit ihm unterhalten. Aber ich muss schon sagen, er sieht ganz gesund aus. Also so in echt. Ist auf jeden Fall kein Kellerkind. Was ist er denn, so ein Kontakteknüpfer, der von einem zum nächsten hüpft oder was? Ja, weiß ich nicht. Der stellt das immer so dar, als würden ganz viele Leute in der FDP hassen. Kann auch sein, weiß ich nicht. Ich habe mich da noch nicht mit Leuten unterhalten über ihn. Ich unterhalte mich nicht so viel über andere Leute. Ja, eben. Ja, kein Plan. Aber ich glaube, der war da größtenteils wegen diesen liberale Vielfalt, die ich ja kritisiere. Und soweit ich das erfahren habe, ist er da wohl auch Mitglied. Du musst einfach mal die Gelegenheit nutzen, dann so eine, wie heißt das, so eine spontane Rede oder so da und vorbereiten. Spontan vorbereiten. Ja. Spontane Rede vorbereiten, genau. Dann erzählst du dir mal, was mit Gamergate wirklich geht. Und ich glaube, von dem Typen halte ich mich einfach fern, weil ich habe einmal das Gefühl, bei dem, wenn der irgendwas in den falschen Hals kriegt, dann ist er da sofort auf dem Kreuzzug und habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja. Also er macht ja auch ein paar Sachen, die auf jeden Fall sinnvoll sind, aber ich bin da ganz froh drüber eigentlich, dass er nicht weiß, wer wir sind und wer ich bin und so. Bin ich eigentlich ganz froh drüber. Weil so ein bisschen Wackelkontakt hat er auf jeden Fall. Er ist auch so einer, der gerne mal so inhaltsleer argumentiert, sowas wie, boah, meine Güte. Ja, lass uns da jetzt nicht wieder komplett einsteigen. Habe ich ja schon mal drüber geredet. Auf jeden Fall, das nächste Ding ist, es gibt derzeit in unserer Rechtsstaatlichkeit keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, weil die Geschwindigkeit, in der Desinformation verbreitet wird, so schnell ist, und Plattformen wie Twitch und YouTube nicht kooperieren, sagt Shoyoka. Das ist hier euer, das ist hier Journalismus. Das ist hier 1A Journalismus. Alles falsch und dann zur Einschätzung noch so ein bisschen Shoyoka, und die hat dann auch irgendwie das rausgetwittert mit den Worten, das ist ja so eine tiefe Recherche und endlich wird das alles hier mal drauf eingegangen und so. Nee, das ist derselbe Scheißdreck, der uns hier seit Jahren schon erzählt wird. Und selbst in Amerika, wo jetzt diese der eine macht ja gerade so eine YouTube-Reihe, wo er Leute interviewt, die damals bei Gamergate dabei waren. Also auch Leute, die damals auf der Anti-Seite waren. Und von diesen Amerikanischen gibt es ganz viele Leute, die sich da jetzt ganz enorm bewegt haben und jetzt eigentlich eingesehen haben im Nachgang, dass das doch nicht so rechts und so böse da irgendwie war, wie dieser Peter Coffin zum Beispiel. Und selbst hier diese hier die Transperson, na, wie ist er nochmal? Mit diesem furchtbaren Computerspiel Revolution 60. Wu, genau, die hängt ja jetzt auch in irgendwelchen Streams ab mit anderen Gamergate-Unterstützern von damals und hier beschwert sich über die Progressiven und so. Also selbst in Amerika sind die da jetzt weiter, aber in Deutschland ist es immer noch kein Millimeter, kein bisschen, es ist immer noch wie am ersten Tag und es wird überhaupt nicht irgendwie sich bewegt und es kommt immer noch aus sämtlichen Rohren geschossen. Und das ist einfach ein Armutszeugnis hier für Journalismus, ist das, was ihr hier veranstaltet. Lieber Deutschlandfunk, bezahlen ist mir die Scheiße natürlich auch. Welche Strategien nutzen die Rechten? Fluten die Kommentarspalten, in Wirklichkeit findet man doch überhaupt nichts von denen. Gaming eignet sich aufgrund seiner Reichweite und der narrativen, identitätsprägenden Möglichkeiten. Oh, fickt euch, ey, es ist doch echt nicht zum Aushalten. Irgendwelche Leute spielen ein Spiel, weil sie da Bock drauf haben, und wenn sie keinen Bock mehr drauf haben, spielen sie ein anderes Spiel. Identitätsprägende Möglichkeiten. Besonders gut für Metapolitik. Metapolitik ist ein Instrument der sogenannten neuen Rechten. Von Gramsci, eurem besten Freund. Achso, ich dachte, Metapolitik, da könnte man 100 Zentimeter mit abmessen. Ja, wahrscheinlich. 100 Zentimeter Politik, ja. Zeichnet die Absatz in vor, politische Räume einzudringen und dort die Diskurse zu bestimmen, die wir uns abgeschaut haben von unserem besten Freund Gramsci. Vor politische Räume sind zum Beispiel Gaming Communities. Die Medienstrategie Steve Bannon prägte die Redewendung Flat the Zone, this shit. Und das hat jetzt was zu bedeuten, wenn das überhaupt so ist. Das beschreibt recht eindrücklich, wie der rechte Bewegung ohne online um Aufmerksamkeit buhlt. Sie flutet die Kommentarspalten, Foren und Chats mit Hass und Hetze, mit Desinformation und rassistischen Memes. Hashtag wir sind mehr oder so eventuell. War eure Strategie, in sämtliche Kommentarspalten reinzugehen, allen Leuten Liebe zu geben. Ich finde noch nicht, dass das ein vorpolitischer Raum ist. Das ist ein unpolitischer Raum. Vorpolitische Räume sind ganz andere Räume. Weiß ich nicht. Beim Gaming ist doch im Gegenteil. Die halten sich doch immer mit Politik besonders raus. Also wissen, dass sie immer nur für Ärger solchen Zuschauer abspringen oder so. So. Diese Strategie wurde erstmals im Gaming-Kontext im großen Spiel angewendet. Stichwort Gamergate, ja, Citation needed. Wichser. Es gibt vereinzelt Spiele mit rassistischen, antisemitischen Inhalten, doch sie sind meisten Menschen gar nicht bekannt und werden nur von sehr wenigen Menschen gespielt. Ja, ach was. Und hier ist noch ein Truth-Bomb für euch. Aber die Leute, diese Sachen vorsetzt, die denken sich auch nicht so, oh geil, jetzt werde ich auch Neonazi, es ist ein Spiel und jetzt werde ich Neonazi. Ich habe mich früher gar nicht damit beschäftigt, aber jetzt habe ich ein Spiel gespielt und jetzt mag ich Hitler. In welcher verdammten Welt, ihr Idioten? Hinzu kommen Modifikationen von Games, also Roblox, weil das ist natürlich auch, ne? Das haben wir ja auch hier letztens gehabt und das ist jetzt auch ein Talking Point. Das muss natürlich alles hier rein. Wir packen unser Köfferchen und wir nehmen mit ein Gamergate, eine Shoyoka, ein Insel, ein Roblox, ein Anschlag von Halle. Nano. Metapolitik. Genau. Alles dabei. Hetzer, das Feld nicht überlassen, jawohl. Das ist gefährlich, was uns die Anwälte nichts mehr zu tun haben. Das ist ein Satz. Zwar hat sich seit langem in der Wissenschaft die Meinung durchgesetzt. Eine Meinung, ja, okay. In der Wissenschaft ist das nicht. Zwar hat sich seit langem in der Wissenschaft die Meinung durchgesetzt. Ja, weil ihr da ja auch nur rumsitzt und euch irgendwas ausdenkt. Das ist ja auch so bei euch. Ein bisschen, ja. Ganz stark so. Dass Spiele oder bestimmte Spielmechaniken nicht zu mehr Gewalt oder Rechtsextremismus führen, dennoch können Spiele Narrative prägen und Desinformation. Oh, ja, Narrative so. Prägen und Desinformation verbreiten. Ja, aber Risiko und da geht es nur um Krieg. Und zack, bist du irgendwie kriegsfixiert wahrscheinlich. Das machen sich autoritäre Staaten wie China. China verbietet doch dieses Computerspielen. Russland und Saudi-Arabien zunutze. Die aktiv in die Branche und die Influencer investieren. Influencer. Ja, aber ihr gebt niemandem Geld irgendwie, ne? Und ihr habt euch auch nicht für Funk dieses Game2-Format da irgendwie gesichert oder so, um irgendwelche Politik damit zu betreiben. Nee, kein bisschen. Das ist alles nur Objektivität, ne? Warum ist gefährlich, Hetzern das Feld zu überlassen? Weiß ich nicht, Mami, erzähl mal. Hass und Hetze in Online-Communities provoziert manche dazu, tatsächlich gewalttätig zu werden. Die Wissenschaft bezeichnet dieses Phänomen als stochastischen Terrorismus. Die Science Fiction, das kommt auch noch mit so in das Köfferchen mit rein. Ne? Stochastischer Terrorismus. Das ist nicht, ehrlich nicht. Die rechtsextremen Attentäter von Christchurch und Tyler haben auch schon mal vom Computer gesessen, ja. Der Halle-Attentäter streamt. Ja, das muss auch in den Koffer mit rein, genau. Er sprach von Breivik Highscore. Ja, der Breivik muss auch in den Koffer mit rein. Genau. Beide Attentäter wählten eine Kameraperspektive, die sie wie Protagonisten eines First-Person-Shooters aussehen ließ. Hm? Hm, was sagt ihr jetzt? Ich bin ein waschechter Journalist. Ich habe es genauso abgeschrieben von allen anderen 30 Artikeln, in denen das schon so drin stand hier. Die Mikroformen müssen stärker in die Pflicht genommen werden. Natürlich. Die Inhalte zu beobachten, zu löschen und Personen zu schützen, die Hassotter zu erfahren. Okay, also ich muss also Inhalte löschen, um Personen zu schützen. Ja, das sind Hetze. Ne? Also. Du musst aber auch ein Recht kriegen, wie ist das? Kriegt man noch Rechte dazu? Nee, ne? Spieleentwickler Jörg Friedrich. Whoever fordert eine Kultur des Eingreifens oder des Widerspruchs. Alles klar, alles klar. Ey, euer Spieler, das gefällt mir nicht, das müssen wir mal ändern. So. Was ist mit Banter, der normal ist und eigentlich zum Spiel gehört? Ein Hass. Bei League of Legends war es so, dass du eine ganz interessante Community hattest, die sich auch immer beleidigt hat. Und dann haben sie irgendwie so Community Policies und Guidelines eingeführt. Und das Einzige, was halt bei rumgekommen ist, ist, dass die Leute halt gar nicht mehr miteinander reden. Und das war's. Also, weil halt alle Angst haben, dass sie gebannt werden. Der Soziologe, aus meiner Sicht auch eine Pseudowissenschaft, sowieso irgendwas glaubt, dass die Szene das selbst lösen kann. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Communities nicht in der Lage sind. Ach nicht, dass sie... Okay. Das... Hä? Glaubt nicht? Okay. Ja, hier schon zu viel Credit gegeben. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Communities nicht in der Lage sind, sich gegen orchestrierte Desinformationen, gegen kognitive Warfare durch Autokratien, durch Terrororganisationen zur Wehr zu setzen. Ich meine, das hat 20 Jahre. Deswegen fordere ich ein Verbot des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Denn ich bin nicht der Meinung, dass. Also, ich bin absolut davon überzeugt, dass die noch verbliebenen Vernünftigen da nicht in der Lage sind, sich gegen diese orchestrierte Desinformation, Cognitive Warfare durch Autokratien, durch Terrororganisationen zur Wehr zu setzen. Es ist die Aufgabe der Kulturpolitik, sich einzumischen, sich gegen Rechtspopulismus zu engagieren und Betroffene zu stärken. Gebt uns allen Geld und Macht. Macht und Geld. Geld und Macht. Macht und Geld. Gibt es ganz viel Macht und Geld. Lalalala. Ja, aber wie gesagt, nochmal orchestrierte Desinformation. Aber nicht bei Gamergate. Also wenn dann andersrum. Ne? Nochmal. Ja. Ja, genau, das ist auch schon wieder so geil eigentlich, ne, dieser Satz. So, ich bin davon überzeugt, dass die ja da alle, das alles nur gebastelt ist und es ist unsere Aufgabe, uns auch was zu basteln. Ne? Ja, im Prinzip sagen es aber auch vor allen Dingen, dass wenn die eigenen Leute oder die Communities dann ein bisschen damit konfrontiert werden, dann kippen die alle um oder so. Wenn die alle Neonazis oder so. Auch nicht sehr wahrscheinlich, ne. Autokratische Staaten, in Klammern, die wir lieben und verehren, wenn sie denn unsere Ideal verkörpern. Terrororganisationen, in Klammern, die wir lieben und verehren, wenn sie denn gegen die Bösen zur Befreiung sich auflehnen. Und rechtsextreme Netzwerker, ja, die wir denn in Zukunft geil finden, wenn wir gemerkt haben, dass unser Ding doch nicht so gut ist. Haben bereits erkannt, dass Gaming ein wichtiger Raum für Diskurse ist und die sind für ihre Zwecke genutzt. Deshalb ist es an der Zeit, dass Gaming, das als Kulturmedium, ernster genommen wird. Ja, auch dieser Talking Point ist in unserem Koffer, weil er ja immer mit dazugehört. Alter Schwede, ey, was für ein Scheißdreck schon wieder. Das ist One More Time eben, ne? Jedes Jahr oder alle halbe Jahre dasselbe ungefähr. Mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Ich meine, dass es dieses Jahr ein bisschen mehr wird, weil wir ja 10 Jahre danach haben, ist ja eigentlich auch klar. Ne? Also ich freue mich schon auf die Bewegtbild-Rückschauen, die uns. Aber ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir die Begründer der Alt-Right sind. Das ist ja doch eine wichtige Strömung. Das haben wir ganz alleine aufgebaut. Und also wir haben das geschafft. Wir! Yes! Ja. Und den, ja. Den Trump haben wir auch ins Weiße Haus gebracht. Der hat da angerufen und gesagt: Weltraumaffen, ich brauche euch. Ihr seid die Besten, ihr seid gleich nach mir, unter mir, ja, direkt nach mir. Weltraumaffen, bester Podcast, nach Trump-Podcast. Ja, genau. Ja, aber 80% der Ausländer in Amerika sind doch auch gegen Political Correctness. Von daher, das hat der Trump da auch Zulauf entsprechend, ne? Das war nicht alles nur von bösen Rechten, von bösen Nazis. Free Game Jam. Cool Game. Cool Jam. Das ist halt diese Geschichte, so super schlaue hier, wie ist das Ding da eben? Deutschlandfunker behaupten halt immer wieder den gleichen Scheiß. Und die Leute, die wirklich auf der rechten Ecke sind, hören dann irgendwie, ja, die Gamer, die sind so geil, die führen alle aufs Glatteis und verführen sie alle und ja, stellen sich dann hin und sagen, hier, Gamer G2 und dann irgend so ein Quatsch hier. Also. Das ist nur, weil ihr diese dämlichen Artikel schreibt. Ja, deswegen drehen die sich da rein. Das ist alles. Und also, ja, aber das sind doch die wahren Gamergelder. Mit der Politik. Das sind so die selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Dann behauptest du das, dann gibt es eine Strömung und dann nutzt das doch jemand aus für sich, so ungefähr. Ja. Blüten des Kapitalismus oder so. Das bringt auch alles natürlich nichts. Ne? Also ich habe das ja nicht nur jetzt hier drin, um zu sagen, fickt euch ins Knie. Also, was soll der Scheiß? Ihr habt da nichts mit zu tun, ihr habt da nichts zu sagen, außer irgendwie, es ist hier Sweet Baby Inc., da haben sich irgendwelche Leute drüber unterhalten, von denen ihr auch keine Ahnung habt. Ja, richtige Ahnung. Und jetzt sagen wir hier irgendwie, ja, das ist ja Diversität und wir sind ja nicht divers, weil wir sind ja den geilen Rechten und so. Ja, oh Mann, seid ihr toll. Also, seid ihr so toll. Diesen ganzen Leuten da Recht geben, damit sie dann das hier wieder screenshotten können und dann zur nächsten Mittelförderung das wieder vorlegen können. Oder uns hier sagen können, ja, das ist doch verkehrt, dass ihr erzählt habt, Weltraumaffen, was erzählt ihr überhaupt in eurem Podcast? Ihr meint ja immer hier, das wäre so und so, aber hier, guck mal da, guck mal die hier an, so. Ja, in Wahrheit ist das alles gelogen, was ihr hier erzählt. Ja, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank auch dafür, Metapolitik, Arschlecken. Das ist hier, könnt ihr auch draufschreiben auf dieses Ding, einmal wieder für ein Jahr Fördermittel verlängern für Kulturmarxisten. Zum Ausdrucken und Ausschneiden. Ja. Das könnt ihr euch auf eure Scheißseite draufschreiben. Alter Schwede, ey. Ja, Republika, Plattform Collapse. Nazis und Substack. Also jetzt gehen sie auf Substack los. Das ist hier schon mal der Spoiler. Aber Substack gibt es ja um Konstantin Kissen. Nazis habe ich dort noch nie gesehen. Ich dachte, die sind da viel aggressiver. Ich bin auch sehr gespannt, was deren Definition da sein wird und wen sie da bringen als Beispiel. Weil wer ja da ganz viel sind halt Leute aus dem wirklich liberalen Spektrum, nicht dem amerikanisch-liberalen Spektrum. Na, also die vielleicht ein bisschen konservativ sind oder so, aber auf jeden Fall nicht. Ja, aber auch eigentlich nicht viel konservativ. Also der Konstantin Kissin halt, die Barry Weiss, Matt Taibbi, da sind so die größten Namen, die ich da kenne, denen ich da folge. Ach so. Aber es sind halt Leute, die eine Narrative von euch kaputt machen, von der Republika. Und deswegen ist es natürlich Nazi. Gehe ich mal von aus, dass es da wird. Also ich glaube kaum, dass ich da vernünftige Beispiele präsentiert bekomme. Und selbst wenn, es ist einfach ein Punkt, wo sie das Narrativ, oh Gott, was sind das hier schon für Leute? Die sehen halt echt hart aus und ich weiß, Phrenologie ist keine echte Wissenschaft, aber guck dir das Bild an. Guck dir den Bart an. Es ist Forever Wars. Okay, gut. Ich lade nochmal neu, falls man das dritte Bild auch nochmal sieht hier. Das Archive hat heute wieder so ein bisschen gesponnen. Wo wohnst du, Hannover? Das ist das Archive. Das ist nicht mein Internet. Ah, da habe ich vielleicht nochmal einen Tipp für dich. Später. Sind den erst wechseln. Ich benutze schon OpenDNS. Okay. Naja, egal. Wir wollten ja eh nur lachen über die Leute, ist ja nicht so wichtig. Oberflächlichkeiten, ja, aber das ist halt das Ding, ne? Also, ja, Plattforms like Substack, Patreon, Medium, ja, ganz viele haben wir schon unter unserer Kontrolle. Aber es gibt noch andere Leute, wo die Leute nicht linke Narrative verbreiten und daran auch noch Geld verdienen, diese Schufte. Das sind ja bestimmt Nazis. How can independent publishers become resilient of platform collapse? Also das fragt euch dann auch noch wieder, wie können unsere Leute dann doch trotzdem weiterhin Geld verdienen, indem wir trotzdem alles andere dann irgendwie wegzensieren, oder wie? Und es sind doch einfach nur die Experten dann kommen und sagen, dieser ist ein Nazi, bitte sperren. Diese sind gute Leute, from the river to the sea, mit freundlichen Grüßen, ihr Experte. Ja, ich bin gespannt. Ah ja, sorry, war gemutet. Hier hat bei Mandat ist ein Artikel geschrieben worden über, ja, im Prinzip so eine Folge Artikel auf diese Stellungnahme zum neuen Sorge- und Umgangsrecht. Und da wird unter anderem berichtet, das ist mir so in Erinnerung geblieben, vor allen Dingen, dass man da von, wie soll man sagen, von der Behauptung irgendwie, dass in der Familie Gewalt vorherrscht oder vorgekommen wäre, will man einfach auf eine Risikoanalyse wechseln und dann ja praktisch irgendwie die Situation dann analysieren oder was und qualitative Einschätzung machen, wie gewalttätig der Partner denn jetzt ist und ob man den dann von den Kindern weghalten muss. Und zwar dann eben ohne, dass irgendwas bewiesen ist und so. Das fand ich schon ganz schön krass. Hier wird dann auch noch berichtet, unter anderem, dass da die Frauen von lesbischen Müttern, dass sie automatisch alle Vaterrechte haben und so weiter. Und ich hatte mich dann noch erinnert gefühlt an diese komische Scheinvaterschaft, die der eine Afrikaner ja anerkannt hat und so weiter. Also es wird sehr, sehr viel gemacht und krumm gebogen und Doppelstandards gesetzt, damit man bloß nicht irgendwelche DNA-Tests machen oder einführen muss. Damit man bloß nicht irgendwie eingestehen muss, dass das sinnvoll ist. Und ja, bei dieser ganzen Geschichte jetzt mit diesen Scheinvätern zum Beispiel, da bleiben ja auch die Frauen total außer Schussbahn sozusagen, außer Kritik. Und wie gesagt, hier kriegen die Zweitfrauen dann auch alle Rechte der normalen Väter. Was denn mit den leiblichen Vätern ist, weiß ich gar nicht. Also ein richtiges Vaterrecht haben die wohl nicht mehr dann, Sorgerecht. Und der Mandant beschwert sich natürlich darüber, dass das väterfeindlich ist oder so, oder dass Väter da rausgedrängt werden, aber es muss nun sein, dass das faktisch wahrscheinlich auch dann so passieren wird, ne, wenn sie das so durchpeitschen. Ist ja eben noch nicht ganz durch, aber genau, das Video, das dann dabei war, das war von der Tamara Wernli, warum sich manche Männer eben als reine Samenspender empfinden. Ja, habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber man kann sich ja auch ausmalen, ne, wenn dann die Kinder weggenommen werden. Was soll man dann sonst für Gefühl haben? Wenn man sonst kein schlechtes Gewissen hat. Ne? Ja, da vielleicht auch nochmal die Augen aufhalten in Zukunft, einfach was neue Gesetze angeht. Wenn das dann mal soweit ist, dass man das auch genau prüft. Das Selbstbestimmungsgesetz ist ja vom Bundesrat zum Beispiel zurückgekommen. Da haben wir jetzt alle gedacht, das wäre durch. Aber ganz so schnell geht es dann doch wieder nicht. Mal gucken, was sie dann da noch ändern müssen. Und ob das überhaupt kommt. Toi, toi, toi. Ja. Schafft das Familienministerium ab. Das ist doch endlich meine vernünftige Forderung hier, der ich komplett unterstützen kann. Oder wie es oft... Familie gehört oder so? Ja, ich wollte gerade sagen, ich will ein ganz lautes Afuera hören. Und dann ist es weg. Ja, die Autorin dieses Kommentars hier, Frau Gielinski, argumentiert im Endeffekt, dass diese ganzen Dinge, die das Familienministerium tut, eigentlich gar nicht nötig sind, dass die jetzt von dem extra Ministerium getan werden. Und es reicht sowieso in sämtliche Bereiche irgendwie rein. Und deswegen macht es halt keinen Sinn, dass es nochmal ein eigenes Ministerium ist. Und es sorgt eigentlich nur dafür, dass man diese ganzen Themen nicht richtig voranbringen kann. Und eigentlich sollten sie sich darum kümmern, die sich wirklich darum kümmern sollten und nicht irgendwelche, nochmal das extra geneigte Ministerium, zumal ja auch Frau Paus diese Kindergrundsicherung nach Meinung von dieser Autorin hier komplett verkackt hat und ja, nach meiner Meinung auch. Und deswegen, ja, ist ja der Ansicht, dass das Familienministerium in Gänze, also diese ganzen Bereiche, die das hat, also Senioren, Jugend, Frauen, dass das also alles weg sollte und die Sachen, Themen, die dann in den anderen Ministerien sowieso beheimatet sind und jetzt ja auch, und dass die dann einfach da dann auch komplett bearbeitet werden und man nicht nochmal so ein extra Quatschministerium irgendwie hat, was sich dann da irgendwie auf die Fahne schreibt, dass es so super gesellschaftsrelevant irgendwie ist oder so. Mhm. Das schreibt sie zwar nicht, das mit dem super gesellschaftsrelevant, das ist jetzt meine Ansicht. Aber ja, diese Herangehensweise teile ich auf jeden Fall auch. Finde ich, ist eine gute Idee. Hier auch mal vernünftig verargumentiert von jemand anders. Ich sage ja mal nur weg mit dem Scheiß, weil es ist. Ja, das kommt dann dabei raus, wenn man so eine Querschnitts, wenn man sich so sozusagen so Querschnittsaufgaben, oder wenn man einfach alles machen möchte, möchte sich überall einmischen und nennt das dann Querschnittsaufgabe, sagen wir mal so. Und die wissen ja auch nicht mal überall. Also, es ist ja eigentlich auch noch Klientel, ne? Also, die einzelnen Dinge, die betreffen ja natürlich alle möglichen anderen Leute dann auch, die da gar nicht sonst nicht drunter fallen. Aber. Man nimmt sich ja das dann trotzdem noch, um dann zu rechtfertigen, dass man es nur einseitig betrachtet oder so. Also es steht jetzt wiederum auch nicht in diesem Artikel drin. Mhm. Das ist meine Leseart. Schon richtig, ja. Mhm. Ja. Jo. Okay, jetzt die versprochene Nadine. Aus Bielefeld. Nee, aus der Nähe von Hannover. Achso, nee, die Veranstaltung war wohl in Bielefeld, ja? Ja, die Veranstaltung war in Bielefeld, okay. Ja. Diensche. Das wird jetzt aber nicht von der Redezeit abgezogen. Es gibt eine inoffizielle für mich. Liebe Julis, der Bundesparteitag, der letzte, den ich erlebt habe, war einer der stärksten Aufschläge, den ich von den jungen Liberalen gesehen habe. Wir haben eine extrem gute Themenwahl gesehen, eine grandiose Vorbereitung auf die nächste Bundestagswahl. Lieber geschäftsführender Bundesvorstand, vielen Dank für diese jungliberale Vertretung auf dem letzten Bundesparteitag und in der Presse und darüber hinaus. Es gibt jedoch zwei Impulse, wo ich finde, dass die hier und auf diesem Bundeskongress unbedingt nochmal ihren Raum finden müssen. Denn gemeinsam mit einer guten Freundin und Ex-Kollegin, Friederike Alt, teile ich vor allem ein bestimmtes Interesse und Leidenschaft für Geschichte. Und Friederike hat... Also die angesprochene Friederike ist eine von diesen, die wir ja auch schon mal thematisiert haben, diesen liberalen Feministen, die hat das mitgegründet. Wo sie die Leidenschaft von teilt. Wie gesagt, auch aus dem, wie wir vorhin schon gelernt haben, linken niedersächsischen Landesverband. Hat innerhalb dieser Leidenschaft einen ganz besonderen Fund gemacht aus 1991. 1991 hat die FDP nämlich eine umfangreiche Reform von Paragraph 218 des Strafgesetzbuches gefordert, als Regierungspartei gegen ihren eigenen Regierungspartner Helmut Kohl. Das heißt, eine schwarz-gelbe Koalition, die sich mit einer umfangreichen Reform von 218 Strafgesetzbuch befasst hat und die FDP sie auch befürwortet hat. Und heute, 2024, stellt sich die rechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der FDP vor die Fresse und sagt, die FDP ist geschlossen gegen den Vorschlag der Kommission. Die FDP ist geschlossen dagegen, 218 zu reformieren. Das heißt, 1991 hatte die FDP mehr Mut, als sie es 2024 hat, liebe Julis. Tja, was haben wir da also gerade gehört? Wir haben gehört, früher waren die Leute mutig, da haben sie sich gegen ihren Koalitionspartner ausgesprochen. Und heute ist es schlecht. Heute sind sie nicht mutig, weil sie sich gegen ihren Koalitionspartner aussprechen oder wie oder was habe ich da jetzt gerade gehört? Weil ich meine, die linken Parteien wollen das doch alle, diesen Scheißdreck. Wo ihr jetzt auch nicht mehr gesagt habt, was wollten die denn damals da 1900 irgendwas? Die wollten ihn einfach nur reformieren oder wie? Was bedeutet das jetzt? Wollten die den auch einfach streichen oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, vor allem wollte die FDP den reformieren oder haben sie den reformiert, weil der Druck von außen kam und ja, sonst die Leute vielleicht mal anders gewählt hätten oder so. Ja, nee, weiß der Himmel, aus welchen Gründen. Ja, ja. Das sagt sie ja hier nicht. Deswegen, das kann ja alles Mögliche. Das wird wahrscheinlich irgendwas Vernünftiges gewesen sein, weil früher waren die Leute ja noch nicht irre und haben sich einfach nur gedacht, es muss alles weg, weil Frau, wir müssen ja nur, das ist ja hier irgendwie, das ist doch irgendwas hier, was die Frau da nicht entscheiden kann oder so. Das geht doch nicht. Body choice. Und wir haben jahrelang gezeigt, wie wir wirtschaftspolitische Hardliner und gesellschaftspolitischen Fortschritt vereinen können. Lasst uns doch bitte aufhören, alle 10 Jahre dieses Leitbild zu vergessen, was wir uns selbst gegeben haben. Wir haben doch ganz genau gesehen, was daraus beim letzten Mal passiert ist. Und liebe Juden, wisst ihr alle genau Bescheid, was sie jetzt meinen, ne? Weil wir es ja alle ganz genau gesehen haben, was da beim letzten Mal passiert ist. Ich weiß auf jeden Fall schon, was beim nächsten Mal passiert, Nadine. Das weiß ich. Und ich weiß auch, was beim letzten Mal passiert ist, als so eine Piratenpartei sich diesen ganzen progressiven Krempel auf die Fahnen geschrieben hat. Danach wurden sie bedeutungslos. Das ist danach passiert. Julis, der zweite Punkt ist, jeder, der in den letzten Wochen und letzten Monaten für Jin Jian Azadi auf die Straße gegangen ist, der muss jetzt laut werden, wenn Islamisten im Herzen von Norddeutschland nach der Entstehung eines Kalifats rufen. Liebe Julis, jeder, der Jin Jian Azadi ernst genommen hat, muss jetzt laut sein. Joris hat es vorhin in der Beratung des Dringlichkeitsantrages schon gesagt. Lasst uns auf diesem Kongress ein sinnvolles Paket auf die Beine stellen und beschließen und dabei niemals vergessen, diese laute Minderheit, diese laute islamistische Minderheit ist nicht nur eine konkrete Gefahr für unseren Rechtsstaat, sondern auch jeden Tag eine Gefahr für unsere muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland konkret. Deshalb, liebe Julis, ich bin mir sehr sicher, wir schaffen es, den Ausgleich zu machen, den die Rechten nicht schaffen. Und wir schaffen es, ihnen dieses Feld nicht zu überlassen. Ja, eine richtige Lösung habe ich jetzt aber auch nicht gehört. Ist nicht. Ja, ich auch nicht. Das Feld nicht überlassen, ja, auf welche Weise denn das übernehmen, ne? Naja, das war ja dann der Antrag, den wir gerade schon, also dieses war ja davor, ne? Also das war ja am Tag davor schon. Ich habe das jetzt nur hier einsortiert wegen dem Gender-Thema, also dem Frauenthema, dem Abtreibungsthema. Auch hier wieder so. Und das ist einfach der Talking Point, der jetzt ist, so dieses 280-Ding, das geht ja gar nicht, das geht ja überhaupt nicht, das geht ja nicht, das muss ja weg, weg. Und die Kommission hat es auch gesagt, muss weg. So, warum traut ihr euch denn nicht? Ihr habt euch doch früher auch schon getraut, irgendwas daran zu machen, also müsst ihr euch doch jetzt auch mal trauen, ne, hier. Also, was für Argumente das schon wieder sind. Also, gar keine, einfach. Also. Mhm. Ja, Mut ist irgendwie, hat man, wenn es sinnvoll ist, sozusagen, ne? Ja, auch darauf freut ihr euch doch bestimmt. Republika. Breaking Taboos, Flowing Forward, A Decade of Menstruation. Menstruation, what the fuck? Ja, Körperflüssigkeiten von Frauen gehören natürlich auch mit dazu, wahrscheinlich wieder von irgendwelchen Kommunisten oder so, so wie beim letzten Mal, als Eva dabei war. All over the world, women and girls. Bei mir hatte das so eine Antifa-Bienen-Vortrag gehalten. Dass Perioden neu erfunden und umverteilt werden sollen. Und ich dachte mir, mentale Gesundheit hast du nicht, oder? Hier gibt es auch Narrative. Ach ja, das Tabu. Das ist sogar ein Partner-Talk, also der hat jemand dafür bezahlt, dass er das hier halten darf. Nämlich Let's Talk, period. Von Ceva, oder was? Keine Ahnung. Oder so. Irgendwas in der Art. Weiß ich nicht, was das ist. Aber die haben dafür bezahlt, das ist ein Partner-Talk. Crazy. Ja, all over the world. Oh, unheard. Lauren Southern, how my trad life turned toxic. The online ideology doesn't work in the real world. Die Lauren, die kennen wir auch schon länger. Also wir haben öfters mal über die gesprochen. Die ist im US-amerikanischen Raum relativ beliebt. Sie kommt selber aus Kanada und war auch bei einigen eBay-Aktionen dabei oder war... hat halt Kontakte dorthin, wird halt als rechte Person online wahrgenommen, hat für UK sogar ein Travel-Ban. Ja, und die war ja auch beim Dugin damals zusammen mit der Frau vom Sellner. Ja, genau. Da ist ja dann dieser berühmte Satz entstanden, ich weiß nicht mehr, ob sie den gesagt hat oder diese andere oder die Britney, aber einer von den beiden hat dann gesagt, ja, das ist hier jetzt heute, erfahren wir so den Grund, warum viele Leute ganz also warum viele Leute Russland so toll finden. Ja, genau. Dugin. Mein verdammten Dugin. Ja. Da dachte ich mir auch so, alter Schwede, Leute, das wird euch in Zukunft, werdet ihr euch wünschen, dass ihr das nicht gemacht habt. Ja, die das und vollkommen unkritisch weitergegeben haben. Ja, also. Und auf jeden Fall, die hat sich 2019 zurückgezogen. Sie hat jung geheiratet in Australien und der hat ein Jobangebot in Australien bekommen. Und sie hat dann ihr Support-Netzwerk zu Hause in Kanada aufgegeben, ist mit ihm nach Australien gezogen und scheinbar war das halt so, dass sie hat es so formuliert, dass sie halt den Traditional Lifestyle Online Conservative Right halt gelebt oder dargestellt hat und auch Feminismus oft kritisiert hat. Und von ihr ging halt so die Idee aus, dass eine Ehe nur wegen der Frau scheitert. Und sie hat dann die traditionelle Mutterrolle angenommen, hat sogar ihre online-journalistischen Aktivitäten komplett aufgegeben. Das hat sie dann ein paar Jahre gemacht. Da hat sie sich oft mit ihrem Mann gestritten, der dann irgendwie manchmal wütend mitten in der Nacht weggefahren ist und sie aus dem Haus rausgesperrt hat und sie dann mit dem Kind auf dem Arm bei den Nachbarn läuten musste, weil ihr Mann irgendwie sauer auf sie war. Und dann wollte sie nach Kanada zurückfliegen, weil sie dort irgendwas machen wollte. Und ihr Ehemann wollte ihr nicht erlauben, dass sie nach Kanada fliegen darf. Und dann hat er die Ehe einseitig aufgekündigt und meinte, er möchte nicht mal mehr das Sorgerecht von ihrem Kind, weil sie jetzt irgendwie zurück nach Kanada geflogen ist. Und dann ist sie in Kanada geblieben und hat auch schon vorher angefangen, wieder Online-Content zu machen. Und ich finde es halt irgendwie so mega interessant, dass halt so irgendein random Ehemann sich eine Influencer-Biene raussucht und dann sagt, ich möchte aber nicht, dass du medialen Content weiterhin machst. So, es ist einfach so, ich weiß nicht, es hört sich halt so dümmlich einfach an, aber wenn man verliebt ist, ist man auch verliebt, keine Ahnung. Ja, komische Vorstellung. Ja, aber sobald ich das mitbekommen hatte, wir hatten ja auch schon mal über das Video gesprochen, wo sie da schon diese Sachen auch erzählt hat, da klang das eigentlich so, dass die eigentlich von den Einreisebehörden ihr gesagt haben, sie soll alles einstellen, sonst lassen sie sie nicht mehr rein in Australien. Ja, auch wegen der Arbeitsstelle vom Ehemann war das mit dran. Also, weil er, um Clearance zu bekommen, musste sie halt ihren Content verraten und sagen, ich habe damit nichts zu tun, etc. pp. Und ich habe meine Ansichten geändert. Und mir erscheint das alles irgendwie diffus. Also, ich meine, es ist schade, wenn eine Ehe auseinandergeht. Und klar, wenn es dann ein Influencer ist auf der rechten Seite, der einen traditionellen Lebensstil predigt, ist halt besonders bekannt. Aber in dem Artikel, der wurde von einer linken Dame geschrieben, die halt auch meinte, sie hat vielen linken Unsinn halt über Bord werfen müssen, als das erste Kind da war. Hat sie dann relativ gut rausgearbeitet, dass halt so der Online-Content halt auch nur der viralste Listicle ist, der halt abgelesen wird und dass die Realität halt oftmals komplexer ist, wie du es halt in dem Video darstellen kannst. Also, und ja, also ich fand es schade, hört sich auch nicht so nett an, also in der Nacht mit Baby auf dem Arm bei Nachbarn klingeln zu müssen, weil der Ehemann Wut in Brand wegfährt. Also die Hause sind ein bisschen härter drauf sozusagen, also den Eindruck habe ich auch, aber das ist irgendwie nicht mehr, das ist irgendwie nicht mehr Trad Life sozusagen, sich gegenseitig rausschmeißen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich da vielleicht irgendwie so reingestürzt hat in diesen Lebensstil und dann hat sie einen ja, ihrer vielleicht Ansicht nach einen sehr, sehr traditionellen Typen irgendwie mitgenommen und der hatte dann aber eben auch entsprechende Macken oder so. Ja. Sieht so, so aus, ne? Ein bisschen. Wo die Frauen aber auch gerne mal eine Macke, ne? Also ganz frei davon ist bestimmt auch nicht. Ja, ich finde es halt einfach dubios, so du heiratest eine Influencerin und prägst sie dann bitte nie wieder Content zu machen. Das hört ja, sich einfach nicht. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht von, also, ihm, aber gut, ja. Also. Du weißt so, so, was machst du mit deinem Leben, dass du in so eine Situation kommst? Das hört sich einfach dumm an, so, so, ich, keine Ahnung. Aber die Leute dürfen auch so sein, wie sie sein wollen. Und ja, es ist nicht traditionell, sich zu unterwerfen. Ne? Es ist nicht trettläufig, sich so zu... Ne, doch, so in ihrem Online-Feld ist Thread Life, dass eben die Frau auf dem Ehemann hört und dann eben das macht, was der Ehemann yes. sagt. Und er hat hier scheinbar immer erzählt, dass sie kein Geld nach Hause bringt und ihr dann ewig viele Haushaltsaufgaben aufgegeben. Und wenn sie dann Geld verdienen wollte, dann hieß es, du bist keine Thread Wife mehr. Und deswegen haben sie sich she said halt gestritten. Also. Und ich würde halt behaupten, dass die Beziehung zu jeglicher Art von Content Creator halt auch ein bisschen schwieriger ist, weil halt es ein undankbarer Job ist. Du stehst in der Öffentlichkeit, das ist viel Stress, keine Ahnung. Also, das kann auch ein Faktor sein. Ich weiß aber nicht, ob das vom zeitlichen Ablauf her nicht doch da alles schon vorbei war, weil soweit ich das verstanden hatte, hatten die ihr sowieso überall Druck gegeben, dass sie das alles einstellt. Damit sie da noch irgendwie reisen kann und so. Also ich weiß nicht, ob also das nicht sogar schon davor war, bevor die geheiratet haben oder so. Also dass sie da also hier in dem Artikel, das gesagt hat, dass sie das lassen soll, habe ich noch nicht gehört. In dem Artikel selber stand drin, und das ist eine linke Journalistin, die mit Lawrence selber gesprochen hat, hier drin stand, dass es wegen der Security Clearance vom Ehemann mit seinem Job in Australien war. Was war denn das für ein Job? Was ist denn das für ein Job? Ja, darauf wird nicht näher eingegangen, aber ja, es wird wahrscheinlich. Video sagt sie irgendwas, das Corporate, ist, glaube ich, irgendwas mit Government, ja. Ja, genau, Government. Okay. Also. Chat wurde gefragt. Ja. Zu Recht. Ja, wie gesagt, ich finde nicht, dass das traditionell ist, wenn man sich irgendwie untauert oder so. Okay. Bumble. Ja, zum Ende. Ja. Bumble ist ja so eine Dating-App und da war wohl der Clou und das Alleinstellungsmerkmal und das Feministische, dass da die Frauen zuerst schreiben mussten, wenn man einen Match hat, und das haben sie dann so verkauft, dass sie dann irgendwie sagen so, ja, da kriegst du keine dummen Sprüche mehr, keine ungefragten Dickpics oder so, sondern das musst du dann selber machen. Scheiße. Und jetzt haben sie es aber wieder weggedreht, weil natürlich die Frauen das nicht mögen. Und ja, die haben dann hier gesagt, das ist so blöd und das ist, ermüdet uns so sehr, dass wir immer irgendwie noch was tun müssen und so. Ja, und die Melissa Chen schreibt hier, Evolution of Bumble, Sick of Men, Inboxing Women, Patriarchy is so creepy and icky. Starts dating app to reverse the natural order. Women make the first move, so empowering, so brave and stunning. Women complain, it's exhausting. Reinstate the natural law. Erinnert mich wieder an Parship, die haben doch das Copy and Paste verboten. Damit man individuell schreibt. Ne? Ist klar. Okay. Ja. Dass man das verbieten könnte. Das kannst du rausnehmen, wahrscheinlich auf der Webseite oder so. Ne? Ja. Rausnehmen. Wenn man will, dann geht das. Ja, das kann sein, ja. Ja, irgendwo hat einer gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber eigentlich ist ja die Standardbegrüßung ja sowieso bei allen Leuten immer nur Hi. Aber das war wahrscheinlich auch schon zu viel. Ja, das ist schon wieder so ein witziges Ding. Ne? Weil ja, witzig, dass man mit sowas erben kann. Sie haben halt so getan, als müsste man das, als wäre das jetzt so die Revolution. Ne? Und hinterher hat sich wieder herausgestellt, auch diese ganze Dynamik, die dahinter ist, das ist schon, die Dynamik ist schon so, weil die Frauen die so haben wollen. Und wenn sie die so nicht kriegen, dann mögen sie es nicht. Und wenn sie es nicht mögen, dann sind sie weg. Und wenn sie weg sind, ist das Geschäft kaputt. Also machen wir das so, wie die das haben wollen. Dann kriegen sie wieder die Dynamik, die sie eigentlich, wenn man sie fragt, nicht haben wollen. Aber die kriegen sie dann wieder, weil es ist ja die Revealed Preference, wie das ja immer so schon heißt. Also das, was sie halt dadurch zeigen, dass sie sich so verhalten, wie sie sich halt verhalten. ist dann wieder anders als das, was man da in irgendeiner blumigen, irgendeinem Anspruch, irgendeinem schönen Ideal, was man da verfolgt. Ja, und die Männer schicken ja vielleicht irgendwie 20 Mal denselben Text an dieselbe Frau, an andere Frauen, die Frauen, aber die kriegen ja immer nur einmal den Text und von verschiedenen Männern eben unterschiedliche Texte. So. Das, ja, es ging langweilig für die, ist doch schön. Es ging um irgendwelche bösen Sachen da oder so. Und achso, ja, natürlich. Auf der Seite wieder, ja, ich weiß auch nicht, wie das dann helfen soll, aber what the fuck, es ist halt einfach, ja, es ist halt einfach dieses, jetzt ist es hier irgendwie und schau mal hier und wir haben das Problem gelöst und das Problem ist eure Ansprüche, die sind das Problem. Und ja, das Problem ist unlösbar, weil ihr wollt natürlich das, was ihr wollt und habt ja auch jedes Recht dazu und ihr kriegt das dann auch, was halt das die Konsequenz davon ist. Also, so ist es halt. Ja, es ist halt auch wieder mal so ein Schlag in die Kerbe, dass halt online auch keine wirkliche Innovation irgendwie herrscht, sondern jeder nur irgendwie, weiß ich nicht, Craigslist neu erfindet, weil was ist eine Dating-App? Craigslist, Liebesinserate. Und dann hatten sie hier noch. Nee, das ist halt diese Gamification-Aspekt da dran noch. Ne? Also, das ist ja, schon das neu, aber ist jetzt auch nicht mehr so neu. Ich meine, wie lange gibt es den Kram jetzt schon? Ja, das stimmt, Alter. Ja, vor allem von Bumble. Und ich weiß auch genau, diese CEO von Bumble, die hat auch irgendwie dann gekündigt und meinte dann irgendwie so: Ja, es ist so schwierig. Irgendwie so, das hatten wir auch damals in den Artikel, da habe ich mich auch herrlich drüber amüsiert. Weil das war ja auch schon wieder so ein Fall von, ja, die Frauen, wir brauchen mehr Frauen-CEOs und so ein Zeug. Und dann irgendwie so, oh, ich bin jetzt die CEO und ich komme damit nicht klar und ich habe gar kein Leben mehr und so. Das waren so irgendwie diese ganzen Sprüche und so. Da dachte ich mir auch wieder so, ja, was hast du denn gedacht, was da passiert? Du hast dann halt die ganze Verantwortung so. Ist bei den Männern genauso. Aber nee, du kannst wieder rumheulen und sagen, oh, aber ich bin doch eine Frau und bei mir muss es doch anders sein. Ich muss doch hier ein leichtes Leben dann irgendwie haben, oder nicht? Republika, der lange Weg zu mir selbst, meine Befreiung als Trans-Sternchen-Frau nach über 60 Jahren von Georgine Kellermann und Raul Krauthausen. Das ist doch bestimmt ein interessanter Talk endlich. Das meine wird Güte. Bestimmt super, ja, das wird bestimmt, yo. Wird bestimmt überhaupt nicht emotional erpressend und irgendwie über unsere Opposition schimpfend, dass die schlimmsten Leute überhaupt sind. Ja, nee, das wird auch für den Blutdruck so, wird das bestimmt super easy sein und ein informatives, gutes Gespräch, glaube ich, wo wir hinterher alle schlau die Republika verlassen. Man muss das ja nicht mal an sich ranlassen. Guten Argumenten dann da unsere Meinung verändert haben. Georgine Kellermann hat 62 Jahre lang öffentlich nur als Mann existiert, als Georg. Das Outing kam 2019. Sie selbst nennt es Offenbarung, seitdem Micky Weisenherz in der WDR-Talkshow Kölner Treff den letzten Schritt zu Georgine so betitelt hat. Diesen letzten Schritt von Georgine Kellermann nennen viele mutig. Sie selbst sagt, mutig wäre gewesen, so weiterzumachen wie das ganze Leben davor. Okay. Einfach bis zur Pensionierung zu warten und danach wie geplant den Rest des Lebens auch öffentlich als Frau zu leben. Ein Zufall hat ihr geholfen, den letzten Schritt 4 Jahre vor der Pensionierung zu gehen. Sie war unkündbar, weil wer er oder wie. Georgine denkt heute, dass auch Self-Care war, dass der Schritt ihrer Seele gut tut. Es tut der Seele so gut, wenn die Leute einen für eine Witzfigur halten. Jeden Tag aufs Neue. Vom Glück, sie selbst zu sein, schreibt Georgine Kellermann in ihrem Buch Georgine, der lange Weg zum Ach, das ist auch noch ein Buchpromo hier. Es war kein Partner-Talk. Hoffe. Okay. Das ist, und so weiter und so fort. Ja. Mr. Garrison ruft glaube ich, gerade an bei mir. Yay, Wehrpflicht. Frauen und Männern. Jawohl. Christina Schröder, die eigentlich sehr schlaue Christina Schröder, schreibt etwas, wo ich überhaupt nicht ihrer Meinung bin. Sie schreibt, bin für Wiedereinführung Wehrpflicht. Wundere mich aber, dass beim CDU-Bundesparteitag es für viele ganz selbstverständlich ist. Auch Frauen, Ausrufezeichen. Was ist mit körperlicher Unterlegenheit, Verletzlichkeit? Nein, wir brauchen eine Berufsarmee, die ausschließlich aus Frauen besteht. Bitte. Ja, bitte, aber ich meine, körperliche Unterlegenheit, Verletzlichkeit. Also wenn ich mich jetzt hier erhebe und meine Gardinen zur Seite schiebe, dann sehe ich bestimmt auf der Straße auch zwei, drei Menschen rumwandeln, die männlichen Geschlechts sind und diversen anderen Leuten auch körperlich unterlegen. Und verletzlich sind sowieso alle Menschen. Was? Und Frauen leisten Schwangerschaft. Warum muss es auch noch Wehrpflicht sein? Ja, weil wegen Feminismus. Also. Selber schuld. Ich erkenne dieses Argument, wenn wir es mal so nennen wollen, gerne an, unter folgender Bedingung. Wenn wir es dann nämlich so vergleichbar machen, dass es vergleichbar ist. Also ich fordere dann, wenn du das so haben möchtest, Christina, ich fordere es nicht wirklich, aber wenn du es so haben willst, dann möchte ich das bitte dann auch so haben, dass dann die Frauen auch alle zur Tauglichkeitsuntersuchung müssen, ne? Schwangerschaftstauglichkeit. Genau. Schön auch mit der Polizei dann abgeholt, wenn sie keinen Bock haben. Und ja, wenn die dann, sagen wir mal so mit 25, 30 noch nicht schwanger sind, dann bitte auch ein schriftlich gegenüber dem Staat erklären, warum sie dann nicht schwanger sind. Wie wär's damit? Warum sie da kein Kind haben möchten? Können sie ja dann schriftlich mal erklären. Und wenn der Staat dann sagt, es ist nicht gut erklärt, dann einfach Kind machen auf die Schnelle oder Gefängnis. Wie wär's damit? Ja, dann Chris, da kommt der alte FDPler bei dir raus, der den starken Staat herbeiruft. Nee, also das soll ja irgendwie, das soll ja hier auf eine Stufe irgendwie gestellt werden. Deswegen ist das jetzt mein Versuch, das auf eine Stufe zu stellen. Ne? Weil das wird ja hier irgendwie ich so dargestellt, als wäre Schwangerschaft irgendwie so ein Schicksal, was über einen kommt. Ganz unvermittelt und ohne eigene Beteiligung. Oh Mensch, Verhütung vergessen. Frauen leisten Schwangerschaft. Ja. Ja, also wenn wir das so machen, dann lasse ich das gelten, Christina. Ansonsten lasse ich das nicht gelten. Was ich gelesen habe, ist, dass sie irgendwie 40.000 brauchen im Jahr und es wären irgendwie mehr im Prinzip da, die man aus denen man auch wählen könnte. Also sie brauchen nicht alle und würden dann nur selektiv irgendwie, ja, wie soll das gehen mit einer Lotterie oder was? Das ist ja völlig ungerecht. Ja, das ist total Quatsch. Aber ich finde das auch so geil, mit den Konservativen und eben Gesellschaftsjahr, wie sie das ja dann nennen. Also wahrscheinlich, wenn die Frauen noch nicht mal da zur Bundeswehr dann wirklich müssen. Also Gesellschaftsjahr halt. Aber da halt auch hier dieser Herr Ploss, der sich ja mit den Woken auch immer so ein bisschen zankt und so, wo ich mir so denke, ja, geil, ihr habt das jetzt mal erkannt, dass es hier lauter Quatsch-NGOs und so ein Bullshit irgendwie gibt. Und jetzt wollt ihr denen irgendwie gratis die Jugend dann irgendwie zur Verfügung stellen, vom Staat bezahlt, damit die dann da mal ein Jahr irgendwie euch nach dem Mund reden oder wie irgendwelchen Quatsch-NGOs in ihrem Gesellschaftsjahr oder wie. Und das soll dann irgendwie dazu bringen, dass die Gesellschaft irgendwie zusammenwächst oder was. Das stellt euch ja geil vor. Super Idee. Ja. Ihr seid ja so super. Altruismus. Was für eine klasse Idee. Also wenn es das nicht bringt, dass wir den Kulturkampf hier befrieden oder so, dann weiß ich auch nicht. Ui. Hast du den nicht auch mitgebracht, Chris? Ja, ich habe den auch mitgebracht. Ich habe ihn auch gelesen, ja. Aber ich habe gehofft, dass ich mal nicht reden muss, weil ich rede heute schon so viel, weil Mars nicht da ist und so ziemlich alles hier irgendwie über meinen Tisch gelaufen ist. Lena Schillings EU-Kandidatur gerät in Turbulenzen. Mehrere grüne Klimaaktivisten und Freunde berichten von problematischem Verhalten der grünen EU-Spitzenkandidatin, die sogar eine Unterlassungserklärung unterzeichnen musste. Heiderabad. In Österreich, ne? Mit 7.000 Postings. Das wird ja wild debattiert. Also. Jo. Ja, und die Grünen in Deutschland sagen auch, das ist nur eine Kampagne. Die Grünen in Österreich, glaube ich, auch. Ne? Die stellen sich auch so hinter sie. Irgendwo habe ich gelesen, machen ihr Schicksal von ihr abhängig oder so. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Ja, das stand, glaube ich, hier beim Standard auch drin. Warum die sich da so hinterstellen, leuchtet auch nicht. Als Spitzenkandidatin können sie ja gut damit untergehen. Und ja, das, was der Dame vorgeworfen wird, ist, dass sie, also unter anderem wird ihr vorgeworfen, dass sie Gerüchte verbreitet hat über Leute. Also die hätten eine Affäre oder sie hätte eine Affäre mit irgendwelchen Leuten und ja, so Sachen halt. Und das ging halt schon so weit, dass sie da auch gerichtlich sagen musste, dass sie sowas nicht mehr erzählt über manche Leute. Ja, Unterlassungserklärung. Ja. Ist ja vielleicht ein bisschen jung für den Job oder so. Ja. Dick. Tja, aber es könnte halt eben auch irgendwie so ein Narzissmus-Ding sein, ne? Dass man sich da irgendwie wichtig machen will, als derjenige, der immer weiß, irgendwie, was der Gossip ist oder so. Oder um denen halt politisch auch zu schaden, irgendwie. Ist ja da. Und das ist halt, ja, wohl schon mehrfach auch passiert. Ja, man hätte vielleicht annehmen können, dass es eine Kampagne von der Gegenseite ist, sowas sieht ja nicht so nach raus. Ne? Ja, ja, dieser Standard ist ja jetzt auch nicht gerade. Also, ja, klar, nö. Ja, also es ist ja eigentlich auch eher ein linkes Blatt. Und, ja, und die sagen ja auch am Anfang quasi nochmal so, ja, das ist natürlich schon wichtig auch, dass man hier jetzt nicht zu weit geht oder so mit der, also der jetzt nichts andichtet, was irgendwie verkehrt ist oder so. Aber sie haben da halt jetzt diverse Leute halt befragt und haben da schon übereinstimmende, also von mehreren Leuten auch die gleiche Geschichte halt bekommen, die beiden Autoren hier dieses Artikels. Jetzt sind wir hier, darf nicht mehr äußern, dass irgendwie eine ihrer einst besten Freundinnen von dem Ehemann verprügelt wurde und nach dem Übergriff einer Fehlgeburt erlitten habe oder so. Sie darf das nicht behaupten. Nicht mehr. Streitwert liegt bei 20.000 Euro. Also hat sie irgendwie echt komische Geschichten schon darum erzählt. Warum auch immer, ne? Ja. Ja, und ja, das ist schon, ja. Ist schon heftig. Also die Äußerung. Also finde ich krass. Was mit Jugend war da auch noch? War das Fridays for Future oder so? Ja, ich glaube, ne? Fridays for Future, wo sie da auch irgendwie auch Leute meinen. Seiten der Grünen heißt es offiziell, Schilling habe die Äußerung aus Sorge um eine Freundin in ihrem engsten persönlichen Umfeld getätigt. Bedauere die daraus entstandene Kränkung und war darum auch zu dem angesprochenen Vergleich bereit. Personen, die einander kennen, auf die einander nicht kennen und auf die Schilling in unterschiedlichen Kontexten getroffen ist, erzählen fast einhellig von ähnlichen Vorgängen. Schilling habe ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit, spiele Personen gegeneinander aus und hinterlasse verbrannte Erde. Die Unterlassungserklärung sei nur die Spitze des Eisbergs. Hier soll ein Schmutzkübel über, ach so, genau, dann andere sagen, hier soll ein Schmutzkübel über einer jungen Frau, erfolgreichen Frau ausgegossen werden. Womöglich mit Unterstützung der politischen Konkurrenz. Wir haben damit gerechnet, dass der Wahlkampf dreckig wird. Jetzt ist es soweit. Hieß es am Montag in einem internen Chat. Grüner Abgeordneter und Minister, nachdem der Standard eine detaillierte Anfrage zu Schilling übermittelt hatte. Weggefährtinnen warnen. You know. Beide Varianten wären politisch relevant. Mhm. Orchestrierte Verleumdung sowie. Okay, und hier hat man aber auch noch so einen Abgeordneten abgeschossen. Und da wurde erst von junger Aktivistin gesprochen und das war jetzt wohl auch diese Frau Schilling, der ja scheinbar angeblich belästigt wurde. Autsch. Personen, die einander nicht kennen, sind und auf Schilling in das unterschiedlichen. Das habe ich gerade schon vorgelesen. Ach so, sorry, ja. Ich suche aber noch das mit Fridays for Future. Das ist, wenn man gleichzeitig liest, ne? Kann ich auch noch irgendwas mit Fridays for Future? Nee, wohl nicht. Oder Klima. Kommentar. Irgendwas war doch noch mit Klima. Klima. Ja, das war das. Ach ja, verbrannte Erde in der Klimabewegung. Minderjährige Mitstreiterin äußerten das Gefühl, Schilling habe sie gegeneinander ausgespielt, um ihre eigene Macht zu zementieren. Eine ältere Aktivistin erzählt von dem Eindruck, Schilling habe das Vertrauen, das junge Menschen in sie gesetzt hätten, ausgenutzt, von einem mehr als hinterfragenswerten Umgang mit sehr jungen Menschen, die zu ihr aufschauen, spricht ein langjähriger Klimaaktivist. Nachdem diese Vorgänge thematisiert worden seien, habe sich Schilling vom Jugendrat und Klimabewegung entfernt. Ja, Top-Kandidatin, würde ich sagen. Ja. Hört sich ein bisschen machiavellistisch an. Passt doch in die Politik. Verstehe ich gar nicht den Trubel. Aber es ist bestimmt nur, weil sie eine Frau ist. Ja, genau. Gönnt Frau Baerbock ihre Visagistin. Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Visagistin. Der Stern meint, er müsste hier argumentieren, dass man der armen Annalena das doch gönnen sollte. Ja, ich finde das komisch. Ich meine, wir hatten ja auch, glaube ich, mal rausgearbeitet, dass es da nicht um so viel Geld geht, wie da behauptet wird, ne? Sondern das waren irgendwie Höchstbeträge, glaube ich, die da in den Haushalt eingestellt wurden für Fotografen und Visagisten und so weiter und Friseure. Für alle Veranstaltungen auch, also nicht nur für die Annalena, sondern auch für irgendwie Angestellte oder so, dann teilweise wahrscheinlich, wenn Veranstaltungen sind. Ja, und trotzdem heißt es eben, sie braucht so viel Geld dafür. Die Regierung ist eitel, 1,5 Millionen Euro hat die Ampelkoalition für Fotografen etc. ausgegeben. Ja, haben sie die wirklich ausgegeben oder nur im Haushalt zurückgestellt? Das war ja, glaube ich, so ein bisschen die Frage. besonders teuer ist die Maskengürtlerin. Ja, und wie gesagt, der Stern. Die Frau vom Stern hier, die Reporterin, argumentiert dann, dass man ihr das auch gönnen soll. Machen wir es hier. So, so ist das auch weiter unten. So ist, oh, ich habe den jetzt nicht mehr. Oder doch unten. Genau, wir sollten großzügiger sein, meinen sie. Die Honorare fließen in die Kassen von Visagisten, Friseuren, Fotografen, die in der Regel nicht zu den Gutverdienenden gehören. Ein Jahressalär von 135.000 Euro für eine Spitzenkraft, die mit Baerbock um die Welt fliegt und ihr nachts um zwei, wenn es sein muss, noch die Haare mit der Föhnbürste richtet. Wieso muss, könnte das sein müssen? Ich weiß es jetzt nicht, aber okay. Und ihr Frische ins Gesicht zaubert, dürfte eher zu niedrig sein. Wie groß wäre die Empörung, wenn die Regierung für solche Dienstleistungen prekäre Honorare zahle? Fotografen, bla bla bla. Let's face und ausbeuten würde. Let's face it, die Eitelkeit der Politik kurbelt die Wirtschaft an. Ja, ist ein Witz, ne? Also es gab mal eine Untersuchung im Bundestag, was die Putzleute, die Putzkräfte da so verdienen. Und die waren am unteren Ende, ganz normal, wie Putzkräfte eben sind, ob die im Bundestag sind oder für die Baerbock arbeiten oder so, die verdienen eben, was sie verdienen. Ne? Weiß nicht. Komischer Artikel vom Stern, aber. Das ist ja gut, dass du ist ein komisches Ding geworden. Visagistin von Frau Baerbock mit Putzkräften vergleicht. Und auch mit dem Mob an und mobbt ihr so einmal durchs Gesicht. Nee, ich meine, ja, es geht darum, dass, was Politiker machen, dass sie, ja, das, die können auch Leute ausnutzen, das wird dann nicht negativ angerechnet, sozusagen in dem Fall. Ja, ausnutzen, ich meine, wie viel soll man denn bezahlen für so eine einfache, ja, eben, Tätigkeit? Ne? Also. Ja, sie, Frau, meint das ja hier, ne? Also zu niedrig. Ja, Empörung. Sie redet ja von Empörung. Ich glaube nicht, dass da viel Empörung passieren würde, wenn die billiger wären, sagen wir so. Nee, würde auch nicht. Nee. Was ist eigentlich mit den Männern? Haben die auch eine Visagistin dabei? Das glaube ich nicht, aber der Habeck hat aber ja das auch. Dann soll das doch einfach abgezogen werden von dem Gehalt, was die verdienen, das, oder? Das wäre auch eine gute Lösung. Ja, genau. Ja. Scheint schon so ein Frauenthema zu sein. Also. Ja, das, der Habeck hat einen Fotografen, der kann den so fotografieren, dass man ihn nicht von den Hafenpennern unterscheiden kann. Ja, das war irgendwie so eine Aussage von Don Alfonso, wo er vor Gericht ja, genau, das war das, ja, genau, bestätigt gekriegt hat, dass das eine Meinungsäußerung zulässige ist, was auch nur wieder zeigt, dass es ganz klar geregelt ist in Deutschland, was man sagen darf und was nicht. Ja, und wer und ganz was. Klar geregelt. Millionen nach Russland überwiesen, Schwesigs, Gazprom, Stiftung und der Geheimdienstclan. Ja, die Schwesig ist da weiterhin in Erklärungsnot, weil ihre Klimastiftung eben versucht hat, russischen Firmen Sanktionsfreiheit zu erhalten oder zuzusichern. Und man hat auch ein halbes Jahr nach der Invasion weiterhin kooperiert. Und da ist scheinbar ein Haufen Geld an einen Geheimdienst-Clan-Chef versickert, also über 1 Million. Und man musste auch klagen, dass das überhaupt öffentlich gemacht wird, an wen denn genau Geld geflossen ist. Und das ist letztendlich auch wieder Staatskohle. Und es ist so ziemlich undurchdringlich. Allerdings muss ich halt auch dazu sagen, naja, also was erwarten denn die Menschen, mit wem man Geschäfte macht, wenn man mit Russland mit Gazprom zusammenkommen möchte? Also man wird da nicht mit einem einfachen Russen, der eine Ölfirma hat, zusammen kommen, sondern halt mit Teilen der Oligarchie aus Russland. Also ich war da jetzt weniger beeindruckt. Ich meine, klar, es ist ein Skandal für die Schlesik und ich möchte es breitgetreten sehen, aber so an sich, ja, mit wem will man denn in Russland denn Geld machen? Also, oder zu einer Übereinstimmung kommen? Also wenn nicht mit der existierenden Machtelite, die es dort gibt, und die sieht nun mal anders aus wie in unseren Breitengraden. Also, ja. Und Deutschland holt Botschafter aus Moskau. Die Bundesregierung macht die Hackergruppe APT28, die vom russischen Militärgeheimdienst GRU gesteuert werde, dafür verantwortlich, in der SPD-Parteizentrale seit mindestens März 2022 über einen längeren Zeitraum eine damals nicht bekannte kritische Sicherheitslücke in Microsoft Outlook ausgenutzt zu haben, um vor allem an E-Mail-Konten, an die Daten heranzukommen und sie damit eben zu kompromittieren. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so neu ist, dass halt gehackt wird. Also, ja, es ist eine Schlagzeile wert, aber das ist halt auch wieder so, also gehe ich davon aus, dass es permanent passiert. Also, es ist nichts Neues oder sollte euch nicht verwundern, sozusagen. Ja. Und den Tipp hatte ich von Frau Ostholandia. Grüße gehen raus. War for Eternity Inside Bannon's Far-Right Circle of Global Power Brokers. Ich habe ja schon einige Bücher zu Steve Bannon gelesen und in diesem Buch war es tatsächlich möglich, die Ansichten von Bannon selbst mal zu besprechen und nicht irgendwelches zusammengewürfeltes, progressives, journalistisches Gobbledygook, was bei den ganzen Büchern um seinen Namen herum oftmals der Fall ist. Und das Buch habe ich euch schon, auch schon mal vorgestellt. Ich fand es einfach ganz interessant, weil halt da auch der Blueprint drin ist, wie zum Beispiel die populistische Rechte auch Muslime mit ins Boot holen kann, um eben eine größere Koalition zu bilden, um am Wahltag dann den etablierten Teilen besser, Parteien besser eins auszuwischen. Und ich fand das Buch auf jeden Fall interessant, weil es eben an die Substanz geht und aufzeigt, wie Bannons Welt sich denn wirklich funktioniert, also mit Referenzen und wie sie sich das so vorstellen. Und ich fand es auf jeden Fall interessant. Lesenswert, definitiv. Also. Ja, ihr könnt euch ja sicher noch daran erinnern, dass in 2014 in Odessa da diese Maidan-Aufstände passiert sind. Die EU hat das Ganze ein bisschen ja, versucht, akribisch aufzuarbeiten, beziehungsweise hat das aufgearbeitet mit den Ukrainern zusammen, denen das auch ein bisschen, von denen das auch wohl erwartet, dass man das ein bisschen auseinanderdröselt, wer da jetzt Nationalisten waren und wer wer Rebell war sozusagen oder russisch unterstützend und so weiter. Und das ist ein relativ langer Artikel, aber am Ende heißt es dann eben im Prinzip, dass sie leider nicht sehr viel rausgefunden haben sozusagen. Und das läge daran, dass in Ukraine die Korruption eben so hoch wäre. Schon ein bisschen bitter, finde ich. Und dafür haben sie so praktisch erstmal schon mal gerügt, ja, den neuen Kandidaten. Ja, und das schmeckt der EU erstmal nicht, dafür, wie gesagt, haben sie gerügt. Es ist halt ein bisschen ungeklärt eben, was da genau passiert ist, wer gegen wen und wer angefangen und so weiter. Oder wer zu welcher Gruppe auch gehört hat und so weiter. Und das nennt dann eben der Spiegel hier die Schande von Odessa aus dem Mai 2014. Gewerkschaftshaus in Flammen, ja. Das war dann so der Ort eben, wo das alles passiert ist. Die wurden dann angegriffen und so. Ganz interessante Geschichte auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich es zugemacht. Ich kann ja mal den Schluss nochmal kurz lesen. Wie ist das Fazit? Der Bericht führt alle bis heute bekannten Fakten auf. Verschwörungstheorien schützt ja nicht. Der Europarat gibt auf die gibt auch die Nachforschung einer Bürgerinitiative von Odessa wieder. Die Aktivisten nennen sich Gruppe 2. Mai. Von ihnen stammt die transparente Untersuchung. Transparenteste Untersuchung der Tragödie. Hinweise auf ein gezieltes Komplott haben sie nicht gefunden. Im Gegenteil, sagt hier ein Reporter und Sprecher der Gruppe. Alles entwickelte sich chaotisch, spontan und vorhersehbar. Die eigentliche Ursache sei die Degeneration aller staatlichen Stellen, hervorgerufen durch die allgegenwärtige Korruption. Ja, das hört sich in der Ukraine an. Ja. Depressionen, Triage, Pflegekoller, man wusste, was die Corona-Maßnahmen anrichten. Gerade kollabiert auch infolge der Corona-Maßnahmen der soziale Sektor. Vorsorge, Schutz und Solidarität, Fehlanzeige. Allerdings gab es bereits im Frühjahr 2020 viele deutliche Hinweise, dass nicht nur die Verabschiedung von Corona-Maßnahmen umfassen dürfte. Es war absehbar, dass die deutsche Krankenhäuser, Psychiatrien, Therapiezentrum, Beratungsstellen und zahlreiche weitere Bereiche des sozialen Sektors gestärkt werden müssen. Eben weil nicht nur Infektionswellen drohten, sondern auch Wellen von Folgeschäden der Corona-Maßnahmen. Ah, kann man irgendwann mal dann besprechen, als es nicht mehr so wichtig ist, weil es vorbei ist. Konnte man damals in den Medien nicht breittreten. The Lancet hatte schon im Februar 2020 eine Metastudie über die psychischen Auswirkungen von Quarantänen veröffentlicht. Die meisten Studien berichten über die negative psychologische Auswirkung, einschließlich posttraumatischer Stresssymptome, Verwirrung und Wut. Einige Forscher gehen von langanhaltenden Auswirkungen aus. Auch körperliche Gesundheitsschäden waren erwartbar. Eine andere Metastudie über die Auswirkungen von sozialer Isolation und Einsamkeit bei älteren Personen, die ebenfalls im Februar 2020 erschien, stellte fest, das Risiko an Demenz zu erkranken steigt um 50%, bei Corona-Herzerkrankung oder Schlaganfall um 30% und die Gesamtmortalität steigt um 26%. Aus wissenschaftlicher Perspektive wusste man also sehr früh, was die Maßnahmen anrichten können. Auch die WHO veröffentlichte bereits im April 2020 eine eigene Studie, die nach dem im März verhängten Lockdown vor dessen Spätfolgen warnte. Es ist wahrscheinlich, dass in naher Zukunft die psychosozialen Fachkräfte mit einer parallelen Pandemie von akuten Belastungsstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, emotionalen Störungen, Schlafstörungen, depressiven Syndromen und schließlich Selbstmorden konfrontiert sein werden. Schwere Depressionen stiegen weltweit zwischen 2019 und 2022 um 28%. Ja, und nach Ersterkrankung, jeder Dritte bleibt dann sein Leben lang krank. Geile Zahl. In Deutschland um über 17%, so das Ergebnis einer Studie in der Lancet im Herbst 2021. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Ulrich Hegau, betonte in einem Interview mit der Welt 2022, man muss bedenken, dass die Depression eine lebensbedrohliche Krankheit ist, die Lebenserwartung im Schnitt um 10 Jahre verkürzt. Oh, 10 Jahre verkürzt, 28% mehr Fälle davon. Ah, das ist nicht schlimm. Eine Verschlechterung bei 2 Millionen Menschen ist also eine Katastrophe, eine leise Katastrophe. Die im Juli 2020 veröffentlichte COPSI-Studie offenbarte, das Risiko für psychische Auffälligkeiten war bei Kindern und Jugendlichen von rund 18% vor Corona auf 31% gestiegen. Zwischen März und Mai mussten bundesweit 500 Kinder nach Suizidversuchen behandelt werden. Im Vergleich zur Zeit vor Corona war diese Zahl um erschreckende 400% gestiegen. Oh, 400% Steigerung durch politische Maßnahmen. Uiuiui. Jakob Maske, Sprecher der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, wurde deutlich, es gibt psychiatrische Erkrankungen in einem Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll und dort findet eine Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet ist und nur eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen. Ja, die negativen Auswirkungen von Corona-Maßnahmen, weil simple Gleichung lautet, das, was du tust, um eine Infektionskrankheit aufzuhalten, ist genau das, was du tun müsstest, wenn du Depressionen verursachen wollen würdest. Also diese Isolation ist halt, ja, ein zweischneidiges Schwert. Ja. Aber ich übel, dass das Thema nochmal richtig aufgearbeitet wird. Also mit damaligen Politikern und deren Entscheidungen. Also. Aber ja. Hier ist eine Drohne entwickelt worden. Die saugt sich bei Induktion wohl ihre Leistung aus Stromleitungen, aus aus Oberlandleitung. Ich lese mal gerade vor. Ingenieurinnen aus Dänemark haben eine Drohne entwickelt, die sich dank ausgeklügelter Features praktisch für immer in der Luft halten können soll. Dazu saugt die Vampirdrohne Energie aus Stromleitungen per kabellosem Laden eben. Seit 2017 tüftelt Ernat Ebeid, Professor an der Universität of Southern Denmark, an einer Drohne, die sich für die Überprüfung von Stromleitungen eignen soll. Bisher ist dieser Prozess aufwendig und teuer, da die entsprechenden Firmen dazu auf Hubschrauber und menschliches Bodenpersonal zurückgreifen. Die Idee, dass die Leitungen einfach von einer autonom fliegenden Drohne auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüft werden könnte, stellte sich aber bald als weniger gut geeignet heraus. Denn größere Drohnen halten sich höchstens 30 bis 45 Minuten in der Luft und müssen dann nachladen. Ja, das ist ein bisschen unpraktisch. Entsprechend müsste wieder ein Team am Boden vorhanden sein, um den Ladevorgang zu überwachen und eben zu Batterien zu tauschen oder so. Vollständig autonome Drohnenflüge zur Reparatur oder Kontrollzwecken wären so nicht möglich. Die Lösung des Dilemmas, die Drohnen müssten an den Stromleitungen laden können. Entsprechend konzentrierten sich Ebert und sein Team auf diese Herausforderung. Zunächst ging es etwa darum, die Drohne mit den Stromleitungen darunter auch Hochspannungsleitungen in Kontakt zu bringen, ohne dass sie dabei zerstört wird. Bei den Tests musste da immer ein Drohnenpilot anwesend sein, um zu verhindern, dass mögliche brennende oder schwelende Drohnen überraschte Brände auslösen. Ja. Letztlich stellte sich heraus, dass es am praktischsten ist, wenn die Drohne von unten an die Leitung andockt. Okay. Dann haben sie noch eine Software natürlich entwickelt, dass die Drohne einen elektromagnetischen Mechanismus aktiviert, wenn der Greifer an der richtigen Stelle ist. Dieser schnappt dann zusammen und befestigt die Drohne an der Leitung. Okay. Wenn die Batterien geladen sind, öffnet sich das System automatisch und die Drohne kann weiterfliegen. Sind die Batterien fast leer, fliegt die Drohne selbstständig zu einer Stromleitung in ihrer Nähe. Die Leitung entdeckt sie mit Hilfe von Kameras sowie LIDAR- und Radarsensoren. Ja, wie saugt jetzt die Drohne den Strom? Tatsächlich ist der Prozess des Ladens gar nicht so unkompliziert. Schließlich fließen durch Hochspannungsleitungen viele tausend bis hunderttausende Volt Transformatoren, die dies auf die von der Drohne verarbeitbaren 9 Volt herunterregulieren, wären viel zu schwer. Lädt kabellos, daher nutzt die Drohne die Energie der Stromleitung in Form eines magnetischen Feldes, das sich rund um die Kabel bildet. Ja, könnt ihr euch ausdenken, ne? Induktion, induktives Laden ist ja bekannt vom Smartphone unter anderem. 30 Minuten und fliegt dann 6 Stunden oder so. Tja, ob das wohl geht? Kauf ich. Denn 70% der Unternehmen sind von Stromausfällen betroffen. Ja, dann natürlich nicht mehr. Und auch nicht, wenn die Kabel unterirdisch liegen. Laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Und dann gab es hier 28% länger als 3 Minuten und 42% unter 3 Minuten. Das war irgendwie so eine Schwelle, die sie da hatten. Ja, ich habe noch gar nicht gehört, dass wir irgendwie Großstromausfälle haben, aber scheint wohl so zu sein. Zumindest sagen, dass die 1000 Unternehmen aus dem Bereich, aus verschiedenen Branchen und Regionen. 3 Minuten ist vielleicht nicht so schlimm, ne? Weil dann, ja, das ist schon schlimm. Der Stahl noch heiß, so manch, ne? Ja, wenn du so eine Fertigungsanlage hast und das staut sich da irgendwo auf, dann ist das schon schlimm. Dann kriegst du das nicht so schnell wieder ans Laufen. Also. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das ist schon problematisch ist für die Firmen auf jeden Fall. Mein Computer ist kurz abgestürzt und ich muss den jetzt mal eben neu wieder hochfahren, ja. Das ist schon ein bisschen schlimmer wahrscheinlich bei manchen Firmen. Ja, ja, klar, wie gesagt, das ist, weil es nicht so lange ausfällt, ein paar Minuten, das geht dann vielleicht noch, wenn dann die Sachen dann geschmolzen werden müssen, sind die noch geschmolzen oder so. Aber ja, das gilt sicher nicht für alle Betriebe und so, nicht für alle Vorgänge. Ja, also bei allen möglichen Prozessen, da geht es ja von einem Punkt zum anderen. Und wenn da irgendwo sich was nicht funktioniert, dann kann man es nicht mal eben wieder hochfahren. Und geschmolzen, ja, angenommen, die pressen irgendwas in irgendwelche Sachen, da sind die Sachen ja dann ganz kurz irgendwie warm und so. Ja, oder so Spritzguss in Plastik oder so Scheiß, das ist natürlich, ja, das steht dann alles still. Man muss das mal sauber machen, ja, den geschmolzenen Kram da rausholen. Ja, ja, klar, das kostet bestimmt noch viel Geld, das lassen sie sich bestimmt noch bezahlen. Nehme ich mal an, weiß ich mal nicht genau. Muss man das versichern oder so? Bezahlen. Hersteller oder die vom Strom. Verursacher, ja, genau. Verursacher. Da sagen die wahrscheinlich, ja, warum habt ihr keine Unterbrechungsreihe oder so? Ja, kann sein, ja. Ja, vielleicht ist es deswegen auch nicht so problematisch, weil die alle eine haben. Ja, das habe ich jetzt noch nicht gehört, dass das immer problematisch ist, ne? Aber es ist bekannt, sagen wir so. Naja. Ja, hier haben Leute den Wirbeleffekt untersucht, den Verwirbelungseffekt durch Windräder, und zwar offshore, also auf See. Und dann dabei fand ich so die wichtigste Kennzahl an dem Artikel festgestellt, dass diese Wirbelschleppen über 50 Kilometer lang sein können, je nachdem wie der Wind dann so fliegt und so und in welche Richtung das geht. Und ja, und dabei wird natürlich Energie in den Wind entzogen. Und die Energie kann dann hinterher von den anderen Windrädern auch nicht mehr gewonnen werden, sozusagen. Jedenfalls nicht aus dem verwirbelten Wind. Und da muss man die anders hinstellen. Man kann das ein bisschen kombinieren, dass es sich gegenseitig ein bisschen auslöscht, aber so 100% natürlich nicht. Und ja, da, wie gesagt, klaut man sich so selbst die Energie ein bisschen gegenseitig mit den Windrädern. Und ja, Verwirbelungseffekte, ich weiß gar nicht. Also richtig erwähnt haben sie es nicht, was das mit der Natur macht, aber richtig gut kann ich das auch nicht, kann ich das auch nicht glauben, dass das irgendwie viel Gutes auswirkt. So. Zumindest sind es eben die Kraft aus dem Wind. Und der wird ja eigentlich auch gebraucht für irgendwas in der Natur. Ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Ja, komplexe Systeme haben oftmals unvorhergesehene Folgen beim Etablieren. Also. Ja. Ja, da hat er, glaube ich, letzte Woche auch drüber gesprochen, über diese PlayStation-Account-Link-Geschichte, und das ist jetzt erstmal zurückgerudert. Schreiben hier. Da war so ein Zwangsaccount, wollten die machen oder was, ne? Ja, man muss den PlayStation-Network-Account haben. Okay, ja. Um das spielen zu können, und weil sie dann so schlechte Bewertungen hatten, da hat er, glaube ich, auch letzte Woche drüber gesprochen. Haben sie das jetzt wieder zurückgerudert? Zumindest jetzt bei dieser Sache, aber viele Leute haben schon gesagt, das werden sie sich beim nächsten Mal wahrscheinlich gleich in die AGB mit reinschreiben oder so. Und dann. Naja, die Leute sparen sich die PlayStation vom Mund ab und sollen dann plötzlich noch Geld aufbringen für das einen Account. Das war sogar so, soweit ich das verstanden hatte, war es sogar soll so. Sehr wenn kommen, du, ne? Selbst wenn du es auf dem Computer gespielt hast, dann war es trotzdem so, dass du diesen Account-Link machen musstest. Ja, PlayStation-Account, ja, okay. Klar, wenn die Spiele von PlayStation sind, ne? Das läuft ja auch als Marke der Publisher so. Irgendwie von ja. dem Spiel gewesen. PlayStation Network ist einfach so ein ja. Ding, wo man sich anmelden kann, muss, wie auch immer. Wenn man das benutzen will. Jo. Ja, wurde so ein bisschen gefeiert als Sieg, aber wer weiß. Wahrscheinlich nur, vielleicht überlegen sie sich noch, was dieses dann beim nächsten Mal für ein anderes Spiel dann doch wieder hinkriegen oder so. Ja, ich meine, wenn du Geld bezahlst für ein Spiel, dann solltest du eine Möglichkeit geben, jetzt auch nicht weiteres Geld zu bezahlen und dann trotzdem zu zocken, sozusagen. Vielleicht nicht unbedingt online ist, so eine Sache. Also ich habe aber immer mehr den Eindruck, dass es so ein bisschen läuft wie bei den Autoverkäufern, dass sie sich jeden kleinen Scheiß bezahlen lassen, dass sie nur so Grundgerüste noch anbieten und dann sich jeden Mist bezahlen lassen. Ne? Aber wofür die Sitzheizung und so. Ja, yeah, genau. Abo für die Rüstung und Abo für das Schwert und was weiß ich. Ne? So wie bei Lisa Paus und ihrem Sohn mit Clash of Clans. Erinnere ich mich gar nicht, aber okay. Hat sie auf der Republika hat es erzählt. Achso, die Lisa. Ja, diesmal wieder eine längere Folge. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, ja, was ihr schadet. Kürzer als letzte Woche ging ja auch kaum. Ja, es war ja auch echt ein bisschen ätzend mit dem Audio auf dem Mars. So. Das, wenn ihr uns eine Einsendung habt, www.meldestellekulturmarxismus.de, da könnt ihr uns eine Einsendung schicken. Das wäre cool. Meldet euch, bookmarkt euch Zeit. Meldestellekulturmarxismus.de. Aber lasst euch nicht vom Wuppendruck unterkriegen, ne? Ja, und lasst euch nicht gendern und geht in den Wald und kauft Miete pro Kopf und Knicklicht und geht auf das safespace.net und abonniert das Mammon-Magazin und einen schönen guten Tag an euch alle. Oder hört man den Abspann von letzter Woche. Ja, Kulturmarxismus. Töten. Ja. Haut rein, Leute. Aber meine Nachbarn haben wieder Musik an.